Melon. Liebe Freunde, snackt ein Lembasbrot, sippt euren Endtrank und lehnt euch in euren Hobbithöhlen zurück. Wir besprechen heute die vierte Folge der zweiten Staffel von The Rings of Power. Und wir, das sind Jonas und Xenia, die Herr der Ringe-Nerds eures Vertrauens. Und damit herzlich willkommen hier bei Cinema Strikes Back. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co. Hier in den Folgenbesprechungen werden wir mit euch jede Folge Szene für Szene besprechen. Außerdem gucken wir auf die zugrunde liegende Lore, gehen auf Kameraarbeit, Sounddesign und Technisches ein und analysieren Figuren, Story und viel mehr. Und am Ende der Folgenbesprechung gibt es ein Fazit mit einer Punktzahl für die jeweilige Folge. Die nächste Folgenbesprechung kommt wahrscheinlich nächsten Donnerstag. Deshalb solltet ihr uns abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und wir haben letzte Woche schon ein umfangreiches Video mit einem Ersteindruck der ersten drei Episoden veröffentlicht. Schaut da auf jeden Fall auch mal rein. Da gibt es quasi auch so ein Recap zur ersten Staffel, falls ihr das alles noch nicht mitbekommen habt. Das war auch so ein Best-of aus drei Folgenbesprechungen, die so lang war wie eine einzelne Folgenbesprechung. Und am Montag kam auch ein Special zur Geografie und den Karten von Mittelerde aus The Rings of Power. Da habe ich sehr viel Arbeit reingesteckt. Mhm. Guck da auch gerne mal rein. Das hat super viel Spaß gemacht. Ist mega gut geworden. Ja, dankeschön, dankeschön. Ja. Bitte, bitte. Und heute haben wir auch einige interessante Fragen mit dabei. Unter anderem, welche neuen spannenden Dinge passen. Scheiße, was rede ich? Welche neuen spannenden Dinge passieren in dem neuen Intro? Wer ist dieser Tom Bombadil? Was ist das für ein salty Baum, der den Fremden verschluckt? Und warum gibt's jetzt plötzlich noch mehr Halblinge? Ich bin schon auf alles gespannt. Wir haben schon ganz wenig vorab über die Folge gesprochen, aber haben uns auch sehr zurückgehalten, zu viel schon zu sagen. Aber freut mich, dass wir jetzt wieder ja. bei den Folgenbesprechungen angekommen sind. Du jetzt wieder beim zweiten Part. Ja, stimmt. Ja, ja, wir sollen unser Feuer ja nicht vorher verschießen. Ja. Deswegen, ich habe ganz viele Meinungen dabei und auch Meinungen ein paar Lore-Exkurse. Mhm, ja, nee, deine habe ich schon prophezeit. Ich wusste, dass du da was gegen die Halblinge hast. Achso, ich habe gedacht, du bist so durch die Kölner Innenstadt und hast eine Umfrage gemacht. Was denkt ihr, Jonas von CSB? Wahrscheinlich wissen die meisten noch nicht mal mehr, dass Rings of Power startet. Ich war gestern im Kino und da lief ein Trailer zu Rings of Power. Ach echt? Und ja, also von Amazon einfach. Mhm. Und neben mir hat jemand gesagt, was? Von Herr der Ringe gibt's eine Serie? Und ich wollte mich schon fast so wie so ein Creep so überbeugen und sagen, ja, übrigens. Kennst du mich vielleicht? Kennst du Cinema Strikes Back? Aber das, ja, wäre komisch gewesen. Deswegen. Ja, wir haben auch ein paar Kommentare mitgebracht aus der letzten Folge. Ursprünglich hatte ich dann mal unsere quasi Staffelkritik aus der ersten Staffel genommen und da ein paar Kommentare rausgezogen. Aber wir haben ja diesen Ersteindruck der ersten drei Folgen ja letzte Woche schon gemacht. Und deshalb habe ich ein paar Kommentare mit dabei. Mhm. Aber einer aus der Staffelkritik, den fand ich sehr cool. Shoutout an die drei betrunkenen Numenorer, die Sauron vermöbelt haben. Ich fand den so random, den Kommentar. Aber die haben recht, das ist ja, ziemlich witzig. Voll, oh mein Gott, hätten die sich mehr angestrengt, dann wäre das alles nicht passiert. Ja. Ich finde sowieso, dadurch, dass Heilbrand ja einfach eine Figur ist, die auch so nahbar ist, das ist irgendwie schon so wild. Ich meine, was es wäre gewesen, wenn in der ersten Staffel einfach immer noch in der Zelle sitzt in Numenor. Ja. Dann, ja. Und nichts machen würde. Wäre es gewesen. Ja. Ich habe auch noch zwei mitgebracht, unter anderem von Florian Rothacker 6197. Ist euch nicht aufgefallen, dass an der Stelle, nachdem Nori und Marksame über den Namen des Fremden sinnieren, Marksame einmal fragt, ob der Fremde nicht ein bisschen Wasser hervorzaubern könnte? Daraufhin sagt Nori, er habe Angst, dass er die Kontrolle verliere und das ohne einen Gant gleich starb. Daraufhin sagt Marksame, einen Gant? Stöcke gibt es doch hier überall. Ich vermute, dass Gandalf irgendwann Wasser hervorzaubern wird. Also ein Bach. Bach heißt ja in vielen nordischen Sprachen Alf oder Elf. Ich vermute, dass Nori ihn dann Gandalf, also Stabfluss nennen wird. Das fand ich voll wild. Das ist krass, ja. Also das fand ich wirklich wild, weil ich weiß auch noch, ich habe die Folge gesehen und dachte auch so, Gant? Was ist das für ein komisches Wort? Ja. Und klar, kann natürlich bedeuten, dass das schon ein erster Hinweis war, dass der Zauberer Gandalf ist. Oder Nori hätte sagen müssen, kennst du eigentlich die Serie Alf? Ja, gute Theorie auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob das sich bewahrheitet. Ich habe auch eine gute Theorie mitgebracht von Christon Cloud. Geiler Username. Wow. Theo ist Aragorns zeitreisender Fötus. Wow, das wäre sowas wie das Gladiator 2 Drehbuch, was so nicht abgesegnet wurde von Ridley Scott, wo jemand so Zeit reist und dann so noch ins alte Rom reist und sowas. Ja, Spoiler für Indiana Jones 5. Krass. Ja, Theo, ich weiß ja nicht, ne? Ich bin auch irgendwie gespannt, weil jetzt in dieser Folge wurde ja auch so leicht gesagt, was seine Zukunft sein wird. Ja. Da reden wir ja dann gleich. Der Lord. Der Lord. So ein Zehnjähriger einfach. Ich würde mir auch so denken, wenn ich in Pelagie wohnen würde, haben wir da nicht jemand Besseren? So nicht irgendwer, der älter ist? Das ist vielleicht die jüngste Person, die hier wohnt. Ja, voll. Du hast noch einen mitgebracht. Ne? Ja, ich habe noch einen mitgebracht und zwar... Ja. Ist der so lang? Nein, der ist kurz verrutscht. Von Celestion. Ihr wisst aber schon, dass Muscheln in der Geschichte der Menschheit zum Rasieren verwendet wurden. Das ist überhaupt nicht weit hergeholt, sondern ein sehr nettes Detail, wie ich fand. Guck mal, den Kommentar habe ich auch mitgebracht. Hast du auch mitgebracht. Ja. Da muss ich auch sagen, ja, ihr habt total recht. Ich entschuldige mich offiziell bei all den Leuten, die wussten, dass Muscheln mal zum Rasieren verwendet wurden. Ich wusste das also einfach nicht. Ja, aber ich finde, es sah in der Serie trotzdem ein bisschen dämlich aus. Ja, ich habe es auch nochmal nachgeguckt. Anscheinend durch archäologische Funde ist bekannt, dass einige Stämme vor 20.000 Jahren andere Gadgets benutzt haben zum Rasieren, unter anderem Muscheln und Feuersteine und Raubtierzähne. Aber ich muss auch sagen, dann denke ich mir, so ist es nicht irgendwie effizienter, dann so eine kleine Muschel zu nehmen? Oder das sah einfach komisch aus, weil der so eine Muschel im Gesicht hängt hatte, Leute. Man hätte das einfach nicht zeigen müssen. Er sitzt einfach am Wasser und macht nichts. Ja, eben. Das ist auch mehr elbartig, als so eine Muschel zu verwenden. Das ist elbartig. Renegat hat geschrieben, war ein sehr kurzer Kommentar. Sorry, weiterhin nicht gut, Drehbuch und Charaktere lahm. Ja, fair. Ich habe auch einige Kommentare gesehen, die uns nicht zugestimmt haben, dass der Anfang der zweiten Staffel besser ist als die erste. Ist ja auch total legitim. Ich kann es auch wie immer nachvollziehen. Ja. Und die Schwächen der Serie sind ja auch immer noch da. Haben wir auch erwähnt. Und ne, generell, wenn ihr so Sachen schreibt, mich würde es dann auch interessieren, so, was findest du denn am Drehbuch und den Charakteren? Stimmt, man kann konkretisiert. Das ist ganz oft wird so geschrieben, so, ey, warum findet ihr die Serie so gut? Das Drehbuch ist doch scheiße. Ja. Aber warum? Ja, oder das würde so mich nachher auch interessieren. Ich meine, die Meinung ist ja legitim, hast du ja gerade gesagt. Aber mich wird manchmal so das Warum. Mm, ja, total. Ich verstehe auch, dass man dann manchmal so Frust hat, weil man dann gerne haten möchte. Und das machen wir auch teilweise. Ja. Aber ich finde auch, man muss sich auch jedes Mal wieder aufs Neue hinterfragen, ist das wirklich so schlecht oder möchte man die Serie schlecht finden? Ja. Aber das ist jetzt ein Riesenfass. Das machen wir jetzt nicht auf. Das machen wir nicht auf. Nee, ich habe noch einen Kommentar von Mike Fehling. Hey Jonas und Xenia, 25 Jahre war ich kein besonders großer Fan von Herr der Ringe, aber von Woche zu Woche durch eure Folgenbesprechungen habt ihr mich dazu gebracht, mir das Silmarillion zu holen. Danke! Oha, wie cool! Das fand ich richtig schön. Krass, boah, das ist immer wieder cool zu hören, was man für einen Einfluss haben kann. Ja, das war auch einer der Kommentare von der Staffelkritik. Also Mike, falls du das jetzt durchgelesen hast, Silmarillion, schreib gerne mal in die Kommentare, wie du denn es fandest. Ja, gerne. Ich bin gespannt auf Bücher-Reviews. Ja. Und der letzte Kommentar, den habe ich auch unter unserem letzten Video hervorgezogen, von, kennst du vielleicht den Kanal, Mythen aus Westernis? Ja, die waren ja hier mal zu Gast. Ja. Und wir haben ja bald auch vielleicht noch ein Video, was mit denen ansteht. Genau, wir, ja komm. Ja, können wir jetzt schon sagen, oder? Machen, ich könnte, hätte, würde. Wir planen gerade eine neue Folge für eine Voll Donuts, für unsere Quizshow, mit Mythen aus Westernis als Gast und ich weiß nicht warum, aber ich trete wieder an. Und Xenia bereitet dieses Mal das Quiz vor. Ja, ich hatte schon die Ehre, ein House of the Dragon Quiz vorzubereiten. Und jetzt stürze ich mich in krasse Fragen. Mal gucken, ob sie so schwer werden wie beim House of the Dragon Quiz. Aber du hast einen würdigen Gerne. Gegner. Auf jeden Fall. Ja, also wenn wir uns hier am Anfang des Videos immer die Herr-der-Ringe-Nerds eures Vertrauens nennen, ich weiß dann nicht, was Mythen aus Western ist. Die sind dann die Der Ehrfurcht, die Nerds der Ehrfurcht. Nerds, ich meine, des Vertrauens ist ja noch ein gut umschrieben, dass wir nicht die krassesten sind. Ja, gut. Was hat denn Mythen aus Westernis geschrieben? Wir fanden die zweite Staffel auch sehr viel besser als die erste. Gerade Dialoge und Buchnähe in vielen Aspekten haben uns gefallen. Wir sind gespannt auf mehr. Ja. Süß. Danke, Jungs. Ja, danke schön. Und dann würde ich sagen, starten wir doch in die Folge rein, oder? Let's go. Was ist denn der Titel der Folge, Xenia? Oh Gott, wissen wir das schon? Nee, das wissen wir eben nicht, okay, weil wir diese Folge gerade vorproduzieren. Ich war gerade so, warte, ist das schon draußen? Nein. Nein, leider nicht. Ich habe aber, genau, wir produzieren die Folge eben vor, aber ich habe ein paar Alternativtitel mitgebracht, wie das heißen könnte. Zum Beispiel Revenge of the Trees, weil wir haben heute in dieser Folge zwei Bäume, die sich, oder mehr Bäume, die sich rächen. Ja. Oder wir nennen das Promises. Weil ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es werden sehr viele Versprechen in dieser Folge so geschworen. Tatsache. Ja. Das ist aber auch ein guter, nichtssagender Untertitel für so jedes Spin-off jemals. Ja. So Dune Promises. Oder wir nennen es, oh, nee, wir nennen es Eastern Promises, so wie der Film mit Viggo Mortensen, weil die auch, nee, die werden nicht alle, die Promises, die eine wird im Westen gemacht, der andere im Osten, ja gut. Da, ihr solltet unser Kartenspecial anschauen, dass ihr wisst, wie das ist, wo was in Mittelerde abgeht. Du hast recht. Oder wir nennen es der nervigste Ohrwurm überhaupt. Oh ja. Und so der Song von Dom Bombadil. Ja. Aber da korrigiere ich mich auch später noch. Ja. Oder wir nennen es Member Berries, weil in dieser Folge gibt es wieder sehr viel, sag ich mal, Fanservice. Callbacks zu der Trilogie von Tolkien, zu der Buchtrilogie. Wie immer. Ja. Ja. Wir haben aber auch noch Titel der drei ersten Folgen mitgebracht, eben weil wir die letzte Woche noch nicht besprechen konnten. Dann können wir ja noch kurz unseren Senf dazugeben. Die erste Folge hieß Elbenkönige hoch im Licht. Ja, stabil. Snatch, Snatch finde ich ja, gut. Ja, ist er Teil des Ringgedichts. Ja. Und wird ja auch in Peter Jacksons Trilogie im Prolog von Galadriel vorgetragen. Die zweite Folge heißt, wo die Sterne fremd sind. Mhm. Ja. Finde ich sogar noch ein bisschen besser, ja, muss ich sagen, weil es so Du hast Sterne mit Ruhen, wo die Sterne sind und fremd mit dem Fremden. Eben, ja. Und da mag die zweite Folge mochte ich ja auch noch. Das passt ja auch zu dem Fokuspunkt und es klingt so sehr verwunschen und fantasymäßig. Ja. Was ist der dritte? Der Adler und das Zepter. Ja, das fand ich irgendwie scheiße. Das ist ein bisschen stumpf. Ja, der Adler und das Zepter. Ja, bezieht sich natürlich hier auf die gecrashte Krönungsszene von Miriel am Ende der Folge. Das ist schon bezeichnend, dass ich den dritten Titel auch wirklich, unabhängig davon, dass die dritte Folge auch am schwächsten fand, ja, auch am schwächsten finde. Vielleicht fängt es schon beim Titel an. Ich finde, wenn man einfach zwei Gegenstände, die in der Folge vorkommen, aneinander klatscht, dann ist das kein guter Titel. Das stimmt. Jetzt heißt so diese Folge irgendwie Der Baum und der Baum. Der Baum und der Baum und das Versprechen und das Versprechen. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Versprechen und Bäume. Naja. Ja, Regie hat in der Folge sowohl Louise Hooper gespielt, die in Folge 2 und 3 zusammen mit Charlotte Brandstrom zusammen gemacht hat, das Ganze, und Sanaa Hamri, die hat zum Beispiel auch bei Das Rad der Zeit, Gen V und Empire mitgewirkt. Rad der Zeit, keine gute Verfilmung. Keine gute Verfilmung, meiner Meinung nach. Ja. Aber Empire habe ich leider nicht gesehen. Ich auch nicht. Gen V habe ich auch noch nicht gesehen. Gen V fand ich gut. Ja, okay. Deswegen hier werden wir später klären, ja, wie wir die Folge finden. Ja. Und das Drehbuch kommt von, finde ich einen geilen Vornamen, Glenise Mullins. Wow, das könnte auch ein Elbenname sein. Ja, die hat unter anderem bei Star Trek Discovery mitgearbeitet, bei Outer Range und bei The Continental. Dieses Spin-off zu John Wick. Genau, dieses Spin-off zu John Wick. Und dann würde ich sagen, hast du noch sonst was zu klären oder sollen wir in die Folge diven? Nichts mehr zu klären. Das wäre ja auch krass, wenn wir jetzt noch mal was anfangen würden, wie bei den House of the Dragon Fang-Besprechungen mit so Amazon-Fun-Facts. Aber wir wollen nicht noch mehr über Amazon reden, ja, tatsächlich. Ja, wir starten mit etwas, was wir theoretisch schon in den letzten Folgen hätten besprechen können oder beim Ersteindruck. Es gibt ein neues Intro. Es wird vielleicht den wenigsten aufgefallen sein, da es im Prinzip fast ähnlich aussieht. Wir haben wieder diese, in der ersten Staffel wurde ja mit Hilfe von so Symbolen eine Art kleine Vorgeschichte erzählt und die verschiedenen Fraktionen vorgestellt. Zum Beispiel gab es auch so eine visuelle Repräsentation der Ainu Lindale, also der Erschaffung der Welt. Und da wurde ja schon viel im Vorfeld drüber gesprochen. Das sind ja, ja, so klattnische Klangfiguren, glaube ich, ja, nennt genau man das. Also das dann einfach durch Musik, wenn du das dann in so einem Klangfeld hast so und Physik, Sand, ja, ja, und irgendwie Sand da drauf legst, dass das dann Formen ergibt. Genau. Und das war ja dann so eine Art von Anspielung auf die Erschaffung von der Welt von Tolkien, die ja auch durch Musik entstand. Genau, weil Musik eine sehr wichtige Rolle, ja, gespielt hat. Und in der Serie haben wir das so stellvertretend gesehen mit goldenen Steinchen und dann kommen so schwarze Steinchen, die da teilweise reinschlängeln. Und was genau ergibt? Gold und Schwarz, Rot. Nein. Oh. Nee. Das ist keine Farbenlehre jetzt, aber jetzt sind die Steine einfach rot. Genau. Ich frage mich, ob dann in der dritten Staffel die Steine schwarz sind. Ja, nee, aber so nach dem Motto, es wird immer dunkler. Und rot steht natürlich für Sauron und Mordor. Und böse. Und böse. Ja. Aber was sehen wir denn da? Du hast dir da sehr viel zu rausgeschrieben. Ich habe mir sehr viel zu rausgeschrieben. Wir haben auch schon ein Video auf Instagram gebracht. Könnt ihr gerne reinschauen. Das ist alles sehr verkürzt, aber jetzt können wir wirklich in ganzer Länge über das Intro quatschen. Ich habe hier auch ein, zwei Hinweise. Ja, also ich bin das so wirklich Bild oder Einstellung für Einstellung durchgegangen und habe das so nach dem gegliedert. Also wir haben beim ersten und zweiten Bild ist ein neues Intro mit roten Steinchen. Sieht man noch nicht so viel. Sieht nett aus. Ich bin nicht der allergrößte Fan von dem Intro. Ich auch nicht. Ich bin auch inzwischen auch nicht mehr der allergrößte Fan von der Intro-Musik. Von der Intro-Musik, obwohl das Howard Shore gemacht hat. Ja, ich finde, es ist nicht so kreativ einfach. Und jetzt, wo House of the Dragon ja zum Beispiel auch ein neues Intro hatte, habe ich mir ein bisschen erhofft, dass das nochmal einen neuen Look bekommt, anstatt einfach nur eine neue Farbe. Aber ich verstehe, dass diese Anspielung auf diese Musik und dass das ja dann doch auch so eine Art Metapher ist für Tolkiens Erschöpfung. Das ist doch schön. Toll. Aber wenn es halt irgendwie einen nicht so flasht, dann ist es halt auch visuell. Ja. Vor allem das Intro hat mich sehr erinnert auch an das Intro von Foundation, der Apple TV Plus Serie. Ich kann das nachher mal zeigen. Auch weil das ist auch so ein bisschen so eine dudelige Titelmelodie. Ja, und ich finde, das ist ja auch alles gekünstelt. Es ist ja alles mit, es könnte auch so eine KI gemacht haben. Ja, vielleicht. Das ist jetzt vielleicht sehr polemisch, aber. Das ist richtig ja. Alles von der KI gemacht hier. Nachdem wir die Serie so in den Himmel gelobt haben. Ja, das ist ja jetzt nur das Intro. Aber was siehst du denn da als erstes? Genau, wir sehen dann kegelförmig aufgetürmte rote Steinchen, die nach unten fließen. Wow. Ja, für alle Leute, die zuhören, die müssen natürlich auch hier mit reingezogen werden. Jonas hat hier Mattel-K bis zum Ende gelegt. Okay. Für mich sah das so ein bisschen aus wie zum Beispiel der Ausbruch des Orodruin, der die Südlande verwüstet. In der ersten Staffel. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, und Rot passt ja als Farbe gut, da ja auch Rot die vorherrschende Farbe im Artdesign nach der Folge war, als der Orodruin ausgebrochen ist. Mhm. Und weil Rot eben auch die Farbe ist von Sauron. Ja, habe ich auch das Gefühl, es sieht aus wie ein Berg, der ausbricht. Und es ist ja auch so, dass Sauron im zweiten Zeitalter Mordor ausgewählt hat, weil man halt auch immer sagt, dass der Orodruin einfach sehr mächtig war und er das Feuer eben benutzt hat, um seine Zaubereien und seine Schmiedekunst fortzuführen. Ja, dann kommen wir zu Bild 4, 5 und 6. Verästelungen fließen Richtung untere Bildhälfte. Das hast du so schön gesagt. Wir sehen, dass von einem Berg Verästelungen zu zwei anderen Haufen abgehen und außerdem auch zu insgesamt 7 Verästelungen. Und Haufen. Häuflein, wie auch immer. Genau, 7 Verästelungen steht natürlich für könnten für die Ringe der Macht stehen, für die Zwerge, weil das waren ja 7 Ringe. Und diese ganze Form sieht auch aus wie die Gussform in der Schmiede, die wir jetzt auch in der Folge gesehen haben, wo die Ringe geschaffen werden. Ah, spannend. Ja. Ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, dass das ja, also man erkennt oben ja 9 Ringe, darunter 7 und darunter 3. Also das ist dann schon. Also du bist schon weiter. Ach so, ich bin schon weiter. Oh, sorry, du hast das alles detaillierter gemacht. Ja, ich habe das so mit Verästelung und Häufchen und sowas. Spannend. Okay, dann gehen wir über zu dem nächsten Bild. Ich bin noch bei der Gussform. Also es sind ja diese 2 Häufchen. Mhm. Und das dritte, und dann kamen wir noch die 7 Kreise. Ja. Vielleicht ist aber nicht der Orodruin im ersten Bild, sondern Berg, der stellvertretend für das Nebelgebirge steht. Mhm. Und dann sind da die 7 Zwergenringe und dann die anderen Berge stehen auch noch für andere Zwergenreiche. Ah, okay. Es ergibt aber halt auch nicht so viel, weil es gibt ja auch 7 Zwergenherrscher, deshalb. Das stimmt. Ja, also es gibt ja noch die, zum Beispiel die Eisenberge, mhm. Die Erid Engrin oder die Blauen Berge. Die Erid Luin, aber es gibt natürlich auch noch den Erebor. Deshalb ergibt das alles vielleicht noch nicht so viel Sinn, was ich gesagt habe. Aber das ist ein spannender Denkanstoß. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Bild. Mhm. Wir sehen einmal 3 ringförmige Strukturen, die miteinander verbunden sind und darüber 7. Und darüber 9. Nee, das kommt erst später. Ach so, okay. Ich denke, wir haben ein anderes Pacing. Aber okay, dann nehmen wir noch die 9 oben dran mit. Okay, weil aber ich finde, das entsteht dann ja daraus. Und ich finde, da kann man ja subsumierend darüber sprechen, dass das alle Ringe der Macht sind. Außer der eine Ring, der kommt ja dann später noch mit ins Spiel im Vorspann. Und was ich spannend fand, ist, dass sie sich ja in so einer Art Baum befinden. Ja. Also das sieht auch aus wie die Verästelungen eines Baumes. Und das spielt ja auch darauf an, dass die Ringe in Rings of Power aus Mithril bestehen. Und die Origin-Geschichte von Mithril Galadriel hat ja mit dieser mit diesem Mythos des Baumes Hithaglir zu tun, was wir ja auch mitbekommen haben, dass ja ein Balrog und ein Elb durch diese Kraft der Silmaril, die in den Baum in der Krone eines Baumes steckte, gekämpft haben und dann ihre beiden Kräfte innerhalb des Mithrils vereinigt haben und deswegen ist Mithril Teil böse, Teil gut und so weiter und so fort. Ja, das genau so habe ich mir das auch gedacht. Und wir sehen ja auch dann, man sieht immer noch diese Verbindung, die Kamera fährt dann hoch und dann sieht man aber so, dass diese, das waren ja klar getrennte Verbindungen zwischen den Ringen und die waren ja auch so unterteilt mit 9 sind verbunden, 7 und 3. Und dann gibt es so einen Moment, wo dann plötzlich das so aufgebrochen wird und alle sind miteinander verbunden. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das so eine visuelle Repräsentation der unsichtbaren Welt, der Unseen World, weil diese unsichtbare Welt verbindet ja auch die Ringe miteinander. Und da durch diese unsichtbare Welt hat ja Sauron auch quasi die seine Macht damit, dem einen Ring die anderen zu kontrollieren. Ich finde sowieso, dass so durch die Darstellung der Ringe mit diesem Sand und diesen Verästelungen wird das ja gut symbolisiert, dass sie so zusammenhängen und dass sie auch so geschmiedet wurden. Also dass so dieser Fluss des Intros, also ich finde das generell gut, dass das sehr dazu passt, zu diesem zu dieser unsichtbaren Verbindung aller Ringe mit dem einen. Also da muss ich auch sagen, ich bin jetzt nicht Fan vom Intro generell, aber ich finde das Intro der zweiten Staffel so alleine, was wir jetzt schon alles besprochen haben, viel interessanter als das von der ersten Staffel. Ist halt reichhaltiger. Ja. Ich finde, da geht man mehr in so Lore-Tiefen. Ja. Und du hast quasi nochmal so ein Recap von der ersten Staffel. Das auch. Ja. Und so ein Foreshadowing. Ich meine, die neuen Menschenringe müssen ja noch geschmiedet werden. Da ist ja noch nichts passiert. Und die Zwergenringe. So, dann, jetzt verändert sich das Gesamtbild relativ schnell in kurzer Zeit. Wir sehen mehrere Symbole. Wo man auch vielleicht nicht unbedingt das, ich glaube, teilweise ist das hier dann auch einfach so, das hat keine Bedeutung, sondern es sieht einfach schick aus. Da war ich jetzt nämlich auch gespannt, weil ich habe nur ein Symbol ausmachen können. Obwohl, warte, wir sehen ja jetzt erst diese Ringe. Genau, also Moment, ich habe verschiedene Symbole. Ich habe eins hat 4 Ecken und an der Spitze sind jeweils so Gabelungen. Da hatte ich erst aufgeschrieben, keinen blassen Schimmer. Aber vielleicht steht es ja auch für verschiedene Reiche und Völker. Und das könnte zum Beispiel, die Symbol könnte für das mysteriöse Runen stehen, weil das irgendwie hat dieses Symbol hat bei mir so Runen. So irgendwas in mir Runen angesprochen. Das wurde ja auch nicht symbolisiert, das Teilgebiet von Mittelerde in dem Vorspann würde passen. Ja, aber wahrscheinlich das Symbol, was du erkannt hast, war eine Krone mit 7 Sternen. Ja, und das steht natürlich, also könnte für vieles stehen, weil 7 Sterne sind in Mittelerde ein häufiges Symbol. Da habe ich einen Exkurs. Du hast einen Exkurs. Ja, da habe ich einen kleinen Geil, Exkurs. Geil, weil das ist ja das Symbol, was wir an der Tür von Moria erkennen. Genau. Und Durins Krone, über das wirst du wahrscheinlich reden. Ja, ne? Also ich habe einmal einen Exkurs zu 7 Sterne, weil Sterne haben ja eine super wichtige Bedeutung, auch in der Vorgeschichte von Mittelerde. Bevor nämlich die Sonne die Welt erleuchtete, lange davor gab es die 2 Bäume in Valinor, die dem Planeten Licht spendeten. Das Ding war aber, dass das Licht jetzt nicht so weit gereicht hat, dass es auch Mittelerde erhellt hat. Und so kam das einzige Licht auf Mittelerde von den Sternen am Himmel. Und die ersten Elben sind unter so einem Sternenhimmel erwacht. Und 7 Sterne stehen vor allem auch für die Valar Kirka. Und wurde von den Valar quasi ans Firmament geschossen, diese Konstellation, um das Erwachen der Elben einzuläuten. Und es war quasi so ein Zeichen an Melkor, so, pass auf, jetzt könnte was passieren. Ja. Genau, und deshalb die erste Sache, die ich mir gedacht habe, vielleicht mit Krone 7 Sterne, ne, Sterne stehen natürlich auch für die Elben, aber die Krone mit den 7 Sternen hat schon eine einzigartige Bedeutung. 7 Sterne kommen aber zum Beispiel auch im Wappen von Gondor vor, über dem weißen Baum. Das stimmt. Aber es muss auf jeden Fall Durins Krone sein. Genau, Durins Krone. Und das spielt ja alles auf diese Legende an, nach der eben Durin in seinem Spiegelbild in diesem Spiegelsee. Also der allererste Durin. Genau, Durin, der Unsterbliche. Der Ur-Durin. Also, ja, nicht, genau. Nicht Durin der dritte oder vierte hier aus der Serie, sondern. Sind ja alle nach ihm benannt, sozusagen. Ja. Einer der Stammväter der Zwerge. Einer der 7 ersten Zwerge, die aufgestanden. Nicht aufgestanden sind. Die sind aufgestanden, sind erwacht. Die sind erwacht. Aufgestanden klingt so ein bisschen zu trivial. Ja, das wurde ja alles von dem Gott des Schmiedes, wurden sie ja erschaffen. Also dem Valar der Schmiedekunst. Und er hat eben in seinem Spiegelbild 7 Sterne über seiner Krone leuchten sehen. Und er sah das als gutes Omen und baute Khazad-dûm dann in diesem Tal. Und der Stein von Durin wurde dann nämlich auch an diesem Spiegelsee in seinem Gedenken und als und irgendwie in dem Gedächtnis des Ereignisses dort aufgestellt. Mhm. Das heißt, das erkennt man auch an den Türen von Moria. Sollte genau. auch Herr der Ringe-Fans bekannt vorkommen. Auf jeden Symbol. Fall. Ich habe mir auch noch mal das genau angeguckt, das Symbol. Und das sah, es gibt Zeichnungen von Tolkien selbst. Der hat ja teilweise Sachen auch gezeichnet. Und das sah sehr nah aus an dem, wie er es gezeichnet hat, die Verästelung. Mhm. Ich habe das auch noch mal verglichen mit aus Die Gefährten, also aus der Peter-Jackson-Trilogie. Da sieht es auch ähnlich aus, wie Tolkien das gezeichnet hat, aber schon ein bisschen anders noch. Mhm. Aber also, schönes Detail, wenn das ja. dann doch abgepasst ist auf den Schöpfer selbst. Ja, abgepaust sogar. Ja. Und danach sehen wir ja auch noch etwas, was mit Khazad-dûm zusammenhängt. Und zwar diese, so habe ich es identifiziert, den Torbogen von den Türen ja. von Moria. Ja, genau, so ein Halbkreis mit Verzierungen. Ja. Und das hat mich auch daran erinnert. Ja. Also an die Türen von Moria oder Khazad-dûm. Ja. Und dann danach den Kopf eines Balrogs. Habe ich auch so wahrgenommen, so zwei Hörner. Ne? Eben. Ja. Und ja, über die Türen von Durin oder auch das die Westtür von Moria müssen wir nicht viel reden, kennt man. In der Serie sieht die natürlich anders aus, aber ich glaube, da könnte vielleicht noch was kommen. Ich glaube auch. Ich meine, wir wurden ja schon, es gab ja schon in der, war das die zweite oder dritte Folge, wo Celebrimbor genau hier seine neuen Skills zeigt. Ja, und auch und aus Ithildien. Dem Ithildien ja. erschafft. Und wir wissen ja, das ist das Material, was ja die Schrift an der Tür ja. ist. Deswegen werden wir das bestimmt noch zu sehen bekommen. Ich wette darauf. Ja. So, dann haben wir noch als fünftes Symbol eine Sonne. Und ich meine, die Sonne hat wohl wirklich nichts mit Moria zu tun, obwohl die ja gerade Probleme haben mit der Sonne. Die Sonne ist das Symbol für das Inselreich Numenor. Und dann sehen wir auch, dass diese Sonne sich auflöst. Ich meine, das wird ja auch in den Folgen erzählt. Das steht wahrscheinlich einfach dafür, dass in Numenor gerade so ein Umbruch passiert, dass gerade das politische System ins Wanken gerät. Und ich weiß nicht, ob ich mir das einfach eingebildet habe. Es sieht so aus, als würde sich die Sonne auch in so Buchstaben der numenorischen Sprache, dem Adonaischen, verwandeln. Mm. Ich bin mir aber nicht sicher. Weißt du, wie Adonaisch aussieht? Ja, so ein bisschen. Es gibt ja so Übersetzungstabellen ja. mit Buchstaben. Aber das ist halt so verschwommen in der Serie. Ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht andeutet, aber ich habe kein einziges Symbol irgendwie entziffern können, weil das so verschwommen ist. Ich habe auch einmal kurz rangezoomt, weil ich auch kurz irritiert war, weil ich so ja. dachte, okay, da passiert noch irgendwas. Manchmal hat man ja so ein Gefühl. Aber ich habe leider auch nichts entziffern können. Ja. Aber ja, würde ich auch sagen, die Sonne steht für Numenor. Das passt ja auch dazu, dass dann in diesem in der nächsten Einstellung in dem Vorspann wir so eine Welle sehen, die so ein Strudel. So ein Strudel. Ja, genau. Und wir haben ja in der ersten Staffel schon etabliert, dass Miriel eine Vision hat, wie Numenor untergeht in so einer großen Welle. Ja. Und das spielt ja darauf an. Das habe ich, hätte ich jetzt auch so gesagt. Das nächste Symbol ist, bezieht sich auf einen anderen, auf eine andere Region. Man sieht zum einen das Symbol von Adar, also dieses Symbol, das für Mordor steht und sehr prominent in der allerersten Staffel vorkam. Und dieses Symbol verändert sich dann auch in eine Krone mit drei Zacken. Und das sieht natürlich haargenau aus wie die Krone, mit der Sauron fast getötet wurde. Und die vielleicht auch die Krone von Morgoth darstellt. Da, ja. Das wissen wir in einfach. Der Tradition ja. von seinem Big Daddy. Big bösen Daddy. Und zwischendurch hatte ich das Gefühl, es sieht auch aus wie so eine Klinge, also wie so ein Schwert. Mhm. Und das ist ja auch die, so, wir haben es ja Morgul-Klinge genannt, ja. die dann ja diesen Hebelmechanismus ausgelöst hat, der dann Mordor erschaffen hat in der ersten Staffel. Ja. Ja, ich bin auch, ich bin mir jetzt gerade auch gar nicht mehr sicher mit dem Symbol von Ada. Ich habe die Serie rewatcht, die erste Staffel, und ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Das wird doch erzählt, dass Sauron dieses Symbol erfunden hat und dass er wollte, dass die Orks nach Mordor kommen. Das war ja Galadriels Theorie. Sie hatte ja, das ja in das dieser falsch, ne, die Forodwaith Theorie. Gefunden. Okay. Ja. Und dann war das ja tatsächlich irgendwann diese Karte von den Südlanden. Ja. Und ich weiß aber auch nicht, ob die Serie, da bin ich mir jetzt auch gerade nicht mehr sicher, ob es so war, dass dann doch irgendwie Sauron das Symbol erschaffen hat, aber dann war es doch Adas Plan, ja, oder das, so. Ja, nee, das also im Nachhinein ist das auch so ein bisschen komisch. So unsicher ist ja, man, ja, ja. Ob das jetzt, ne, wenn es Sauron Plan gewesen wäre, so, hä, Moment, das ergibt dann auch mit dem Flashback, den wir jetzt hatten von ihm, ergibt das auch nicht so viel. Ich meine, könnte natürlich sein, dass so er Pläne gemacht hat, Mordor zu erschaffen, und dann hat halt Ader einfach die so gekapert. Ja, nee, oder das so. War halt nur so, ich fand das halt nur komisch, weil die Orks, die brauchen ja auch. Das, man hat ja das Gefühl, dass das Jahrhunderte davor spielt und in der Serie kommen die Orks ja gerade in den Südlanden an. Oder die sind da vielleicht schon ein bisschen graben da, aber ich habe das Gefühl, dass das so mit der Zeit überhaupt nicht übereinstimmt, ja, dass da Jahrhunderte dazwischen sind. Weißt du, wie lange das dauert, diesen Tunnel zu graben? Hallo, das sind, also da kann man schon mal 1000 Jahre warten. Ich habe schon mal einen krasseren Tunnel gegraben, okay? Wo denn, am Strand? Nein, ich habe früher mal so Staudämmen gebaut. Oh. Staudämmen. Alles klar. So ein bisschen Steine in den Bach gelegt. Okay. Wow, Jonas, ja. Einfach so der Baumeister. Dafür habe ich keine Hebel gebraucht. Zum Glück. Sollen wir zu den letzten beiden Bildern kommen? Ja. Ein einzelner Ring, der von Verzierungen umgeben, in seinem Inneren eine Art Strudel hat. Das könnte natürlich symbolisch stehen für die Anziehung, die dieser eine Ring auf alle anderen hat und alles, was vorher passiert ist und wir in dem Vorspann gesehen haben und dass sich dort alles zusammenfügt. Das ist ja sehr passend, dass das unsere letzte Einstellung ist. Und das werden wir auch noch sehen in der Serie, wie dieser Ring geschmiedet wird. Ich bin gespannt, ob wir das noch in dieser Staffel sehen werden. So in der letzten Einstellung, so wie bei der letzten Staffel mit den Elbenringen. Ja. So, ach, guck, hier ist übrigens noch der eine Ring. In so 2 Minuten. Ja. Dann kommen wir zur ersten richtigen Szene. Lindon. Das Elbenreich Lindon rüstet sich zum Krieg. Galadriel und Elrond müssen Gil-galads Auftrag erfüllen und rausfinden, was in Eregion Phase ist. Doch die beiden bitchen sich gegenseitig an. Das ist so zusammengefasst alles, was passiert. Genau, Lindon, nochmal aufzufrischen, ist das westlichste Elbenreich auf Númenor. Ob diese Szene jetzt, ne, ich finde das auch, das habe ich auch in meinem Video mit den Karten gesagt, das ist immer so schwer zu verorten, wo das jetzt spielt, weil aus Lindon gibt es eigentlich nur 3 Städte oder Häfen, die man kennt. Das ist Mithlond, Harlond und Forlond. Und in der Serie wird das alles ja quasi nur Lindon genannt. Ganz am Anfang von der ersten Staffel steht da einfach Lindon und dann irgendwie Realm of the Elves oder sowas. Eben, aber jetzt befinden wir uns ja in den Grauen Antworten, also in Mithlond. Ja. Zumindest dort, wo Galadriel und Elrond sich gerade befinden. Ja. Aber ist das Mithlond-Xena? Ich weiß es nicht. Echt? Doch, ich finde schon, das ist ja klar eine Hafenstadt. Ja. Und klar, die anderen beiden sind ja auch Hafenstädte. Aber Círdan war doch an diesem Ort in der vorherigen Folge und er ist ja der Herr von den Grauen Antworten. Ja. Also müsste es außer ja wenn er natürlich sein. Irgendwie so immer guckt, was in den anderen Städten so abgeht. So aber stimmt, das ist eigentlich recht. Ja. Ja, eigentlich bin ich mir sicher, dass es Mithlond ist. Ja. Aber wo dann zum Beispiel auch dieser weiße Baum steht, ob das auch noch zu Mithlond gehört oder ob das jetzt eine andere Stadt sein soll. Da habe ich aber immer so gedacht, das wäre so die inoffizielle Hauptstadt von Lindon. Also dann kannst du dir aussuchen, welche es ist. Können wir quasi einen Stadtnamen dafür erfinden? Können wir. Vielleicht Lindon Capital. Oder Lindon City. So, ich habe gedacht, jetzt eher so Lindon City. Lindon City, ja. Nennen wir es so. Und die beiden bereiten sich ja auf ihre Reise nach Eregion vor. Es gibt ja anscheinend immer noch keine Nachricht von Celebrimbor. Kein Wunder, wir haben ja gesehen, der Bote wurde aufgehalten. Und wir wissen in dieser Folge auch, durch was oder wen sie aufgehalten wurde. Ja, erst genervt, dass sie das nicht gezeigt haben, wer es war. Ja. Weil ich auch das Gefühl hatte, das war so ein komisches so Loose End. Also einfach keine weitererzählte Geschichte. Jetzt verstehe ich, wieso sie das offen gelassen haben. Einfach, um jetzt die Grabunholde zu etablieren. Aber die beiden formen sich ja wieder. Da ist die Dynamik, die ich auch sowieso schon gelobt habe, dass die beiden wie Geschwister sind und sich einfach übelst auf den Sack gehen. Das finde ich auch gut. Ja. Und Elrond redet davon, dass der Weg, den er vorschlägt, über die Axa-Brücke geht. Und dass der ganze Weg dann nur 150 Leagues, also wir haben nur die englischen Screener, aber Leagues sind quasi Wegstunden im Deutschen. Diese Brücke ist eine Erfindung der Serie, die gab es nicht. Habe ich auch kurz gedacht, ist das irgendwie so ein Product Placement für AXA? Diese Versicherung. Ja, aber AXA heißt ja auf Quenya auch sowas wie schmaler Pfad, Schlucht oder Wasserfall. Ja. Und das fand ich dann doch passend. wurde sich was überlegt. Ich meine, man kennt ja in derselben Region, wir sehen die Brücke ja später eingezeichnet auf der Karte, kennen wir aus dem Legendarium die letzte Brücke, weil das ist genau über diesem Fluss Myth Eithel und genau dort ist auch die Axa-Brücke eingezeichnet. Und ich frage mich, ob dann die Serie jetzt irgendwie sagen will, dass die Brücke die letzte Brücke ist. Das würde aber auch lore-technisch nicht so viel Sinn ergeben, dass sie jetzt hier zerstört ist. Weil in der Handlung von Der Herr der Ringe kommt die letzte Brücke ja auch vor. Mhm. Und das ist ja auch die Brücke, auf denen dann auch zum Beispiel Aragorn und die Hobbits auf ihre Reise nach Bruchtal die überqueren. Mhm. Und genau. Ich habe übrigens mal ausgerechnet, 150 Wegstunden sind in unserer Welt, also eine Wegstunde ist in unserer Welt 4,5 Kilometer. 150 Wegstunden wären dann 675 Kilometer von Mithlond nach Ost-in-Edil. Das ist schon viel. Ja. Kann ich verstehen. Vor allem, wenn man nicht zu Pferd unterwegs ist, sondern rennt. Ja, Elben können ja schneller rennen als Menschen. Aber ich bin auch ein bisschen überrascht gewesen, dass sie nicht per Pferd unterwegs sind. Galadriel liebt doch Reiten. Ja, aber vielleicht wollen die nicht noch mal diese cringe Szene nachholen. Wahrscheinlich. Ja, aber Galadriel ist auf jeden Fall auch von Elronds Misstrauen genervt und bitcht ihn deswegen noch auch an. So, trust me? Are you certain that's wise, Commander? Ja. Aber Elrond geht auch null drauf ein. Nee. Der ist so no-nonsense. Ja. Der hat gar keinen Bock auf solche Spielchen. Es geht ja auch darum, dass irgendwie Galadriel jemand vorschlagen soll, also Bogenschützen und Schwertkämpfer. Das sehen wir dann ja später auch, dass sie das dann tut. Die Gruppe wird ja nicht wirklich etabliert. Also wir kriegen hier und da mal so Namen mit. Ja. Das fand ich ein bisschen schade, dass man jetzt nicht noch mal kurz vielleicht sagt, was sind das für Elben? Ja, und dass man noch ein bisschen mehr von denen mitbekommt, bevor die abgemetzelt werden. Eben, aber gut. Ich hatte aber das Gefühl, dass Galadriel versucht, hier so wieder die Freundschaft wieder so durch so ein paar blöde Trash-Talk-Witze vielleicht wieder ein bisschen zu kitten. Ja, oder auch, dass sie ihm zeigt, dass er ihr vertrauen kann. Oder dass er auch lächerlich ist, dass Elrond Galadriel misstraut. Das ist ja auch deren ganzes Thema irgendwie jetzt auch in der Staffel. Aber wie gesagt, die Dynamik fand ich gut. Ich mochte die Szene. Wir kriegen ja danach auch eine Montage von so weiten Einstellungen. Ja, also typisch Herr-der-Ringe-Style. Ich finde es auch gut, dass jetzt nicht, ne? Ich meine, einerseits ist es ein bisschen schade, dass wir jetzt dieses Elben-Sondereinsatzkommando nicht zu Gesicht bekommen, so davor, sondern dass es halt direkt losgeht, dass quasi diese Entscheidungsfindung, wer kommt mit, dass das übersprungen wird. Aber ich meine, das würde einfach zu lang dauern. Aber ich fand es auch toll, dass wir diese Landschaftsaufnahmen bekommen. Sowas fehlt mir manchmal an manchen Stellen. Aber dass man sich halt die Zeit nimmt, auch so ein bisschen Mittelerde noch mal zu zeigen, wie das aussieht. Man bekommt einfach viel mehr ein Gefühl für, wie diese Welt eigentlich aussieht, wenn man so ein paar schöne Landschaftsaufnahmen hat. Ich meine, das wurde ja auch in Neuseeland gedreht und das ist einfach eine schöne Landschaft. Ja, sehe ich auch so. Ja. Und ich meine, das hat ja auch schon die Peter Jackson-Trilogie gemacht. Und ich habe mal geguckt, wo sie in dieser Einstellung oder in den Einstellungen überlaufen. Die laufen ja einmal über Berge. Und vielleicht sind das die Turmberge. Die sind westlich von Lindon. Und in der Lore standen hier eigentlich drei große Elbentürme. Und in dem höchsten, Elostirion, wurde ein Palantir aufbewacht. Ah. Aufbewahrt. Auf, bewacht. Wahrscheinlich auch aufbewacht. Bewacht. Aber ja, die Palantir sind ja Seesteine, die von Feanor geschaffen wurden. Die waren ja auch der letzten Folge schon wichtig. Die waren in der letzten Folge schon wichtig. Schade, dass wir das vielleicht nicht sehen, wie verteilt sie sind. Mich hat es nämlich interessiert, wenn Landschaftsaufnahmen, ob die einfach so random sind. Ob die halt irgendwelche Landschaftsaufnahmen zeigen oder ob das Sinn ergibt, so, wenn man sich die Karte von Mittelerde anguckt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich meine, man hätte ja auch einfach irgendwelche Landschaft zeigen können. Die meisten juckt es einfach nicht. Aber so wie ich mir das angeguckt habe, hat es schon Sinn ergeben. Schön. So im Zusammenspiel mit der Karte, gerade auch so mit diesen Turmbergen. Und genau, laut der animierten Karte reisen die Elben mitten durch das spätere Auenland. Ja, stimmt. Und dann sehen wir auch ganz nett so die Brücke in der Karte eingezeichnet und dann gibt es so eine Überblende auf die wirkliche Brücke. Ich weiß, muss man mögen. Ich mag das gar nicht. Als Stilmittel. Ich finde es ganz süß, weil das natürlich was erzählt, ohne das jetzt über Dialog over zu explain. Ich finde, das ist so ein positiver Nebeneffekt davon, weil du dann ja so ein Verständnis von Raum hast, ohne dass du das nochmal sagen musst, wo wir uns gerade befinden. Also meinst du das mit der Karte? Genau, und dann hast du ja ne, natürlich hätte man jetzt auch einfach zeigen können, jetzt hier ist die Brücke, aber ich finde das dann ganz nett, dass sie es trotzdem noch mal verorten, also auf der Karte. Ja, nee, dagegen wollte ich eigentlich gar nichts sagen. Nee, ich meine nur diese Überblendung, das ist dann in die Karte rein und dann das hat dann ungefähr die Form von der Brücke und das zoomt dann so rein. Ich finde, das ist so gimmicky. So cheesy. Ja, okay. Das ist irgendwie nur so ein Gimmick. Okay, ja, ja. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber kann nachvollziehen, wenn man eine andere Meinung hat. Die Brücke ist jetzt zerstört worden. Also sieht nicht ganz so aus wie auf der Karte. Und wir lernen dann auch in dem Dialog einen anderen Elben beim Namen kennen, und zwar Kamnir. Also hier können wir auch mal drüber reden. Es gibt ja vier andere, die auch noch mit am Start sind. Eine Bogenschützin, zwei Krieger/Schwertkämpfer. Und Kamnir, habe ich verstanden, ist jetzt so eine Art Karten- oder Fährtenleser. Ja. Weil er ja sich sehr gut auskennt und die beiden immer, also er und Elrond, immer über so, wo geht's jetzt hin, sprechen und sowas. Ja. Genau, Elrond denkt ja, dass es ein Blitz war, der die Brücke zerstört hat, aber Galadriel ist ja immer noch auf ihrem, ich finde, die wirkt so ein bisschen der Handlung, als ob sie ein bisschen so eine Verschwörungsmythologin wäre, so, nee, das war Sauron, nee, ich hab mir gerade den Fuß gestoßen, das war Saurons Werk. Ja, irgendwie stelle ich mir auch vor, wie so Halbrand, also jetzt als Anatar so eine Region chillt und dann so, irgendwie so, ja, da lass mal einen Blitz einschlagen und da hinten hier ja, das die Grabunholde. So, wann und wie soll das passiert sein? Ja. Soll er den Grabunholden so telepathisch übertragen haben und dann haben die das zerstört? Das hat mich so ein bisschen irritiert. Das Problem ist auch, dass The Rings of Power, dadurch, dass sie ja so Sauron so greifbar machen, haben sie ja jetzt dieses Problem. Weil ich finde, wenn er so diese Entität wäre, wo du nicht wirklich weißt, wo war er, ja, an welchem Ort befindet er sich gerade und wo hat er seine Finger mit im Spiel. Und ich finde, jetzt kauft man das halt Sauron nicht so wirklich ab. Ja, weil es ist halt ein Dude. Eben, vielleicht war auch die Brücke einfach marode. Und ne, ich meine, die drei Numenora, die haben ihn verprügelt. Da hatte der Kommentar schon recht. Die Orks ja auch. Ja, aber das war ja alles sein Plan. Klar. Ich meine, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, sagt Kamnir, der Fährtenleser. Entweder man kann in den Norden ausweichen, das wird zwei Wochen länger dauern, oder sie gehen südlich zu den Hügeln von Tirngothad. Das ist anscheinend schneller. Was ist das? Wir kennen es auch aus der Lore, aus dem Legendarium. Das sind die Hügelgräber oder Tirngothad genannt. Das ist ein Gebiet in den niedrigen Hügeln im östlichen Auenland und südwestlich von der Stadt Bre, könnte man sagen. Und sie wurde im ersten Zeitalter von Menschen erbaut und die dienten den Menschen im Norden sowie den Dúnedain als Ruhestätte, also so als Friedhof. Ja. Und fand ich auch cool, dass das dann richtig verortet wurde. Ja. Aber ja, gleich kommen wir ja noch dazu, inwieweit dann die Grabunholde Sinn ergeben im zweiten Zeitalter. Genau. Die Hobbits nehmen ja auch in den Büchern den Weg über die Hügelgräberhöhlen und werden da auch von Tom Bombadil zum zweiten Mal gerettet. Aber ja, zu den Grabunholden kommen wir ja später noch mal. Galadriel kriegt dann ja auch eine Vision von diesen Grabunholden durch ihren Ring. Ja. Und sie kriegt dann so mit, wie so eine Hand aus so einem Grab hervorragt. Ja, das. Warum? Warum muss es ein Jumpscare sein? Ja, ja. Ich habe auch so gedacht. Ist auch nicht so schlimm, aber ich meine, warum muss es ein Jumpscare sein? Ja, es hätte irgendwie, finde ich, passender gemacht werden können oder so ein bisschen geschmackvoller, dass es jetzt nicht so ist, ja, da kommt da diese Zombie-Hand. Ja. Und Elrond traut ihr da natürlich nicht, weil er sagt, ja, du und dein dummer Ring hier, ihr seid so, du bist verrottet vom Innern. Ja. Im Innern. There is evil in those hills. Ja, sie hätte es ja auch konkretisieren können. Ich habe halt so eine fucking tote Hand gesehen, ja, die uns ergreifen wird. Ja, ich meine, ich habe schon gesagt, sie klingt ja wie so eine Verschwörungsmythologin und jetzt immer noch mehr. Und Elrond denkt sich wahrscheinlich so, boah, krass, ey. Zum Glück in welche Bubble ist die geraten? Ja, ja, ich kann auch verstehen, dass er ihr so eine Ansage macht und sagt, ja, wenn du weiterhin auf den Elmring hörst, dann kannst du so zurück nach Lindon gehen, nach Lindon City. Ja. Und wir gehen alleine weiter. Ja, übrigens noch mal zu den Hügelgräberhöhlen mit der Einstellung. Ist mir das so gerade spontan gekommen. Man hätte ja auch einfach gar keine Hand zeigen müssen. Man kann einfach eine Fahrt auf dieses Dunkle drauf machen. Das hat Peter Jackson in seiner Trilogie ja auch gemacht. Ja, das stimmt. Das reicht ja. Das reicht auch. Einfach, dass man so eine Bedrohung wahrnimmt. Ja. Und wieder der Aspekt, dass jetzt Elrond ihr nicht vertraut, aber ja dann doch später sie in eine Falle geraten werden durch diesen Weg. Also, dass Galadriel recht behält. Das finde ich auch wieder gut gemacht, weil das zeigt ja dann auch nochmal, dass Elrond so langsam aber sicher den Elbenring wahrscheinlich vertrauen wird. Ich freue mich eigentlich auch darauf, dass das so diese Entwicklung sein wird von ihm. Aber ja, wie die Machart ist dann wieder so ein bisschen draufgedrückt. Ja. Genau, Galadriel denkt ja, dass Sauron will, dass sie diesen Weg gehen. Was ja auch noch mehr so wie eine Spinnerin wirken lässt. Wirklich, an allem ist Sauron jetzt schuld. So. Ja, ich verstehe, dass sie von dem Ring ja geleitet ist und dadurch ja auch automatisch sensibler wird, was so Themen angeht. Aber ist vielleicht auch ein bisschen drastisch. Ja. Elrond beschließt aber, den gefährlicheren Weg zu nehmen. Es wirkt so kurz, als ob er diesen Weg wählt, nur um Galadriel abzufacken, hatte ich das Gefühl. Aber es dauert ja auch 2 Wochen länger und ist ja klar, die müssen einfach schnell nach Eregion kommen, weil Sauron hat einfach quasi mit dabei geholfen, diese Elbenringe herzustellen. Und das hat mich ja noch mal auch an die Gefährten erinnert, wo ja die Gefährten rund um Frodo ja auch vor der Wahl stehen, welchen Weg wählen wir. Auf dem Karadras. Genau, ja. Und das finde ich, das war ja auch noch mal so eine Art Anspielung oder Rückgriff auf schon so das, dieses. Ich habe das auch ganz oft in der Serie, dass das quasi wieder so, auch wenn das nur so ungefähr so ein Konzept ist, was die Peter Jackson-Trilogie bedient hat, dass das hier nochmal so aufgegriffen wird. Dieselben Hürden, dieselben Konflikte. Ja, so gleiche Konstellation. Ich finde das teilweise ganz gut, aber manchmal weiß ich nicht so richtig, haben die das jetzt wirklich so beabsichtigt oder lese ich das jetzt einfach nur da rein? Ich vermute schon, dass man wirklich sich Mühe gibt, den Leuten das Gefühl zu geben, dass es Herr der Ringe. Das kennt ihr schon. Das mochtet ihr hier da schon. Guck mal, und jetzt haben wir das nochmal hier. Und das funktioniert ja voll oft unterbewusst. Also, dass man so eine Serie schaut und noch nicht mal mehr weiß und das noch nicht mal mehr so identifizieren kann. Ja. Aber dafür sind wir hier. Ja, wir entschlüsseln das, ja. Wir nehmen die kritische Brille und ziehen sie auf. Ja, Galadriel sagt dann noch mal quasi so, nee, bist du dir sicher, dass wir das machen sollen? Und Elrond sagt, this company will not take counsel from that trinket, nor will you. Dieser Mann ist einfach geboren, um Reden zu schreiben. Machtwort hat er gesprochen. Ja. Genau, Elrond sieht nämlich immer noch große Gefahr in diesem Elbenring. Galadriel würde gerne wieder zurück, bleibt aber da, um die Elben zu beschützen, sagt sie quasi so. Gehen wir weiter? Ja. Genau, wir gehen weiter an das andere Ende von Mittelerde, nach Run, zu dem Fremden. Nachdem der Fremde mit seiner Macht Nori und Poppy mit einem Wirbelsturm weggefetzt hat, ist er auf der Suche nach den Haarfüßen. Er findet aber Tom Bombadil. Ja, wir sehen zum allerersten Mal Tom Bombadil in dieser Serie. Der wird gespielt von Rory Kinnear. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Kennst du diesen Schauspieler? Natürlich kenne ich diesen Schauspieler, weil er hat ja sehr prominent in Men mitgespielt. Ja. Von Alex Garland. Ja, und in Men hat er so eine sehr spezielle Rolle, wo er sehr viele unterschiedliche Figuren spielt. Teilweise halt auch auf so Kinderköpfe so rein retuschiert wurde, was sich sehr tief im Uncanny Valley bewegt. Das und sehr creepy aussieht deswegen. Mögen. Es war sehr verstörend. Ich habe auch das. Zum Glück hatte er jetzt hier einen Bart, deswegen war er für mich sehr unkenntlich gemacht. Ja, ich habe den nämlich nicht erkannt. Als Hast du nicht erkannt? Ja, ah, krass. Ja, ich habe ihn doch. Also, ich wusste es vorher. Spoiler, ich habe es mir durchgelesen, wer Tom Bombadil spielt. Aber ich finde, dass diese mysteriöse Figur aus dem Legendarium ja also eine der. Wirklich so eine der Leerstellen eigentlich von Tolkien, also nicht negativ gemeint, sondern einfach, weil er viel offen lässt, was die Figur angeht. Die wird hier jetzt in der Serie, also es wurde ja vorher schon viel darüber diskutiert, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht, weil die Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson hat ja vielleicht auch guten Gewissens das ausgelassen, weil es einfach Ich habe gleich noch einen Exkurs zu Tom Bombadil, wer das ist, was er macht, was er für Kräfte hat. Und voll sowas. Gut. Ich freue mich auch voll darüber zu quatschen, weil, ja, ich meine, er sagt, offenbart sich ja erst später dem Fremden gegenüber, aber hier kriegen wir schon das erstmal mit. Wir sehen so diese Ziege und dieses Einsiedlerleben, was er führt. Ja. Und, also ich bin jetzt nicht unbedingt Fan von dieser Figur. Ja. Auch nicht unbedingt aber auch nicht unbedingt in den Büchern, weil sie einfach so speziell ist, gleich dazu mehr. Aber ich finde, dass Rory Kinnear perfekt gecastet ist für diese Rolle und das echt gut rüberbringt. Kannst du es gut? Er ist Tom. Okay. Ja, ich. Du nicht? Doch. Ich auch. Nein. Ich wollte. Ach, fandst du das gut? Ja, interessant. Ja. Interessant. Also ich bin hier, stehe über dir. Ich fand das auch gut. Ich wundere mich, weil ich dachte irgendwie, vielleicht findest du es nicht gut. Das hier ist jetzt meine Theorie gewesen. Nee. Also ich finde, dass er vorkommt. Aber wie er umgesetzt wurde, finde ich echt gut. Ja. Und ich bin noch mal Ich habe was entdeckt. Wir haben es schon vor 2 Jahren gecallt, beziehungsweise irgendwie auch nicht, dass Tom Bombadil vorkommen wird in dieser Serie. Wirklich? Als noch nicht bekannt war, dass er vorkommen wird. Und zwar in der Folgenbesprechung 1.08, also zur letzten Folge, da haben wir über das Zeichen gesprochen, der Hut des Einsiedlers, wurde es ja benannt, also diese Sternenkonstellation. Und da haben wir herausgefunden, dass es ein Tarot-Set von Herr der Ringe darin gibt und dass der Einsiedler mit Tom Bombadil drauf ist. Also der Einsiedler im Tarot, dass das quasi mit Tom Bombadil bestückt wurde, wie krass, das Bild. Wir sind. Und der Einsiedlerhut könnte auch zu Tom Bombadil passen, weil er eben auch einen Hut trägt und im Grunde ein Einsiedler ist. Und dann haben wir geschrieben, dann habe ich gesagt, das werden wir denn sehen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, das haben wir nicht gesagt, wir haben es gecallt, aber irgendwie halt auch nicht gecallt. Ja, es war auch, wirkte damals weit hergeholt, aber ja. Ich finde es dann wiederum genial, dass die Serie das schon so früh etabliert hat und dass das jetzt dann ja auch nochmal aufgegriffen wird, dass diese Sternkonstellation schon immer den Fremden zu Tom Bombadil führen sollte. Ja, ja, also das finde ich auch gut, dass das so vorgeplant wurde, weil ich meine, was soll der Hut des Einsiedlers schon sein? Und wenn man es weiß, ist es so, ach stimmt, eigentlich war das voll logisch. Eben, ja. Und ich finde auch nämlich all in all, also ich war auch sehr kritisch im Vorhinein, fand ich die Szenen wirklich gut, also auch mit Tom Bombadil. Erst war so ein bisschen ernster als in den Büchern, aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich finde, da ist ja auch, läuft Gefahr, dass es klamaukig ist und ich fand das insgesamt gut gelöst, weil hier und da seine skurrile Art so durchblitzt, ob du das auch so siehst. Ja, auf jeden Fall. Aber soll ich mal kurz den Exkurs jetzt machen zu Tom Bombadil? Hau raus. Weil das ist eine sehr besondere Figur in Tolkiens Legendarium. Der kommt im allerersten Buch vor, die Gefährten. Er rettet Frodo, Sam, Merry und Pippin in 2 Situationen aus der Patsche. Einmal vor einem miesepetrigen alten Baum, dem alten Weidemann. Zu dem kommen wir auch gleich noch. Ja. Und das andere Mal vor den Grabunholden. Und dazu kommen wir auch noch später, weil beides ist quasi auch in dieser Folge gelandet. Tom Bombadil hat es aber ein paar andere Verfilmungen mit reingeschafft. Es gibt da zum Beispiel auch so skandinavische Verfilmungen von Die Gefährten. Da war auch mal ein Video zu gemacht, das solltet ihr auf jeden Fall mal anschauen. Da habe ich mit Alper mir die absurdesten Herr-der-Ringe-Verfilmungen angeschaut, die auch nicht mal die Rechte hatten dafür. Aber das ist teilweise so witzig, was da drin passiert. Ja. Und da ist Tom Bombadil auch sehr klamaukig. Ja, in Peter Jacksons Trilogie hat er es eben nicht reingeschafft. Ich kann das aber auch gut verstehen. Er ist eine sehr eigene, fröhliche und verschrobene Figur. Wirkt fast so wie ein Fremdkörper auch in der ganzen Erzählung. Er singt gerne, er trägt einen blauen Mantel und gelbe Stiefel. Zitat aus dem Buch. Bombadil, der alte Tom, daran erkennt ihn jeder. Gelbe Stiefel, blaue Jacke, Hut mit blauer Feder. Süß. Ja. Aber das ist nicht irgend so ein Dulli, wie man sich jetzt, ne, wenn man jetzt den zum ersten Mal so sieht, denkt, was ist das eigentlich für ein Typ? Was hat der da überhaupt? Was hat der in meinem Herr der Ringe zu suchen? Sondern er ist ein ganz eigenes Wesen. Er ist kein Hobbit, er ist kein Mensch. Er ist was Eigenes, was Einmaliges. Seine wahre Herkunft ist nicht bekannt. Er ist aber super alt und wird unter anderem der Älteste genannt. Tom sagt selbst in den Büchern, der Älteste bin ich, merkt euch meine Worte, liebe Freunde. Tom war hier vor dem Fluss und vor den Blumen. Tom erinnert sich an den ersten Regentropfen und die erste Eichel. Bla bla bla. Als die Elben nach Westen zogen, war Tom schon hier, ehe die Meere bezwungen wurden. Er kannte das Dunkel der Sterne. Er kannte das Dunkel unter den Sternen, als es noch ohne Schrecken war, ehe der dunkle Herrscher von außen kam. Und dieser Dialog hat es ja teilweise auch so in die Serie mit reingeschafft. Das fand ich auch sehr cool. Ja. Das, woran ich immer denken muss, wenn ich über Tom Bombadil nachdenke, ist ja diese Szene in Bruchtal, wo Gandalf darüber oder die darüber philosophieren, ob man den Ring theoretisch an Tom Bombadil abtragen könnte oder ihm geben könnte. Und Gandalf sagt dann nur, dass das keine gute Idee ist, weil Tom Bombadil den Ring nicht gerne nehmen würde. Und da sagt er nämlich, er täte es vielleicht, wenn alle freien Völker der Welt ihn darum bäten, aber er würde die Notwendigkeit nicht einsehen. Und wenn er den Ring erhielte, würde er ihn bald vergessen oder höchstwahrscheinlich wegwerfen. Derartige Dinge prägen sich seinem Sinn nicht ein. Er wäre ein zu unsicherer Hüter und das allein ist Antwort genug. Ja. Und ich finde, das ist so, also ich mag tatsächlich Tom Bombadil sehr, also diese Erschaffung dieser Figur, einfach weil sie so irrsinnig ist und der ganzen Geschichte ja sowas sehr Zauberhaftes gibt, was finde ich auch so eine High Fantasy meiner Meinung nach entsprechen sollte, gemeinsam mit diesen dunklen Aspekten von Der Herr der Ringe, finde ich, das ist auch sowas, was so C.S. Lewis machen würde in Narnia, so mit dem Weihnachtsmann und so, und ich finde, das ist das Äquivalent bei Tolkien, dass es einfach diese eine Figur gibt, die einfach nur so reingeworfen wird und auch aus so einem reinen, weil sie keinen Bock hat, einfach an diesen in dieser Handlung zu partizipieren, obwohl sie so krass mächtig ist. Ich finde, das ist so eine Art, so eine Art witziges Detail, was ich cool finde. Ja. Und ich halt nicht so. Okay, kann ich auch verstehen. Aber genau, ich wollte noch ein bisschen über seine Kräfte was sagen, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, weil er ist ein sehr mächtiges Wesen. Er kann nicht nur die Grabunholde verscheuchen, sondern auch den alten Weidemann beruhigen. In Die Gefährten, also im Buch, steckt er sich den einen Ring an den Finger und nichts passiert. Also er wird nicht unsichtbar oder sowas. Er wird, über ihn sagt man, er ist der Meister des Waldes, des Wassers und der Hügel. Und die Hobbits kommen auch bei ihm unter und haben fast schon so eine Art Drogentrip. Ja. Also das steht im Buch, der Trank in ihren Bechern schien kaltes, klares Wasser zu sein. Doch stieg er zu Kopf wie Wein und löste ihre Zungen. Die Gäste merkten plötzlich, dass sie dazu übergegangen waren, munter zu singen, was ihnen leichter und natürlicher vorkam, als zu reden. Und Frodo hat tatsächlich auch den Traum von Gandalf, der auf Orthanc gefangen ist und von dem Adel abgeholt wird, als er bei Tom Bombadil zu Hause schläft. Genau, aber Tom Bombadil, der, sorry, das habe ich so, da ist irgendwas dazwischen gekommen, der steckt sich ja den einen Ring an den Finger und nichts passiert. Dann wirft er den Ring aber in die Luft und lässt den einen Ring verschwinden, was schon mal außergewöhnlich ist. Außerdem sieht Tom Frodo, als er den Ring ansteckt, also man ist ja eigentlich unsichtbar, aber Tom sieht dann trotzdem Frodo. Und so zusammengefasst, so dieser mächtigste Gegenstand, der so alle Schicksale aller freien Völker in Mittelerde bestimmt, der erweckt in Tom nicht mal so ein müdes Lächeln. Und das ist ja spannend, wenn man mal überlegt, es gab ja schon zu Tolkiens Lebzeiten Theorien, dass Tom Bombadil Ilúvatar selbst ist. Ja, das gibt ja tausend Theorien, wer da sein könnte. Eben, und dass er zumindest irgendein gottähnliches Wesen darstellen soll. Tolkien hat das immer abgestritten zu seinen Lebzeiten, weil er natürlich gläubiger Christ war und das ja an Blasphemie grenzt, wenn man Gott abbildet. Mhm. Und ich habe das aber auch immer so interpretiert, dieser Aspekt, dass ja Tom Bombadil irgendwie da ist und theoretisch wahrscheinlich die alle Probleme beseitigen könnte von dem einen Ring und Sauron und auch Sauron so mit so einem Schnipsen irgendwie besiegen könnte, tut er es nicht. Und das hat ja schon was Gottähnliches, dass so diese Ohnmacht, dieses Ohnmachtsgefühl, obwohl da so ein allmächtiges Wesen ist, was dann aber trotzdem nichts tut und so passiv ist. Und ich finde, das ist ja schon ein Aspekt, den man anführen kann. Ja. Und ich meine, er hat ja auch extra, also Tolkien hat ja extra auch so die ganze Figur als ein Mysterium belassen, einfach damit man sich selber so alles erschließen muss. Und das ist ja das Coole. Ich finde, das sollte die Serie definitiv nicht in diese Gefilde vordringen. Also, hallo, ich bin Tom Bombadil. Ich bin Gott. Ja. Oder ich bin ein Valar. Das finde ich irgendwie richtig scheiße. Hat dann den gleichen Auftritt wie Annatar. Nee, das wäre ganz komisch. Ja. Von daher aber er hält sich aus dem Belang von Mittelerde raus. Er ist ja quasi, es wird immer so erzählt, dass er sich nur so um seine unmittelbare Umgebung kümmert. Dass er ist der Meister des Waldes, der Hüter der Flüsse. Ne, Meister des Waldes, Wassers und der Hügel. Aber halt auch dann nicht von allen Hügeln anscheinend. Und er kämpft eben nicht im Ringkrieg mit. Und ich weiß nicht, ob du jemals Schlacht um Mittelerde gespielt hast. Das ist eines der besten Herr der Ringe-Spiele, Videospiele überhaupt. Das ist ein Strategiespiel. Und da, wenn du Gegner besiegst und sowas, dann sammelst du Erfahrungspunkte und mit den Erfahrungspunkten kannst du so Special-Fähigkeiten freischalten. Und eine Special-Fähigkeit ist Tom Bombadil. Und den kannst du dann quasi auf dem Schlachtfeld beschwören und der tanzt und singt dann und bombt dann so die, also der tanzt durch die Reihen der Orks oder was auch immer, gegen wen du kämpfst und fetzt die so weg. Geil. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt im Originalspiel drin war oder in der Mod, die ich gespielt habe, aber es gibt's auf jeden Fall. Das gehört ja sehr zu Tolkien, dass so Gesang und einfach nur ein flotter Spruch viel effektiver ist als jetzt jede Waffe. er fängt ja dann auch an zu singen. Den Part übernimmt in den Büchern eigentlich seine Frau, Goldbeere, die wir ja später auch noch hören. Aber er singt Now let the song begin, let us sing together of sun, stars, moon and mist, rain and cloudy weather. Ja. Das ist ja auch der Song, der dann später im Outro eingesungen wird von Rufus Wainwright. Im Outro. Und boah, Leute, ich sag's jetzt, ich habe diesen Song, ich weiß, ich habe da letzte Woche gesagt, dass ich den nicht so gut finde. Du hast auch so eine kleine Entwicklung durchgemacht. Ich habe da so einen Charakter drin. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Du hast mir vor 200 Zeit, ey, der Song wurde veröffentlicht. Ich finde den irgendwie nicht so gut. Dann habe ich mir den 1000 Mal angehört und so, hey Xenia, ich kann den nicht mehr aufhören zu hören. Ich finde den voll geil. Ey, das ist mir genauso ergangen. Ich habe den am Wochenende so oft gehört. Ich kann einfach, der ist morgens, wenn ich aufstehe, habe ich den im Kopf. Abends, wenn ich ins Bett gehe, habe ich den im Kopf. Ja. Wenn ich irgendwie mir Essen mache, habe ich den im Kopf. Wirklich dieses, irgendwas ist das, passiert da in meinem Gehirn, ja, wenn ich diesen Song höre. Ja, er ist einfach ein krasser Ohrwurm. Das stimmt. Und irgendwie mag ich ihn jetzt. Ja, ja, ich auch. Dieses Stockholm-Syndrom. Ja. Aber wirklich, Empfehlung an euch, hört den nicht an. Nee, der Ohrwurm ist zu krass. Wirklich, ihr seid nie dieselbe Person wieder, wie wenn ihr diesen Song gehört habt. Das ist die krasseste Werbung, die wir jemals gemacht haben. Vor allem so beim ersten Mal hören, denkst du so, das passt jetzt irgendwie auch nicht so zu Rings of Power. Und beim zweiten Mal so, ja, ist okay. Und dann plötzlich fängt es an, so, boah, dann hörst du das. Das ist wie Crack. Das ist wirklich wie ein Crack. Dafür dann Chapeau an wieder Bear McCreary und Rufus Wainwright. Hast du dir mal anguckt, wie Rufus Wainwright aussieht? Weil da, ich habe mir nämlich bei dem Song, auch wenn die Person das singt, es hat so eine sehr junge Stimme. Und da habe ich mir mal so einen sehr jungen Typ vorgestellt. Aber er sieht so süß aus. Er sieht aus auch wie so ein Tom Bombadil. Rufus Wainwright, ich gucke mir mal kurz live hier an. Er hat so einen Bart und er sieht so richtig nett aus. Deswegen offizielle Entschuldigung nochmal, dass ich diesen Song. Der könnte aber auch Tom Bombadil spielen. Eben. Ja. Wie krass wäre das, wenn das Rufus Wainwright wäre? Wahrscheinlich kann er nicht Schauspielern, aber. Ja. Ich habe das auch in einem Video falsch gesagt. Da habe ich Rory Kinnear mit ihm verwechselt. Aber ja, kommen wir zurück zur Folge. Tom ist wunderlich und gibt nur kryptische Informationen von sich. Und das wundert auch den Fremden. Der war ja eigentlich immer für sowas zuständig jetzt. Der will ja nur wissen, was es mit der Sternkonstellation Hermit's Head, also Hut des Einsiedlers, auf sich hat, der anscheinend über Toms Hütte auch steht. Und eine Decke, ist das genau, eingezeichnet. Das auch noch, genau. Und der Fremde ist immer noch auf der Suche nach einem Stab, nachdem der Letzte dafür gesorgt hat, dass Nori und Poppy verloren gegangen sind. Und da weht ja die Sternkonstellation auf diesen Ast von dem Baum. Ja. Und er bemerkt dann, ah, der Ast, das ist der Ast, den ich brauche. Ja, das ist mein Stab. Und das ist schon ziemlich dreist, weil er dann einfach diesen Ast abmachen will. Und natürlich, kann ich auch verstehen, der Baum saugt ihn dann einfach ein. Genau. Aus Rache. Ich muss sagen, ich fand die Effekte, wie das gemacht wurde, ich fand das extrem gut. Ich auch. Das war so ein gutes Zusammenspiel aus Practical Effects und so Schnittarbeit. Ja. Man hat es jetzt nicht am Stück gesehen, aber es war so ein guter Schnitt gesetzt, dass man sich das so denken kann. Und tonal hat das gut angeschlossen an die Szenen davor, weil ich finde auch, das hatte sowas, es war nicht wirklich bedrohlich, sondern einfach nur so ein bisschen so, ah ja, dieser Baum ist jetzt wirklich so eine Art Gefahr, aber eigentlich wirkt es nur so, als wollte er so mit ihm spielen, so ein bisschen. Ja. Das fand ich auch gut gemacht. Ja, genau. Nachdem Tom Bombadil vorkam und die Grabunholde ist schon angeteast worden, haben wir jetzt den Nostalgia-Hattrick aus dem ersten Buch. Und dieser Baum ist auch eine Anspielung auf den alten Weidemann, auf den ich vorhin schon hingewiesen habe. Und dazu habe ich auch einen kleinen Exkurs vorbereitet zum alten Weidemann. Genau, der alte Weidemann ist eine Weide im alten Wald, bei dem die Hobbits auf ihrem Weg nach Bree vorbeikommen. Und das ist ein übel gelaunter alter Baum, der vielleicht, man weiß es nicht, ein End gewesen sein könnte. Und der legt einen Zauber auf die Hobbits, der sie müde werden lässt. Merry und Pippin verschlingt der Baum dann. Und Frodo versucht er im Flüsschen zu ertränken. Ja. Aber Samwise Gamgee, der beste Hobbit der Welt. Krasser Ficker. Der beste Hobbit von Arda. Der kann Frodo retten. Und die beiden wollen dann Merry und Pippin aus dem Baum befreien. Sie versuchen es dann unter anderem mit Feuer, was aber überhaupt nicht hilft, sondern eher das Gegenteil bewirkt. Und das macht ihr den alten Weidemann noch wütender. Und nur Toms Gesang kann ihn davon abhalten und die Hobbits wieder freilassen. Er sagt, was fällt dir ein? Du darfst nicht wach sein. Ist erdreich, grabe tief, trink Wasser, geh schlafen. Sagt er im Buch, aber auch jetzt hier in der Serie. Später in der Serie, genau. Ja. Und wenn euch das alles bekannt vorkommt mit Baum verschlucken und Hobbits und Merry und Pippin, was ich gerade gesagt habe, das kommt ja auch in die Zwei Türme vor von Peter Jackson. Und da werden Merry und Pippin verschlungen und Baumbart rettet die Hobbits dann von diesem alten Weidemann quasi. Und er hat auch die Worte von Tom Bombadil, sagt genau. Er nämlich auch. Genau, genau. Und das ist einfach so ein, nicht nur so ein Callback auf die Bücher, sondern dann quasi auch so ein bisschen auf die Peter Jackson-Trilogie. Und das ist, glaube ich, auch nur in der Extended-Fassung zu sehen. Ja, ich meine auch in der erweiterten Fassung. Und ich finde auch, dass in The Return of the Shadow wird das ja auch nochmal spezifiziert, dass das so ein erdgebundener Geist ist. Also das Return of the Shadow ist ja so eine Art Historienbuch, was ja dann nochmal Christopher Tolkien rausgegeben hat mit den Notizen von seinem Vater. Und dass das so eine Art alter Geist war, der auf die Bäume des alten Waldes einen bösen Einfluss hatte. Hier ist das ja Ganze nach Run verlagert worden. Also die Tatsache ja auch, dass überhaupt Tom Bombadil, der ja eigentlich in diesem Fluss Weidenwinde sein Häuschen hat, wo dann ja die Hobbits auf ihn treffen oder beziehungsweise wo er sie ja auch rettet, hat ja schon alles einen Grund, dass er da, dass seine Location da ist, dass er da herkommt. Und hier wird es ja so erklärt, dass später, dass ja Tom Bombadil da einfach chillt, weil er irgendwie interessiert daran war, wie Rune aussieht. Das fand ich auch so ein bisschen schlecht. So, ein bisschen so langweilig geschrieben, dass er dann ja einfach da ist, weil er da. Aber so ist halt Tom Bombadil. Ja, das stimmt. Das die Wege des Tom Bombadil sind unergründlich. Die Wege sind unergründlich. Wir bleiben aber in Ruhe, oder hast du noch was zu der Szene ich zu sagen? Ich habe nichts mehr. Okay, wir gehen zu Norin Poppy über. Norin Poppy fliehen vor einem maskierten Reiter und treffen auf Mary Mac. Ich habe hier geschrieben, ich hasse alles an dieser Szene. Okay. Also wir haben einen mysteriösen Reiter und Norin Poppy fliehen vor ihm. Man könnte jetzt sagen, dass das ein Callback ist auf die Flucht der Hobbits vor den schwarzen Reitern in die Gefährten. Und die beiden stolpern quasi in ihr nächstes Abenteuer und treffen auf Mary Mac. Mein erster Gedanke, was ist das jetzt für ein Dulli? Und dann als nächstes so, nee, jetzt ist es wirklich passiert. Wir sind die Haarfüße losgeworden. Ich habe die ja schon in der ersten Staffel gehasst. Und jetzt kommen neue Halblinge. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Okay, aber die heißen ja nicht genauso, sondern die heißen ja Stuers. Ja, da habe ich auch nachher noch einen kleinen Exkurs zu. Auf Deutsch starren. Ja, und ich muss sagen, Ich mochte gar nichts dran. Es gab diesen Dialog mit, was ist der Name? Jeder nennt mich niemand. Und dann sagt so Poppy, so mit ihren, so, ich habe mal Shower Thoughts gedacht. If everybody calls you nobody, doesn't anybody call you somebody? Aber hat sie nicht recht, Jonas? Ja. Und dann bahnt sich auch schon direkt was an zwischen Poppy und Mary Mac. Ja, die gucken sich einmal so an und dann. Ich hasse seine Frisur. Ich finde das so schrecklich. Okay. Ich finde es sehr drastisch hier jetzt, wie sehr du das hast. Ich fand es gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Lass mich hier meine Meinung sagen. Ja, ich finde nämlich, dass an sich das darzustellen, das wird ja später dann nochmal eingebunden auch. Es ist ja nicht mega random, also es ist ja jetzt schon nicht so, ja und da gibt's nämlich auch noch jetzt Halblinge, sondern es ist ja, da wird ja eine Geschichte erzählt, die ja dann doch auch zusammenhängt mit Sachen, die dann in der ersten Staffel schon etabliert waren, mit dem Wandersong und so. Und die Tatsache, dass es auch in Runen nämlich Ableger gibt von dieser Ethnie. Wobei eigentlich sind die Haarfüße die Ableger von ja, den Starren. Das auch wieder wahr, aber das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Klar, jetzt Mary Mac als Figur brauche ich nicht unbedingt. Ich stehe eher so ein bisschen, ich ist mir egal dem gegenüber. Hab jetzt nicht so viel Hass wie du für Mary Mac, aber naja. Die Starren oder Stores, können wir jetzt mal drüber sprechen, die kennen wir sogar aus dem Legendarium, denn das sind eines der drei ursprünglichen Hobbit-Stämme, weil in den frühestens überlieferten Geschichten lebten diese Starren wie die anderen Hobbits in den Tälern vom Anduin. Sie waren so ein Flusslandvolk und das so als Fischer lebte. Und ja, einer der berüchtigsten Stores oder Starren kennen wir nämlich, namens Mergol, also der dann später ja zu Gollum wird. Ja, genau. Und die haben ja eben an den Tälern des Anduin gelebt, unter anderem an den Schwertelfeldern. Und da hat es wahrscheinlich auch bei manchen schon geklingelt. Die Schwertelfelder, das ist der Ort, an dem Isildur nach seinem Sieg über Sauron überfallen und getötet wurde. Der Ring ging verloren, ist dann in den Anduin rein geflossen, gekullert, wie auch immer. Und hat auf diesem Weg zu den Starren gefunden. Erst zu Deagol, den besten Kunden von Smeagol und dann zu Smeagol. Und es wird so beschrieben, der Unterschied zu den Hobbits von Starren ist, sie sind breiter und stämmiger. Sie ähnelten vor allem Stämmen, von allen Stämmen der Hobbits am meisten den Menschen. Und sie schwammen gerne, ganz im Gegenteil zu den Hobbits. Zum Beispiel sind ja auch die Eltern von Frodo ertrunken, weil die schwammen anscheinend nicht gerne. Ja, ja, und das wurde auch immer erzählt, dass ja dann die Starren mehr Kontakt auch einfach mit den Menschen hatten und deswegen auch nicht so scheu waren, also nicht so Einsiedlerkrebsmäßig. Ja, und während dieser Wandering Days, die gibt es ja auch quasi in der zugrunde liegenden Lore, gelangten sie dann über das Nebelgebirge nach Eriador und haben dort im Auenland quasi ihr neues Reich gegründet. Manche flohen aber auch wieder zurück nach Rhovanion, weil es dann auch noch einen Krieg gab gegen den Hexenkönig von Angmar. Also die Hobbits haben nicht wirklich gegen ihn gekämpft, aber der wütete und die haben quasi so die Ausläufer davon mitbekommen. Aber ja, genau, ich meine, die Starren sind also nicht eine Erfindung von Rings of Power, aber dass die Starren jetzt in Ruhen sind, das ist eine Erfindung von Rings of Power. Ich hatte das Gefühl, dass die Serie das doch anders erzählt, also dass jetzt die Starren nicht dieses Fischervolk sind, sondern ja eher dann so eine Art östliche, so einfach so Version von den Harfoots. Von den Halblingen, die wir jetzt schon kennengelernt haben. Und die ja doch auch sesshaft sind. Also die einfach so in so Höhlen leben. Ja, und es gibt Nori und Poppy werden auf The Goond treffen, sagt Mary Mac. Es gibt vier Regeln. Guck ihr nicht in die Augen. 3 Schritte Abstand halten. Nennen sie nicht The Goond. Übrigens, The Goond ist auch ein Kunstmuseum in Ohio, habe ich rausgefunden. Ah ja. Ja. Mhm. Und Talking Back Sass darf man auch nicht machen. Das kommt dann später raus. Das ist ja dann dieser Witz so, er sagt nur 3 Sachen. Und dann das fand ich aber eigentlich ganz süß, dass er so verwirrt ist und dass er dann auch so ein bisschen das später sagt. Also ich weiß nicht, ich finde, es ist jetzt nicht schlimm. Du bist ein Mary Mac Apologist. ja, besser als hier grundlos ihn zu hassen. Guck mal in sein Gesicht. Er ist so dümmlich. Guck mal seine Frisur an und er nervt mich. Okay. Wir haben halt die Stores, die starren ja keine Bürsten. Das kann ja auch sein. Das ist einfach hier jetzt Diskriminierung. Keine Scheren. Okay. Ja. Genau, aber die kommen auf jeden Fall, Nori und Poppy kommen in Mary Max Dorf an, bei den Starren. Da merken wir das wieder. Da habe ich mir gedacht, so, boah, jetzt haben sie viel zu viel Budget für dieses Set da ausgegeben, weil das ist auch relativ groß und schön eingerichtet. Aber ich finde, es sieht auch wieder ein bisschen aus wie ein Set. Wirklich? Ja. Ich fand, es war eigentlich ganz gut gemacht. Also wieder, ich habe jetzt hier auch nicht, das ist mir nicht so wichtig, dass es jetzt so krass einfach getreu aussieht, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja sowieso was Etabliertes von Rings of Power. Und ich fand, im Gegensatz zu den Haarfüßen, die ja in der ersten Staffel ein bisschen drüber waren mit den Ästen und Nüssen im Haar, fand ich das hier doch realistischer, dass sie ja dann auch in so einer Wüstenregion überleben müssen. Dass es da keine Nüsse gibt, die man sich in die Haare machen kann. Ja, nein, aber auch das so wie The Goond oder Gundabale heißt sie ja in den Untertiteln, wurde das erzählt. Ich bin gespannt, ob die im Deutschen einen anderen Namen bekommen hat, weil, vermutlich. Wie gesagt, wir haben nur die englische Version gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass The Goond nicht unbedingt für Deutsche so gut aussprechbar ist. Daher vielleicht haben die einfach Gundula genannt. Gundula. Gundula passt auch. Dass sie doch auch so protective ist, also so beschützerisch über ihren Stamm. Das ist ja nochmal eine Anspielung auch wie die Haarfüße ja auch so das Überleben an erste Stelle gesetzt haben. Isolationistisch. Protektionistisch, isolationistisch. Ja. Und das fand ich auch gut getroffen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man Angst vor ihr haben kann. War gut gespielt, fand ich. Ja, weil sie sagt, nobody's that stupid. Boy, if we put your brains in a vulture, it fly backwards. Ja, sie disst Mary Mac sehr. Ja. Also das würdest du auch gern sagen. Also ja, das war schon ziemlich fies. Mir tat der eine Millisekunde leid, dann aber auch nicht mehr. Poppy verteidigt ihn ja dann auch und das ist der erste Strike bei Gundabale, dass sie dann sagt, ja was, ihr redet hier gegen mich, dann kommt ihr ins Gefängnis. Und dazu sagt ja dann auch noch, also sie sagt, dass sie ihnen, wieso sie nicht einfach an Gaudrim ausliefern soll. Sie spricht hier natürlich über einen der Ostlinge, der ja Gaudrim heißt, das haben wir ja schon vorher mitbekommen. Und das sind ja wahrscheinlich sterbliche Bewohner von Run, zumindest haben wir gehört, dass sie runisch sprechen. Ja, aber heißt der wirklich, ich bin gerade gar nicht sicher, heißt der Gaudrim oder hieß der nicht Brank? Einer heißt Brank, einer heißt Gaudrim. Okay, weil ich habe auch so versucht, das zu übersetzen, weil Dream steht ja für Volk, also so wie Haradrim für Südvolk steht. Und Gaud habe ich jetzt nichts gefunden. Also Gau steht für, also für oh Gott, Hänger. Für Gau habe ich nichts gefunden, aber für Gaur, das heißt nämlich Wolf. Also so Wolfsvolk. Ich glaube nicht, aber okay. Das ist das Nächste, wie ich dran gekommen bin. Ja, also ich habe nämlich auch noch mal erst dachte ich, dass das ein Begriff ist für diese Menschen und Bewohner aus Runen. Ja. Aber dann habe ich noch mal nachgeguckt, dass einer anscheinend Gaudrim heißt, von diesem Steampunker. Brink ist unter deiner. Ja, vor allem einer heißt so Gaudrim, was ja schon auch so eine Schwere hat. Und ja, Gaudrim, Brink. So Brank, und ja. Der Ork, Glück. Glück. Ja, Nori hat nicht so viel Glück, weil sie wird nämlich jetzt von Gundabale gefangen genommen. Ja. Dazu auch noch Merrimack und Mark Same. Das wird ja später gezeigt. Ich frage mich, wieso sie Merrimack auch verhaftet haben. Die will dann einfach loswerden. Und, ja. Und er hat ja quasi diese Fremdlinge in ihr Heiligstes gebracht. Ja, aber das ist ja schon sehr drastisch. Ja. Aber wir haben ja auch schon gewusst aus der ersten Staffel, dass so die Halblinge ja wirklich die grausamsten überhaupt sind. Weil sie ja auch einfach Leute zurücklassen, was sterben. War das? Nobody walks alone. Du hast gerade richtig so ein Gehirn. Nobody's left behind. Und dann wurde sie jemand zurücklassen. So war das. Ja, ja, die sind ja richtig brutal. Also tatsächlich, aber Poppys ganze Familie ist ja draufgegangen. Das ist wie mit den Ewoks in Star Wars, die auch so nett aussehen, aber dann halt auch Leute fressen. Ja, ja, eben. Ja. Genau, Nori sagt, Gunn sagt, the only wizard under this guise is the dark wizard. Es ist nämlich so, dass Poppy anfängt, oder Nori, ich weiß nicht mehr, wer das sagt, dass sie mit dem Zauberer abhängen. Ja. Und natürlich ist das das Buzzword, was bei The Goond nicht so gut ankommt. The Goond. Oder sie sagt auch, the only wizard under this guise is Saruman. Meinst du? Ich glaube immer noch, das ist einer der blauen Zauberer. Ja. Aber wird beides Sinn ergeben. Ich glaube, ich habe später noch irgendwo was dazu zu Theorien, wer das sein könnte und dass es so ausgeglichen ist. Ja. Da zu diesem bösen Zauberer oder dunklen Zauberer gehen wir nämlich jetzt auch. Wir befinden uns in Karasgea. Das kommt jetzt nicht nochmal vor, diese Ortsangabe, aber das wollte ich nochmal kurz besprechen, weil ich hatte da schon zu unserem Ersteindruck was rausgesucht. Karasgea kennen wir nicht aus dem Legendarium, aber das heißt ja auch auf Quenya sowas wie bronzene Stadt. Also Karas heißt Stadt und Gea kann sowas wie rostbraun, braun, bronzenfarben heißen. Mhm. Und ich vermute, dass das dann einfach so eine Art, Beschreibung ist, weil das, wir aber sehen ja da diese die Häuser. Braune Stadt statt die bronzene Stadt? Kann auch sein, ja. Die braune sieht Stadt. Schon braun aus. Ich finde Bronzen irgendwie cooler. Offiziell taufen wir sie Bronze. Ja, ich fand auch quasi den Teil von Runen, den fand ich visuell am interessantesten. Das, was wir jetzt gesehen haben, den Rest von Runen so in den allerersten Folgen, fand ich so ein bisschen langweilig, aber es ist halt nur so. Landschaft, flache Landschaft, Wüste. Da ist nicht so viel. Ja. Das finde ich doch aber auch authentisch, weil in so Wüstenregionen ist es ja auch sehr schwer, einfach sich niederzulassen. Ja. Naja, auf jeden Fall chillen die da in diesen riesigen Häusern rum. Und es geht nämlich um Brank, einer der Steampunker, der mit dem dunklen Zauberer spricht und darüber redet, dass der Isar stärker ist als erwartet und dass der Sandsturm des Zauberers zwei von seinen Männern getötet hat. Dass es aber nicht mehr lange dauern wird, bis er ihn fängt. Und der dunkle Zauberer verspricht daraufhin, dass er sich um den Istar persönlich kümmern wird und dass Brank sich um die Haarfüße kümmern soll. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ein Zauberer-Battle ist incoming. Ja, hier habe ich es nämlich geschrieben, was ich vorhin angeteast habe. In The History of Middle-Earth, das ist eben diese hier Return of the Shadow, was du vorhin erzählt hast, ist ja ein Teil von History of Middle-Earth, wo quasi in tausenden Seiten nochmal alles auseinanderklamüsert wurde und teilweise Worte analysiert wurden von Christopher Tolkien, Bedeutung, frühere Versionen, wie das am Anfang alles aussah. Und in späteren Schriften hat Tolkien nämlich geschrieben, dass die zwei Zauberer, die in den Osten gingen, schon im Jahr 1600 des zweiten Zeitalters in Mittelerde ankamen. Und eigentlich ist das so quasi, Kanon ist ja, dass sie erst alle im dritten Zeitalter zusammen ankamen. Ja, das basiert ja auf den Schriften seines Vaters, aber er hat da ja auch noch mal ein bisschen was geändert, weil ja. Tolkien war ja sehr vehement oder hat zumindest geschrieben, dass ja die blauen Zauberer gescheitert sind in ihrem Vorhaben, zum Beispiel gegen das Böse, gegen Sauron zu agieren. Aber Christopher Tolkien schreibt ja, dass sie gar nicht so sozusagen gescheitert sind, sondern dass sie zumindest nicht irgendwie diese, was Tolkien damals erzählt hat, diese Anhängerschaft plötzlich hatten, also diesen mystischen Kult erschaffen haben, magischen Kult, sondern dass sie zumindest versucht haben, die Ostlinge ja doch auf ihre Seite zu ziehen. Ja. Und aber in dieser Version wird auch so gesagt, dass sie im zweiten und auch im dritten Zeitalter dabei geholfen hätten, Sauron sogar zu stürzen. Ja, eben. Ja. Und das finde ich dann auch spannend. Das ist, bleibt offen, wie das jetzt hier vonstatten geht mit den dunklen Zauberer. Ich habe noch was rausgefunden. Hm? In einer früheren Version hieß es, dass die blauen Zauberer in den Osten gereist sind mit Kurunir, mit Saruman. Aber sie sind dann nicht mehr in den Westen zurückgekommen, so wie Saruman. Deshalb, man kann es immer noch von außen sehen. Es können blaue Zauberer sein, es kann Saruman sein. Ja, ich finde es halt billig, wenn es Saruman ist. Weil das würde ja auch gar keinen Sinn ergeben, dass er jetzt hier dunkel ist. Dann noch mal in Herr der Ringe wieder gut. Das ist die Amazon-Serie, das wird Saruman sein, oder? Nein. Also ich mein, wenn, dann fände ich das richtig scheiße. Saruman, Galadriel, alle bekannten Figuren. Aber das würde ja, finde ich, von der wirklichen jetzt Geschichte, die erzählt wurde, keinen Sinn ergeben, dass er dann offiziell, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der andere Zauberer Gandalf ist, dass sie dann schon aufeinander getroffen sind und dann der dunkle Zauberer böse ist und dann Gandalf dann noch mal in der Herr der Ringe überrascht ist, dass Saruman böse ist. Vielleicht kann er noch mal umdrehen, weißt du? Und dann denkt er so, ah ja, jetzt ist Saruman gut. Aber so ein kleiner Zweifel besteht und dann in... Da bin ich meine, das ist da das, bin ich raus. Es ist immer noch The Rings of Power, ne? Ja, okay. Also wenn das passiert, dann finde ich die Serie scheiße. Ich sag's jetzt schon mal. Tom Bombadil, das ist ja dann die nächste Szene. Ja. Da gehen wir dann wieder zurück. Außer du hast jetzt noch irgendwas zu dem Zauberer? Außer, dass diese Zauberer Morinetar und Romestamo genannt wurden, Bezwinger der Dunkelheit und Osthelfer. Ja. Ich finde, Osthelfer, das klingt irgendwie komisch. Ja, sehr. Ich finde, Alatar und Palando sind ja auch noch zwei andere Namen für die beiden. Ich fände es cool, wenn das die beiden sind. Punkt. Es sind beide Figuren in einer Figur so zusammengefügt. Meinst du? In der? Nein, ich glaube, das ist Saruman, aber ich weiß es nicht. Wetten wir. Sollen wir eine Wette abschließen? Eine Wette? 1000 Euro. 1000 Euro, so viel habe ich nicht. Für eine Portion Pommes. Okay, wetten wir rum. In der nächsten Szene rettet Tom Bombadil dann den Zauberer aus dem Baum, dem alten Weidenmann. Also beziehungsweise hier ist das ja Old Man Ironwood. Also nicht Old Man Willow. Vielleicht? Ja, ich habe gedacht, das ist so ein Ableger dann einfach von dem Baum aus der Herr der Ringe, was du ja eben schon erzählt hast. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht mehr so viel drauf ein. Er sagt ja dann auch, eat earth, dig deep, drink water, go to sleep. Genau dasselbe, was dann Tom Bombadil zu dem alten Weidemann sagt, um Merry und Pippin zu retten. Und dann eröffnet Tom dem Zauberer, wer er ist. Er sagt, es ist lange her, dass er irgendeinen Namen hatte, aber zurück in der Weidenwinde heißt er Tom Bombadil. Ja, der Weidenwinde ist eben ein Fluss im alten Wald. Am Ufer dieser Anhöhe steht das Haus von Tom. Und in der Szene danach gibt es nämlich dann eine Badeinstellung. Also der Zauberer nimmt ein warmes Bad. Ja. Und Tom, wir haben, glaube ich, auch schon in der letzten Folgenbesprechung zur achten Folge gesagt, dass der richtig doll stinken muss wahrscheinlich. Ja, voll. Ich meine, wie im Mittelalter, wenn man sich so einmal pro Jahr gewaschen hat. Das war wahrscheinlich schon zu viel. Das war zu viel für den Zauberer. Und Tom singt im Hintergrund weiter. Er singt, down west sings the sun, soon you will be groping, when the night shadow fall, then the door will open. Warum hast du es nicht gesungen? Weil ich will, dass die Leute nicht abschalten. So. Das ist ja ebenfalls ein Text von dem Song von Tom Bombadil aus den Herr der Ringe Büchern. Und hier in der Serie stimmt dann auch seine Frau Goldbeere mit ein. Ja. Wir sehen sie aber nicht. Und auch als der Zauberer dann Tom fragt später, was das für eine Frau war, sagt Tom, ja, er weiß von keiner Frau, also zumindest ist er so sehr ausweichend und sagt, ja, nur du bist hier bei mir. Ja. Und genau genommen ist ja Goldbeere auch keine Frau, weil, wer ist Goldbeere? Ihre Herkunft ist ungewiss, doch es heißt immer, dass sie die Tochter der Wasserfrau der Weidenwinde ist. Ja. Also oh, sowas wie eine Art Flussgeist. Ein Flussgeist oder so. Sie hat so eine Elberscheinung, aber ich vermute auch, dass sie eher sowas wie eine Art Flussgeist ist. Also im Buch wird sie so, als so schön wie eine Elben beschrieben, aber näher an den Herzen der Hobbits. Und das passt ja dazu, dass Tom Bombadil auch so groß ist, ein bisschen größer als ein Hobbit. Und ja, ihre Schritte klangen wie ein Bach, der in der stillen Nacht über kühle Steine sanft zu Tal plätschert. Das ist doch schön. Von Tom Bombadil selbst geschrieben. Ja. Ich finde auch, Tom nannte sie meine schöne Herrin. Das finde ich auch, das ist einfach Couple Goals. Ja, ja, wenn ihr nicht jemanden habt, der euch schöne Herrin nennt, dann dump him. Geht weiter. Also ich hatte so das Gefühl, das soll vielleicht so eine Anspielung sein auf Goldbeere, weil theoretisch sind die ja noch nicht zusammen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also man weiß ja nicht, seit wann die zusammen sind oder wie, aber sie kommen eigentlich erst in diesem Fluss zusammen. Im Buch erzählt nämlich Tom, dass er sie vor langer Zeit bei der Weidenwinde getroffen hat. Und vielleicht ist es einfach so eine Anspielung drauf, dass Gandalf quasi schon so die Zukunft sieht und Tom weiß es eben noch nicht, dass er sie treffen wird. Ah, krass, ich hatte das vielleicht so verstanden. Ist es aber auch nicht. Ja, dass sie dann doch schon sich getroffen haben und dass er ja dann doch auch von der Weidenwinde stammt und dass das ja schon eine lange Zeit her ist, das wird ja in Herr der Ringe erzählt. Und dass sie jetzt einfach gemeinsam nach Rune gereist sind und dass die Serie das absichtlich offen lässt, einfach weil das so mysteriöser nochmal ist. Oder dass man halt jetzt nicht noch eine zweite abgefahrene Figur mit reinbringt. Toll, dass man Goldbeere offen lässt. Das fand ich auch ganz nett gemacht, dass er dann so sagt, hö, welche Frau? Ich sehe keine Frau. Er gaslightet Gandalf. Ja, den Fremden. Freudscher Versprecher. Ja, er ist nur so, ich sehe nur meine schöne Herrin, ich sehe keine Frau. Komm, das ist Gandalf. Ja, das ist Gandalf. Darüber würde ich auch ein blauer Zauberer sein. Da werde ich aber jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Da würde ich nicht gegen dich wetten. Da ist mir mein Geld für in Ketchup legen. Viel zu teuer. Er zeigt ja auch dann dem Zauberer oder Gandalf seine Kräfte und dann sprechen sie nochmal über Sternkonstellationen und die der Zauberer auch sucht. Also diese The Hermit, die des Einsiedlers. Und Tom Bombadil gibt ihm dann zu verstehen, dass der Zauberer eigentlich keine Ahnung hat. Denn er ist der Älteste, viel älter noch als der Zauberer. Du hast ja eben schon gesagt, der Älteste ist ein Beiname von Tom Bombadil. Das heißt hier auch noch mal eine Anspielung, fand ich auch ein sehr nettes Detail. Und er sagt dann ja auch, genauso wie in den Büchern, Tom was there before the river and the trees, the first raindrop and the first acorn. Er war da, als die Dunkelheit noch frei von Angst war oder frei von Schrecken. Und wir haben noch eine Anspielung, er nennt nämlich die Ziege Irwin. Und das bedeutet, also eben Tom wird im Sindarin Irwin Ben Ada genannt, Ältester und Vaterloser. Genau, heißt eben auf Sindarin Ältester. Und Klimawandel hat anscheinend in Rune auch gekickt. Ja. Er sagt, früher war alles hier grün. Und deswegen wollte er auch mal auschecken, was da so abgeht in der Wüste. Wollte ein bisschen Strandurlaub machen. Ich finde, hier habe ich gemerkt, dass der Akzent von Tom Bombadil so ein bisschen was von so einem Südstaaten-Akzent hat, weil er Acorn einfach so krass ausspricht, wie als wäre er so aus Kentucky. Er ist so Acorn. Ich fände es geil, wenn es so eine Version gibt von Rings of Power, wo alle wie Waldreck reden. Oder wie alle von Waldreck gespielt werden. Das fand ich auch gut. Ich musste mich ein bisschen an den Akzent gewöhnen. Ich habe ja viel gelobt jetzt, die Darstellung, Performance von Tom Bombadil, aber ja, naja. Senja hasst die Südstaaten. Nein, aber das ist, reißt einen manchmal aus der Immersion raus, finde ich, wenn man dann denkt, mir ist es nicht aufgefallen. Die Person ist so, ne, wählt irgendwie Trump. Sorry, jetzt wird es plötzlich politisch. Wir reden über Ringe der Macht. Der Zauberer möchte Magie von ihm lernen. In der nächsten Folge hat Tom Bombadil eine Mega-Cap. So ein Mega-Hat, ja. Und Tom korrigiert dann den Zauberer, weil der Zauberer sagt halt, ja, du beherrschst Wasser und Luft und Feuer, die Elemente. Und Tom ist so ein richtiger Lehrer, weil er sagt dann so, nein, die Dinge gehören alle sich selbst. All things belong each to themselves. Englisch Lessons TH. Mit Jonas, ja. Und auch der Stab, das fand ich sehr spannend und auch cool, wie er das ausgedrückt hat. Der Stab eines Zauberers gehört, so wie ein Name, auch dem Zauberer schon. Ja. Er muss sich nur dessen würdig erweisen, um sie zu nutzen. So hat der Fremde immer noch die gleiche Quest. Auch jetzt von Tom Bombadil. Und übrigens, im Buch sagt Goldbeere, also es ist noch mal eine Anspielung, also es sind so viele Anspielungen auch in den Dialogen. Die Bäume, das Gras und alles, was im Leben im Lande lebt und wächst, gehören sich selbst. Tom Bombadil ist der Meister. Also das mit den belongs to themselves kommt auch im Buch so vor. Mhm. Der Zauberer realisiert dann auch, dass er wirklich von Anfang an Tom Bombadil finden sollte und dass das Sternbild an der Decke genau das ist, was ja auch wieder dafür spricht, dass der Tom Bombadil ja diesen Hermit, den Einsiedler, repräsentiert. So hat ihn ja auch der dunkle Zauberer in der Einstellung davor genannt. Die beiden werden aber unterbrochen von einem Steampunker am Horizont. Tom erzählt dann weiter, dass der dunkle Zauberer einst bei ihm ebenfalls Magie kontrollieren wollte. Erst wollte er das kontrollieren, jetzt kontrolliert er ganz Run. Ja. Das heißt, Macht hat ihn korrumpiert. Mit der Hilfe von Sauron wird sich die Macht dieses dunklen Zauberers vermutlich sehr weit ausbreiten. Da habe ich mich kurz gefragt, woher der Zauberer Saurons Namen kennt, aber das wurde wahrscheinlich in der ersten Staffel schon etabliert. Das ja mit Nuri und weil er redet ja dann von Sauron. Achso, die Mystics haben ja nach Sauron gesucht. Die Mystics haben nach Sauron gesucht, stimmt. Weil da wollte ich nämlich noch extra nachgucken, dann dachte ich so, warte, wie ist das gewesen? Okay. Es war diese Verwechslung. Ja, stimmt. Diese Namensverwechslung in allen Serien, die es jetzt immer gibt. Ja. Hä, was, du bist nicht Sauron? Ah, stimmt, du bist der andere. Oh, Halbrand ist Sauron. Naja, Tom sagt aber dann auch, dass er kein Krieger ist, sondern ein Wanderer und große Taten vorbestimmt ist, sind für die, in dessen Hände es gelegt wurde. Weil natürlich fragt dann halt Gandalf, aka der Zauberer, ob dann nicht Tom einfach die Sache für ihn regeln kann. Aber der Zauberer ist vorbestimmt, gegen Sauron und den dunklen Zauberer anscheinend anzutreten. Ja. Finde ich ganz okay, diese Entwicklung, dass es jetzt natürlich, dass er dafür da ist, gegen die beiden anzutreten, dass Tom sich zum großen Teil raushält, weil das hätte ich eben nicht so gut gefunden, wenn Tom da jetzt einen auf eine Endgegner macht gegenüber Sauron, weil das wäre nicht getreu zu der Idee von Tom Bombadil aus den Büchern. Und es ist ja auch eigentlich wichtig für die Handlung, dass wir jetzt auch als Zuschauer wissen, okay, Gandalf hat jetzt ein neues großes Ziel, also neben dem Zauberstab finden und seinem Namen, muss er auch noch Mittelerde quasi im Alleingang retten. Das ist auch wichtig einfach für die Handlung, dass wir jetzt auch wissen, so, was ist eigentlich das nächste große Ziel von Gandalf? Du nennst ihn ja seit schon Gandalf. Er ist Gandalf. Wer soll das sonst sein? Okay. So, du bist dir sehr sicher. Ja. Ich finde es spannend, dass er dann doch auch eher so eine Mentorrolle einnimmt, also Tom Bombadil, weil das hätte man ja auch, wenn man jetzt Herr der Ringe gelesen hat, nicht unbedingt gedacht, dass er wirklich so die alle Zauberer ausbildet sozusagen, ja, die dann auch nach Mittelerde kommen. Weil das ja auch nicht so zu seiner Figur eigentlich passt, weil er ja sich eigentlich raushalten will. Ich finde es so grenzwertig, weil er mischt sich nicht so wirklich ein, weil er hat ja auch Frodo und so gerettet, zweimal sogar in Herr der Ringe. Das heißt, er hält sich ja nicht ganz raus. Also wenn es ihm wirklich egal wäre, dann hätte er die nicht so irgendwie vor dem alten Weidemann gesaved. Aber ja, ich meine, es ist, ich finde, dafür, dass wie sie Tom Bombadil in die Story reingebracht haben und was sie jetzt mit ihm machen, finde ich das dann schon gut gelöst. Nicht einfach nur, dass es so stumpf ist. Hallo, ich bin Tom Bombadil und ich habe auch bei Herr der Ringe mitgemacht. Und tschüss. Eben, sondern dass es auch so sinnvoll, also halt irgendwie sinnvoll in diese ganze Handlung eingefügt wurde. Wenn er einfach nur da gewesen wäre als kleines Gimmick für Buchleser, dann hätte man wieder kritisiert, dass es einfach nur der Referenz wegen ist. Ja. Ich habe noch ein kleines Detail. Er sagt am Ende ja auch, er will Lilien pflücken. Ja. Und was hat es mit den Lilien auf sich? Das waren die Lieblingsblumen für seine Frau Goldbeere. Und ja, Tom beschenkte sie oft mit einem Strauß. Ja. Und in einem Gedicht wird nämlich auch erzählt, wie Goldbeere Tom am Bart ins Wasser unter Wasserlilien gezogen hat, bei ihrem allerersten Aufeinandertreffen. Und er hat ihr dann befohlen, ihn zu lassen. Und am nächsten Tag ist er zu ihr gegangen, hat sie gefragt, ob sie seine Frau werden will. Und dann haben die geheiratet im Wald. Die beiden einfach. Die beiden. Ich will gerne Spin-off über Tom Bombadil und Goldbeere. Ja. Gehen wir weiter. Ja, Moment, ich hab noch eine Sache aufgeschrieben. Die haben da tatsächlich im Audio einen Wusch eingefügt, als Tom die Seife in die Wanne wirft. Krass. Das war so sehr comichaft. Das habe ich mir nicht. Das ist mir das nicht aufgefallen. Ich habe mir das mehrfach angeguckt. Das hat mich dann doch so ein bisschen. Hä, sind sie so, sind wir jetzt hier im Comic oder was? Ach so, meinst du, das war Magie? Meinst du, das war so, er hat einfach ein bisschen mehr Schmackes gehabt? Nee, das war keine Magie, das war einfach, jemand hatte die Idee, okay, wir machen jetzt einfach hier noch einen Wusch rein, dass das ein bisschen quirkier wirkt. Ja, okay, aber das passt ja zu Tom. Die ganze Szene, ich will auch noch mal kurz sagen, ich liebe seine Hütte. Ja. Seine Hütte ist richtig gut gemütlich ausgestattet, das ist super gemütlich. Genauso habe ich mir Toms Hütte vorgestellt. Ja, ich finde auch diese eine Szene cool, wie er eine Kerze anzündet und dann gehen alle anderen automatisch an. Oder wie er so gähnt und dann. Ja. Außerdem, das war schon gut gemacht, das fand ich auch. Das kam mir auch im Trailer vor. Ja, das war ja so subtil, aber dann doch zeigt kurze Augenblicke von seiner krassen Macht. Ah, ich habe noch eine Sache. Es geht ja drum. Genau, der Fremde ist sich seiner Aufgabe nicht sicher. Er fragt, ob er sich dem Feuer stellen muss oder ob er sich Sauron stellen muss. Und Tom sagt, dass er sich beidem stellen muss. Mhm. Und ich habe das so interpretiert: Der Fremde meint mit Feuer und Sauron wahrscheinlich das Gleiche. Aber Toms Antwort ist etwas zwiespältiger. Ich denke, dass er meint, dass sich der Fremde Sauron stellen muss und dem Balrog. Das passiert ja auch noch in Die Gefährten dann später. Und Tom weiß eben schon, dass er sich halt einerseits Sauron stellt, aber halt auch viele tausend Jahre später, dass er sich auch dem Balrog, also dem Feuer, stellen wird. Boah, okay. Das ist jetzt schon, das ist gut analysiert. Ja? Chapeau. Ich ziehe meinen Hut. Also das würde halt nochmal dafür sprechen, dass der Fremde Gandalf ist. Ja. Okay. Oder er meint dann einfach symbolisch das Feuer des Schicksalsberges, in dem Sauron den Einring schmiedet. Und Das hängt ja gut mit Sauron zusammen. Ja, aber ich fand das, mir ist das dann aufgefallen, dass er sich halt beidem stellen muss. Das fand ich halt so, das hat sich so angehört, so als ob Tom da ein bisschen mehr reinliest. Ich dachte irgendwie, er meint mit beidem den Zauberer und also dass er beiden. Nee, ob er sich dem Feuer stellen muss, ob er sich Sauron stellen muss. Okay. Und damit ist ja nicht der Zauberer gemeint, sondern einmal Feuer und einmal Sauron. Aber vorher sagt er doch auch, ob er sich beiden dem bösen Zauberer stellen muss, oder? Ja, sagt er, okay, ich hab's falsch verstanden. Wir können es nochmal angucken. Ich hatte das Gefühl, dass er quasi dass so ein Foreshadowing ist für den Balrog. Ich würde gerne deine Version mehr glauben als meiner, weil das ist cooler. Das klingt cooler. Ja, tatsächlich. Gehen wir zur nächsten Szene über. Ja. Wir sehen die Elbengemeinschaft, wie sie Richtung Tirn Gothard laufen. In Eriador. Einer der Elben heißt Dämor, kriegen wir mit. Einer der Schwertkämpfer. Den Menschen ist dieser Ort als Barrow Downs bekannt im Englischen. Das sagt nämlich uns Galadriel. Dort hat man Lords und Könige begraben. Also ist auf jeden Fall loregetreu zu dem, was wir schon vorher gesagt haben. Und ich finde, das Hügelgräberhöhlen hört sich ein bisschen cooler an als Barrow Downs. Im Deutschen, nicht wahr? Ja. Nicht wahr? nicht wahr, der Herr. Sorry, ich bin noch bei Meine Herrin von Tom Bombadil hängen geblieben. Ja. Was ich auch noch sehr, sehr cool fand, ist, dass ja dann diese wispernden Stimmen kommen, die wir auch aus Herr der Ringe kennen, also aus den Büchern. Gollum. Auch, von Gollum, nämlich. Ja. Der übernimmt diese Line. Denn es heißt, cold be hand and heart and bone and cold be sleep under stone. Und das. Also ich hab's auch noch auf Deutsch. Hast du übersetzt? Kalt, nein, ich nicht. Jemand, der viel fähiger ist als ich, hat das übersetzt. Kalt sei Hand, Herz und Gebein, kalt der Schlaf unterm Stein. Nimmer stehe vom Bette auf, eh nicht endet der Sonn und des Mondes Lauf. Die Sterne zersplittern im schwarzen Wind und fallen herab und liegen hier blind. Bis der dunkle Herrscher hebt seine Hand über tote See und verdorrtes Land. Das ist jetzt der ganze Zauberspruch aus den Büchern. Ja. Denn auch dort ist es ein Satz, ein Schwur, den die Grabunholde gegenüber den Hobbits nämlich sagen. Ja. Und damit sie ja auch verzaubern und so übermannen können, bis nämlich Tom Bombadil sie rettet. Ja. Sollen wir noch kurz über Grabunholde an sich reden? Weil wir haben das sehr oft gesagt. Ja. Man weiß aber nicht, was sie sind. Ja. Wer die sind, was sie waren. Es gibt Theorien, dass es verdorbene Maia waren oder die Geister von Orks oder gefallene Elben oder böse Menschen. Könnte alles möglich sein. Und in den Büchern sind die vor allem dafür bekannt, weil dass sie so klirrende goldene Ringe tragen und immer so rumklackern, was wir hier jetzt ja nicht haben. Aber wir haben quasi ja, sie haben ja mit diesen Ketten quasi auch Ringe, die aneinander sind. Und das Design finde ich sehr cool. Also ja, das stimmt, die sehen so ein bisschen aus wie so Korsaren, finde ich. Ja. Haben sie gut hinbekommen und voll. Also ich finde auch, dass ich habe mir das immer so vorgestellt von der Erklärung her, dass das so Geister sind, die dann ja in diese toten Knochen fahren und sie dann so erwecken. Also so ein bisschen dann einfach wie so in Feri bei Harry Potter. Ja, und das würde halt auch wieder ganz gut passen zu Sauron, der ja auch als Totenbeschwörer in der Hobbit zum Beispiel bekannt eben. Ist. Und das ist ja auch ein Unterschied jetzt zu den Büchern, weil Galadriel sagt ja später, dass sie denkt, typisch Galadriel, dass das Sauron war, der die Grabunholde erwacht hat und das vermutlich ja jetzt in Rings of Power auch so sein wird. In den Büchern ist es aber ja der Hexenkönig von Angmar, genau. Der die dann ja im dritten Zeitalter aber sozusagen nach dieser großen Pest, da gab es da sehr viele Tote bei den Dunedain. Ja. Ich hab das auch ein bisschen auseinanderklamüsert, falls du kurz Zeit hast. Ich hab gleich noch einen Termin. Ja, genau, nämlich die Urahnen der Edain bauten diese Gräber gegen Ende des ersten Zeitalters, also bevor sie nach Beleriand zogen. Und diese Edain sind die Vorfahren der Numenorer und somit auch die Vorfahren der Dunedain. Mhm. Also es ist quasi so ein großer Kreislauf. Genau, diese Urahnen der Edain bauten diese Gräber und haben ihre Könige und Fürsten dort begraben. Aber auch später dann die Dunedain, die wieder zurückgekommen sind nach Mittelerde. Was ich super spannend finde einfach. Als dann quasi die Dunedain dieses Teilkönigreich mit Arnor hatten. Und im dritten Zeitalter hat dann gab es dieser Krieg des Hexenkönigs von Angmar, der halt nicht wollte, dass Arnor dieses Reich wieder aufersteht. Und der wollte, das war in so drei Teilkönigreiche zerfallen. Und er hat das so eins nach dem anderen quasi geschafft, die auszuschalten. Und am Ende blieben nur noch die Dunedain übrig unter Aragorn, was echt so ein kleines Häufchen waren an Überlebenden. Und genau, dann hat eben dieser Hexenkönig von Angmar böse Geister in die Hügelgräberhöhlen geschickt, diese Grabunholde, oder in manchen Übersetzungen werden die auch Grabwichte genannt. Mhm. Und das war einer der Gründe, unter anderem aber auch die große Pest, von der du gerade gesprochen hast, warum das geteilte Königreich Arnor nie wieder so auferstehen konnte und warum Gondor dann am Ende des Tages alleine da stand im Kampf gegen Sauron. Mhm. Und viele Jahrhunderte später besuchte der Hexenkönig als einer der schwarzen Reiter, als er dann auf dem Weg war zu Frodo ins Auenland, besuchte er die Hügelgräber und stachelte die Grabunholde nochmal an. Und das war auch wohl einer der Gründe, warum Frodo überhaupt von denen hops genommen wurde. Einfach weil der Hexenkönig quasi nochmal so einen Reminder geschickt hat. Hier passiert jetzt dann bald wieder was. Und hier findet dann Merry auch einen Dolch, mit dem er später den Hexenkönig tötet. Oder quasi dafür sorgt, dass man überhaupt töten kann, weil diese Klingen eben so speziell dafür gemacht wurden, um gegen die Wesen des Hexenkönigs anzukommen. Und ich finde, das ist so eine schöne runde Geschichte, die hier wurde was eingestreut, das hat sich dann über die tausende Jahre entwickelt und ist dann trotzdem wieder so zurückgekommen. Das finde ich richtig schön. Ja, voll. Ich finde jetzt, wie Rings of Power das macht, das so vorzuziehen, ist natürlich ein Lorbruch oder beziehungsweise, dass man dann das etabliert, dass da diese Grabunholde jetzt irgendwie schon vorher da waren. Ich mag es, dass sich der Begriff Lorbruch so langsam durchsetzt. Ja, schon. Ich finde das treffend, so wie sich das anfühlt, weil klar, hier wird dann jetzt nicht so genau hingeschaut. Ja, natürlich ist ja der Hexenkönig von Angmar, steht ja im Dienste von Sauron. Ja. Und das ist jetzt nicht weit hergeholt, dass Sauron das selbst auch hätte machen können, dass die dann einfach schon vorher dort in diese Grabhügel eingezogen sind. Aber ja, ich finde auch, das ist jetzt nicht was, wo ich mich hart dran störe. Ja, es erweitert das halt. Es erweitert es und das ist es dann auch. Und ja, wie gesagt, ich fand das Design sehr cool. Hier wird dann ja auch später noch gesagt, dass die Waffen gegen die Waffen der eigenen Bösen, also der Toten, was gegen die Grabunholde anrichten können. Also mit denen kann man sie dann erledigen. Ich musste da ein bisschen lachen auch in der Serie, weil Elrond sagt, according to lore, only blades with which they were buried will return such creatures to rest. Das ist ja so von der Lore ja, redet. Das ist auch wieder so ein Wort, weil ich ja letztens schon mal meinte, als Gil-galad ja sagt, Halbrand ist Sauron, dass das nicht so klingt, als hätten die selber so Nerd of the Rings Videos gesehen. According to lore, das können wir auch, könnten auch wir sagen. According to lore ist es eigentlich richtig falsch, dass es Grabunholde schon im zweiten Zeitalter gibt. Naja. Und wir bekommen noch zwei neue Namen von dem Elben-Einsatzkommando mit. Einer heißt, ich finde, klingt eher ein bisschen nach der Welt von Eis und Feuer, Daemor. Mhm, ja, das habe ich eben schon, glaube ich, gesagt. Aber ja, gerne. Und Varahil. Der ist so der bisschen dieser. Varahil? Ja. Habe ich nicht mitbekommen. Dieser Duschbeck, der sagt: Fear not, dead men are no threat. Ah, doch. Der sich anbietet als nächstes Opfer. Genau. guter Zusatz. Ich fand aber dann nochmal, um auf diese Waffen, die Waffen der Grab und Holde können sie töten, da muss ich schon sagen, obwohl das vielleicht lächerlich erklärt war von Elrond mit diesem Lore-Wort. According to lore. Ganz nett, weil das sehr konkreter ist und sinnvoller jetzt. Also eine sinnvolle Addition, finde ich, von der Lore her, ja. Dass das die tötet. Ja. Übrigens muss man auch manchmal gegen die kämpfen in Schlacht um Mittelerde. Die haben so Höhlen und die erstehen da, also die haben quasi die Respawn immer, bis man diese Höhle kaputt macht. Habe ich mir fast schon gedacht, dass das ein gutes Gameplay ist, gegen die zu spielen. Ich glaube, das Spiel wird. Ich weiß nicht. Also so inhaltlich wird es dir, glaube ich, sehr gut gefallen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Es gibt auch die Geisterarmee. Okay. Die ist richtig unbesiegbar. Okay, das klingt ganz cool. Es gibt auch den Balrog als Spezialeinheit und sowas. Es gibt jetzt auch ein neues Mittelerde-Game. Mit den Zwergen. Immer neue Mittelerde. Ja. Return to Moria habe ich mich mega drauf gefreut, aber. Habe ich auf der Gamescom gesehen. Ist nicht so meins, ja. weil ich will das lieber, dass das alles, dass die ganzen Höhlen von Hand gemacht sind, dass da wirklich eine Story erzählt wird und das ist ja eher so ein Spiel mit so prozedural generierten Höhlen und sowas. Mhm. Und das ist mir zu random. Ich will Story. Zitat Jonas, steht so hinten auf dem Game drauf. Ich will Story. Ich will Story. Eins von 5 Sternen. Ich will Story. Wir wollen auch Story und die kriegen wir jetzt auch, denn Theo wird immer noch vermisst. Es gibt in Pelagir anscheinend eine Gruppe an Personen, inklusive Isildur und Arondir, die auch am Start sind und Theo suchen. Sie stoßen dabei auf das ehemalige Lager der wilden Männer. Und hier habe ich mich auch nochmal gefragt, wilde Männer, das ist ja jetzt so ein Begriff, habe ich mich auch gefragt, der langsam aber sicher irgendwie etabliert wird. Und ja. Ich finde, innerhalb der Lore, würde Elrond sagen, gibt es ja Wildmänner. Also so wurden ja auch die Dünenländer des dritten Zeitalters genannt. Aber das ist ja auch was ganz anderes. Und Arondir sagt dann auch was ziemlich Dummes, finde ich, danach. Er sagt nämlich, dass die Äxte der Wildmänner für sie wertvoller sind als Gold. Und ich war so, hä? Also das sind doch... Also, aber kann man nicht mit Gold viele Äxte kaufen? Erstens das. Zweitens, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber diese wilden Männer sind doch irgendwie genau dieselben Südländer wie sie auch, oder nicht? Das habe ich nämlich überhaupt nicht verstanden. Gibt's die schon davor? Nee, das ergibt nämlich so ein bisschen, das ergibt gar keinen Sinn, ne? Weil ich, also theoretisch würde man denken, die Südländer sind von der Südlande gekommen nach Pelagia und die Wildmenschen oder Wildmänner waren da schon davor und deshalb gab es so ein bisschen Clash. Mhm. Aber so wie die Serie das erzählt, zum Beispiel mit Estrid, ist es ja so, dass die Wildmenschen, dass die ja eigentlich Teil von den Südländern sind, auf der Flucht von Mordor. Und ja nur von Arda dann in Mordor dieses Brandzeichen bekommen haben, weil sie sich ja einfach nicht haben töten lassen. Das wurde mir auch zu wenig erklärt. Ich verstehe das einfach gar nicht. Ja, und zeitlich war das ja gefühlt so 3 Wochen her oder sowas. Genau. Und ich finde so, dieser Satz von Arondir wirkt so, als gäbe es so Schriften über wilde Männer, die dann irgendwie, weißt du, was ich meine? Also lieben ihre Äxte, genauso wie ihre Frauen und ich bin so, hä? Man kann es ein bisschen so erklären, dass ich meine, der ist ja die ganze Zeit durch die Wälder gestreift, hat da schon ein bisschen was erlebt, aber so wie er es erzählt, klingt es halt so, als ob die schon tausende Jahre da gelebt haben, bevor die Südländer kamen. Das Südvolk, wie auch immer. Südländer klingt so ein bisschen blöd. Ja. Die Südmenschen. Die Südmenschen. Ja, es ist nur ein Nebensatz, aber es hat mich sehr irritiert. Ja, mich aber auch. Mir ist es auch aufgefallen. Er findet aber dann auch auf dem Boden so kleine Blütenblätter, was ja schon ein erster Hinweis auf die Ents ist, die wir später sehen werden. Oder die Entfrauen. Ich finde es aber auch krass, dass so random Leute aus Pelagie so Bock haben, Theo zu suchen. Also so, ich weiß ja nicht, die haben ja schon viel erlebt und die sind ja auch durch die Hölle, literal Hölle gegangen in Mordor. Und ich finde, dass sie jetzt so Bock haben, einfach so einen 10-Jährigen zu suchen. Also ich verstehe, dass er und Bronwyn ein zentraler, das Herz waren von den Südlanden, weil sie war ja auch sowas, sie hat ja die Südlande in die Sicherheit gebracht, ist dann gestorben und Theo ist ja jetzt sowas wie so eine Art Heiler für sie. Vielleicht denken sie auch, wir müssen ihn retten, sonst stirb ich in meinem vergammelten Bein nächste Woche. Ich sag, die sind so verzweifelt auf der Suche nach dem König, die nehmen Bronwyn, die hat uns gerettet und der Sohn ist Theo, neue Dynastie. So. Ja, die wollen unterworfen werden einfach nur. Wobei ich eher das Gefühl habe, so dass Isildur und Arondir gerade irgendwie so die leiten. Aber weiß man halt auch nicht so richtig. Ja, die sind natürlich auch keine Menschen, also so wirklich nicht, weil er wird ja auch immer Seevolk genannt, Isildur, und Arondir ist ja ein Elben, also ein Freund, ein Elbenmensch. Nein, aber hat sich ja langsam hochgearbeitet und hat ja jetzt auch den Respekt der Leute verdient, zumindest wird er jetzt nicht mehr angefeindet, aber ja. Naja. Gehen wir weiter. Eine Sache noch, ja? Arondir stößt dann ja auch auf so einen zerstückelten Menschen am Boden noch. Genau, das fand ich auch sehr brutal. So ein Ärmchen, ja. Fand ich ein Ärmchen. Düster, ja. Ein abgehacktes Ärmchen. Okay. Ja. Wir gehen, ich habe gesagt, wir gehen weiter. Nee, wir gehen eigentlich wieder zurück. Wir gehen wieder nach Pelagia. Arondir und Isildur erfahren von Estrids dunklem Geheimnis, während die Suche nach Theo weitergeht. Ich habe so einen Mini-Nitpick in einem Dialog von Isildur. Er sagt, every minute we waste is another Theo still out there. Ich will nicht, warum haben die nicht every moment statt minute? Ich will nicht wissen, dass es Minuten gibt in Mittelerde. Ja. Das ist mir zu sehr an unserer Welt dran. Und das hätte man mit einem Wort einfach ändern können. Ja, das stimmt schon. Das ist halt sowas wie, dann machst du ein Fass auf mit so Zeitrechnungen. Und ja. Ich meine, das ist ja Zeit einfach, ja, so. Jetzt kommen die Leute und schreiben hier, es gibt eine Stelle in, wo war es, bei irgendwie, der Drache fuhr wie eine Lokomotive über den Himmel oder so, bei der Hobbit. Ich kann mir vorstellen, dass Tolkien da ja auch nicht immer so krass genau war. Also es gibt ja auch teilweise so von der Karte her Inkonsistenzen, die ja dann später Leute herausgefunden haben. Also selbst er hat sich mal geirrt. Ja, aber trotzdem, ich meine, das ist so eine Sache. Finde ich nicht schlimm, aber hätte man mit einem Wort einfach auftauschen können. Und generell, so wie Pelagie aussieht, ich finde, das ist so klein. Ich meine, ja, dieses Volk wurde ja auch als sehr kleines Volk etabliert. Wahrscheinlich lag es so ein bisschen am Budget. Aber es wird nicht besser. Arondir will aber Eastfil Glen durchsuchen. Und in meinem Karten-Special habe ich auch schon gesagt, dass es auch Norfield Glen gibt. Norfield Glen, die Nordfeldklamm, wo die Harfys ja auch durchwandern. Und das ist auch so. Es gibt dann eben diese Befragung von Arondir und Estrid. Und Estrid sagt, dass sie die Wochen damit verbracht hat, Loved Ones im Norden zu suchen. Mhm. Ich fand das irgendwie so komisch formuliert, so dass sie Loved Ones im Norden gesucht ja, hat. Ja, da merkt man schon, dass ihre Maske nicht so wirklich gut ist. Also kein Wunder, dass Arondir sie wirklich im nächsten Moment schon direkt stellt. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr schnell aufgelöst, leider. Obwohl ich das gut fand, dass sie so dieses dunkle Geheimnis hatte. Mhm. Schade, dass das jetzt direkt abgefrühstückt wird. Was ich aber noch sagen wollte, dass bei diesem Konflikt zwischen so den wilden Männern und den Südlanden, dass das, finde ich, ja auch wieder so diesen Konflikt zwischen so Dünländern und Rohirrim so widerspiegelt, ja, aus dem dritten Zeitalter. Ja. Weil, ich meine, Dünländer ist ja auch so eine Art Schimpfwort. Und da wurde ja auch immer gesagt, das sind so Barbaren. Und hier wird ja auch gesagt, sie essen Menschenfleisch. Also diese wilden Männer innerhalb von 3 Wochen haben sich da schon richtige Stereotype gebildet. Ja. Aber, da bin ich ein bisschen gesprungen. Aber Isildur und Estrid, die reparieren ein Aquädukt der Numenora. Und dann habe ich mir gedacht, ist das wirklich so einfach, wenn man einfach nur an so einem Hebel zieht? Und vor allem füllen sich die Südländer auch direkt das Wasser ab. Und ich dachte so, da ist doch bestimmt voll der Gammel von Jahrhunderten drin, wenn man das nicht so ein bisschen ab. Haben die schon mal was von Legionellen gehört? Ich glaube, denen sind Legionellen ganz ziemlich Schnuppe. Ja, ich fand auch das so lustig, wie Isildur das so Estrid so zeigt. Er kann so richtig so ein Mann sein, weil er so, ja, hier so, ne, hier ja, hast du es. Ich habe hier meine Muskeln benutzt. Ja, und hier bahnt sich ja noch mehr diese Liebesgeschichte zwischen den beiden an. Weißt du, was ich hasse? Liebesgeschichten. Das auch. Wenn Leute bei anderen Leuten was im Gesicht wegmachen. Weil das ist so krasses Klischee. Weil es ist so, da hast du was. So wirklich. Ich meine, generell so im Film, wenn es mal passiert, aber halt nicht in der Verfilmung von einem Werk von Tolkien. Das passt auch so gar nicht rein. Genau, das ist so ein Rom-Com-Trope. Ja. Ich finde, das ist so ein bisschen, ja, das ist jetzt auch nur so eine kleine Sache. Aber also ich meine, Estrid ist ja eine Figur, die erfunden wurde. Aber ich finde auch so, dass es diese Liebesgeschichte, die sich so anbahnt, dass es ein bisschen zu konstruiert wirkt, zu gewollt. Es wirkt forciert. Ja. Ich finde sie als Figur spannend. Ich finde sie auch ein bisschen cooler als Bronwyn. Ich meine, ich habe das Gefühl, die brauchen jetzt einen Ersatz für Arondir Bronwyn. Von der Beziehung jetzt einfach so eine andere Art weitergeführt. Aber ich finde, das so hat Potenzial für Isildurs Figurenentwicklung, wenn da so ein Bruch passiert jetzt nochmal, weil sie hat ja auch einen Verlobten. Und dass es da dass es da einen Konflikt gibt, ist spannender. Finde ich, als wenn man es dann einfach so dabei belässt, dass die beiden einfach was miteinander anfangen. Aber ja, ich fühle da auch nicht so mit den beiden. Ja. Hätte man eleganter machen können. Genau, Arondir, jetzt befragt er Estrid. Arondir ist ein Bullenschwein und befragt Estrid. Denkt man so zuerst, so dass er ein bisschen zu doll drauf ist, aber sie versteckt ja auch etwas. Sie hat ein Brandmal von Adar im Nacken. The wild men do it to hide the mark of Adar. Und hier wird ja eigentlich erzählt, jetzt ist halt die Frage, wie lange ist halt zwischen dem Ankommen der Südländer und dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich so vergangen? Und haben sich die Südländer halt aufgeteilt? Oder ist das halt alles schon davor passiert? Hat Adar quasi schon, bevor er die Südlande erreicht hat und da irgendwas gemacht hat, andere Menschen in dem Bereich schon unterjocht? Aber dann zeigt doch nicht als Serie die Szene, wo das passiert, dass alle Leute aufgereiht werden und dieses Mal bekommen haben. Ja, also es ist einfach verwirrend. Es ist sehr ungenau erzählt. Ich finde, das ist wirklich nicht gut gemacht. Also das ist so, finde ich, eine Inkonsistenz, auf die man stößt, weil man fragt sich einfach so, hä, okay, was hat es mit diesen Wildmenschen auf sich und wieso tun alle so, ja, als wäre das so eine jahrhundertelange Fehde. Ja. Das ist, und ich meine, dieses Symbol wurde ja auch erst so wirklich in der ersten Staffel etabliert. Also wir haben das bei den Orks gesehen, aber dass das plötzlich auch so bei den Menschen ist und sowas, das ergibt ja auch keinen Sinn. Und es ging doch darum, dass wir gesehen haben, wie Teile der Südlande unter Waldreck sich ja dann in dieser Schlacht am Ende von der ersten Staffel dann Adar angeschlossen haben. Also das heißt ja, es gab ja da auch eine Entwicklung. Und am Anfang war es ja eher so, dass alle die Südlande eher so unrechtmäßig so einfach gedacht haben, dass sie sich Adar anschließen oder Sauron oder sowas. Und das, finde ich, ist ja dann auch nicht schlüssig, dass sie von Anfang an schon böse waren. Falls ihr eine Erklärung habt, die irgendwie Sinn ergibt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, aber voll. Ich glaube, wir eventuell übersehen wir ja was. Vielleicht wird es noch erklärt. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist halt jetzt so gesetzt und das wird es halt so weiter durchgezogen. Ich fand sowieso das komisch, dass Estrid, nur weil sie jetzt dieses Brandmal hat, das sagt sie ja später dann auch noch, ja, aber hättest du lieber gehabt, dass ich sterbe und Mordor oder was? Ja, genau. Wo, dass sie dann so getan hat, als hätte sie so ein Kapitalverbrechen begangen, als wäre sie so Sauron selbst, nur weil sie halt nicht sterben wollte. Das finde ich auch so ein bisschen übertrieben. Ja, vor allem, die restlichen wurden ja jetzt auch freigelassen, also gibt es dann noch überhaupt noch so böse Menschen? Also Waldreck war ja, der war ja so richtig ultra. Der hat ja richtig so alle Fantasien ausgelebt, die er jemals gehabt hat. Aber ansonsten sind das ja eigentlich keine bösen Menschen. Okay, ich sag's jetzt. Ich vermute, die Serie wollte da sowas erzählen von wegen, ja, sie werden jetzt diskriminiert, weil sie eben so sich geopfert haben oder dann sich Adar anschließen wollten, aber eigentlich wollen sie auch nur überleben und werden auch überfallen, genauso wie die Leute in Pelagir, und eigentlich sind es ja beides Menschen, die sich nicht unähnlich sind, aber das kann man ja nur erzählen, wenn man vorher wirkliche Unterschiede etabliert hat, und das hat die Serie halt nicht und deswegen macht es keinen Sinn. Okay. Ich würde sagen, wir wechseln von Pelagier Stadt wieder in den Wald. Mhm. Kurze Szene, wo Estrid und Isildur sich auch gegenseitig anbitschen, während Arondir die Fährte zu Theo aufnimmt. Und da habe ich mir auch gedacht, so, hatten die eigentlich nicht vor, dass dann jetzt noch mehr Leute mitkommen? Weil die haben eigentlich so einen Aufruf gestartet, aber jetzt sind sie dann doch nur zu dritt. Ich glaube, die anderen Leute haben sich ja, da hatten die dann keinen Bock mehr, aufgemacht in den Süden oder so oder in den Norden. Und die drei sind ja jetzt los, weil Arondir gesagt hat, Estrid wird uns zu den wilden Menschen führen, zu den wilden Männern führen. Wir sehen dann auch zum ersten Mal, wo Theo eigentlich gelandet ist. Und er ist in einem Baum gefangen, in einer Art Baumgefängnis. Und Krähen chillen quasi obendrauf. Und dieses Gefängnis, wie wir gefangen sind, da hatte ich. Hast du mal Krieg der Welten von Steven Spielberg geschaut? Ja. Der Film hat viele Probleme. Mhm. Aber ich finde, diese Szenen, wo die in diesen Aliens gefangen sind, in diesen großen, in diesen Tripods, die sind so, so creepy. Das stimmt. Ja. Das verlässt einen auch nicht, dieses Bild. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Deshalb musste ich daran denken. Und ein Bild, was uns vielleicht auch nicht verlassen wird, ist, was als nächstes kommt. Wir wechseln vom Wald in ein Moorgebiet. Die drei Freunde, Feinde, was auch immer, werden nämlich von einem großen Matschwesen angegriffen und Arondir kann den Tag retten. Es beginnt damit, dass Isildur im Matsch stecken bleibt, Arondir ihm helfen will. Die beiden werden aber dann vom Matsch verschluckt. Und Xenia, hättest du gedacht, dass das hier so ein Witcher-mäßiges ich hab mir auch Witcher-mäßiges Wesen plötzlich Monster auftaucht und hier Mittelerde unsicher macht? Nee, das sieht ja aus wie so ein riesiger Wurm, der auch so ein bisschen so was Käferartiges hat. Ich fand es als erstes ganz gut gelungen, dass so diese Dynamik von dem Trio, dass sie jetzt irgendwie sauer auf Estrid sind und dass sie dann ja auch so, man denkt erst, sie rennt weg, aber dann kommt sie doch wieder. Beweisen. Ja, das fand ich dann ganz nett. Aber ich finde das Wesen nicht so cool. Der Look passt irgendwie, also ich finde, es passt nicht so richtig nach Mittelerde. Es ist so Witcher, ne? Ja, ich fand, es war so für mich zu sehr so, weiß ich nicht, so Mix-Fantasy, anstatt so diese natürlicheren Wesen, die man ja kennt, wie so eine Riesenspinne oder ein Balrog. Das ist so voll das natürliche Wesen. Eine Seeschlange? Ja, oder eine Seeschlange. Ich finde, dass so Monster in Mittelerde sind eher geerdeter. Klammern wir den Balrog jetzt mal aus, Leute. Ja. Ich fand, das war mir zu ja, eine Mischung aus Wurm und so Ohrkrebsler, nennen wir es bei uns. Urkrebs. Nee, Ohrkrebsler. Ohrenkneifer. Ja, genau die. Ja, genau. Also wie bei mir fandst ist es, du's? Ich bin auch zwiegespalten. Ich finde es halt einerseits gut, weil das halt zeigt, wie gefährlich Mittelerde halt sein kann. Vor allem, wenn man halt auch noch so diese Wildmenschen im Hinterkopf hat und die Ents, die sich Theo geschnappt haben. Und wir sind halt auch noch im zweiten Zeitalter. Und da gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr merkwürdige Wesen im Vergleich zum dritten Zeitalter. Andererseits wirkt es halt wie straight aus The Witcher. Und auch dieses Stereotypische, sich aus dem Innern, aus dem Monster rausschneiden. Also Arondir ist in dem Moment halt wirklich Geralt von Rivia. Auch dieser flotte Spruch, den er am Ende dann noch sagt. Mit diesem, ja, das ist auch Food oder sowas. Ja, oder This one we call Supper. This one we shall call Supper. Ja, ja, das Abendbrot. Ja, genau, aber so das große Aber ist halt auch, wir vergleichen ja auch sehr oft Sachen mit der Peter Jackson-Trilogie. Und da gibt es ja zum Beispiel halt auch so Viecher wie die Wächter im Wasser. Der Wächter im Wasser vor Moria. Oder sowas wie Over-the-Top-Aktionen wie Legolas so ein Olifant im Alleingang hat macht oder Olifant halt generell. Deshalb so, ich bin halt so zwiegespalten, aber einerseits muss ich auch so gucken, so, dass ich jetzt nicht so, dass es so heuchlerisch ist, sich bei Rings of Power den Finger zu rauf zu sagen, hier sind irgendwelche komischen Monster, das passt nicht rein. Aber andererseits liebe ich halt die Peter Jackson Trilogie und da kommen halt haufenweise so große Monster vor. Guter Punkt, weil ich finde auch, das ist so, ich will der Serie auch anrechnen, dass sie überhaupt neue Monster vielleicht etabliert oder was dazu addiert, einfach um die Welt dann nochmal reicher zu gestalten. Und ich finde auch, so, da kann man sich dann drüber streiten, was das Monster-Design angeht oder die Szene, wie sie an sich geschrieben ist. Da finde ich, dann habe ich da so ein paar Minuspunkte. Aber per se die Tatsache, dass es dann einfach nochmal mehr eine Hürde für die drei gibt, dass dann auch, finde ich, Estrid in diese Situation kommt, dass sie die beiden retten kann. Das finde ich auch eine gelungene Story-Arc. Und ja, das bin da auch ambivalent. Ja, musst du immer so ein bisschen sich so selber so schimpfen. Hey, wenn du das hier geil da findest, musst du es halt auch gucken, dass du jetzt nicht da das so verteufelst. Ich finde die Olifantenszene auch nicht so cool in Herr der Ringe. Da sage ich auch immer, dass ich das nicht. Ne, das ist ja auch da, wo man teilweise in die Rückkehr des Königs, finde ich, so das CGI merkt. Also, dass da nicht so gut gealtert ist. Teilweise, Leute. Ja. Jetzt kommen wieder die Leute in den Kommentaren. Wie könnt ihr nur die Herr der Ringe kritisieren? Aber für die Menge an CGI, die dieser Film eingesetzt hat, sieht das immer noch so gut aus zu der Zeit. Ja, so. Sind wir mal fein raus. Aber genau, Arondir bezeichnet dieses Wesen ja auch als ein nameless thing. Und da habe ich einen kleinen Exkurs zu den namenlosen Wesen. Das sind mysteriöse Wesen. Und wie der Name sagt, von denen weiß halt niemand, was die sind, woher die kommen. Und das ist halt jetzt eigentlich theoretisch auch ein Lorebruch. In der Lore ist es nämlich so, dass sie tief in der Erde leben, dass nicht mal die Zwerge so tief graben können. Und Gandalf sagt im Buch einmal, weit, weit unter den tiefsten Grabungen der Zwerge nagen namenlose Wesen an der Welt. Selbst Sauron kennt sie nicht. Sie sind älter als er. Nun bin ich dort gewandert, doch will ich nicht darüber berichten, um das Licht des Tages nicht zu verdunkeln. Was für ein epischer Abschnitt. Ja, total. Ich meine, du, ne, das baut einfach so was richtig Großes, Mysteriöses aus. Du weißt nicht, was es ist und du willst einfach wissen, wie diese Viecher aussehen. Aber sobald du halt sowas verbildlich sehen würdest, würde halt die ganze Magie kaputt gehen. Und deswegen schade, weil ich habe da auch drüber nachgedacht, das hätte ich dann besser gefunden, wenn sie einfach vielleicht verschluckt worden wären von diesem Sand. Dass sie tot wären? Endlich, oh mein Gott. Ach, Isildur. Nee. Ach, unwichtige Figur. Das wäre mal ein schöner Lore-Bruch. Nein, aber Arondir, obwohl ich mag Arondir eigentlich. Dann hätten wir nicht mehr so coole Elben-Action, so Legolas-Action, weißt du, wie er das macht mit dem. Ja, ja. Genau, und guck mal, wir hatten ja heute schon, dass es so viele Parallelen gibt zwischen Peter Jackson-Trilogie und das. Es ist wieder so ein Vieh, was aus dem Matsch kommt, also was ist wie dieser Wächter des. Stimmt. Wie der Wächter aus Moria. Und noch eine Sache zu den namenlosen Wesen. Die sind also wahrscheinlich auch sogar älter als manche Valar, was schon mal krass ist. Und laut Gandalf hat Durins Fluch, also der Balrog, es geschafft, sich in den Tunneln der namenlosen Dinge, der namenlosen Wesen zurechtzufinden. Und Gandalf ist ihm halt auch gefolgt auf diesem Weg raus, weil er gewusst hat, dass dieser Balrog sich auskennt und er halt Schiss hatte, dass er dann für immer da unten bleibt bei den namenlosen Wesen. Ja, das also theoretisch wissen die wenigsten, dass der Balrog eigentlich so eine Art Fährtenleser war für Gandalf. Genau. Nee, aber ich finde das so cool, wenn man sich jetzt nochmal so die Trilogie anschaut und diese eine geile Szene, wie die beiden, dieses riesige Wesen und Gandalf halt in diese Höhle fallen. Und wenn man sich dann so überlegt, so irgendwo da sind die namenlosen Wesen. Ich finde, das macht dann auch die Trilogie nochmal ein bisschen geiler. Ja, safe. Ich finde auch diese Idee von so einem dunklen Bösen, was so in den Tiefen von Mittelerde im Kern schlummert. Selbst Sauron weiß nichts, wie die aussehen, wer die sind. Ne? Könnte nur Tom Bombadil das mit ihnen aufnehmen. Ja, wahrscheinlich ist Tom Bombadil ist auch ein namenloses Wesen. Bis er seinen Namen gefunden hat und an die Erdoberfläche gekommen ist. Weil er ja würdig geworden ist genau. für seinen Namen. Ja. Jetzt kommen wir zu etwas Unwürdigem. Wir gehen zurück nach Ruhn in Merrimacks Dorf, wo ich mir gefragt habe, warum kriege ich jetzt eigentlich hier diese Haarfuß-Szenen die ganze Zeit? Du hast die Timecodes eingeteilt, Jonas. Genau. Nori und Gundabale tauschen sich über ihre Vergangenheit aus, bis die bösen Reiter aus Ruhn die Party crashen. Nori droppt den Namen von Zadok und The Goon horcht auf. Und ich finde, dass dieses Namenserkennen und Missverstehen langsam so ein bisschen Überhand nimmt, so in ganz vielen Serien und Filmen. Das hat ja so angefangen wie bei Batman wie Superman mit Save Martha. Oder bei House of the Dragon mit den 5000 Aegons. Und jetzt haben wir das auch hier. Es wird da so ein kleines Nitpick. Es stört mich jetzt nicht ultra krass, aber es ist einfach so. Ja. Es wirkt immer so ein bisschen zu konstruiert. Aber. Stimme ich zu. Genau. Gundabale stellt aber klar, dass sie Nori nicht glaubt. Wo man sich so fragt, warum soll sie jetzt nicht glauben, dass sie random einen Namen gesagt hat, den sie kennt, wo sie einen Nachnamen kennt? Ich glaube, das sollte einfach nur noch mal charakterisieren, dass diese The Goond einfach sehr sturköpfig ist und nicht einfach Leuten vertraut. Ja, aber wir bekommen jetzt so eine kleine Hobbit-Vorgeschichte serviert. Es gab einen Starren, der nicht war wie die anderen und von endlosen Strömen und kaltem Wasser träumte. Man kann einen Luchbottel. Paul Atreides. Genau, da gibt's auch. Sorry. Dieser Al-Ghaib. Ja. Und dann wird auch von einem davon erzählt, dass man ein Loch buddeln kann in diesem neuen Ort, von dem er geträumt hat und dort drin wohnen kann. Sorry, ich stelle mir gerade so vor, also so ein Loch buddeln, als wäre das so der große Traum. Ich glaube, da kann man ja auch ein Loch buddeln. Ja. Aber gut. Ja, und dort drin wohnen, das wird The Susat genannt. Das ist ein anderer Name für das Auenland, aka The Shire. Also der Shire und Susat ist ja einfach so vom Klang her viel näher dran als Auenland. Als das ist ja der ursprüngliche westronische Name. Also da hatte ja Tolkien teilweise manchmal für diese gemeine Sprache in Mittelerde, die ja dann in den Büchern irgendwie Englisch war, aber dann teilweise hatte er so ursprüngliche westronische Namen kreiert, die er dann aber nicht ganz übersetzt hat oder beziehungsweise übersetzt hat bei The Shire. Genau, und das Westronwort ist Susa, bedeutet Provinz, Besatzungsgebiet, Teilung eines Reiches. Und Susat ist dann das Auenland. Ja, und genau, dieser Starren wollte eben dieses sagenumwobene Land finden. Und wenn er es schafft, jemanden dann halt jemanden zurückschickt, der dann den Starren Bescheid gibt, so hier, wir haben es gefunden. Und das ist ja auch wieder dieser Abenteurer-Archetyp der Hobbits, der in jeder Verfilmung vorkommt. Wir haben diesen abenteuerlustigen Einzelgänger, der halt irgendwie was Neues erleben will. Das war Bilbo Beutlin, das war Frodo Beutlin. Es war dieser Starren, Rorima Burrows wird er dann genannt. Und es ist halt auch in Rings of Power vor allem Nori, der auch quasi so dieser Archetyp dieser Figur ist. Und der Walking Song ist ja dann dieses Relikt aus der Zeit. Und das fügt sich dann ja alles in dieses große Bild, dass dann die Harfoots losgeschickt wurden, um dann ja das Auenland zu suchen. Und dann in Herr der Ringe sehen wir ja die Hobbits, die dann sesshaft wurden im Auenland und das in Erfüllung gegangen ist. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich fand, das war voll die schöne Szene. Obwohl man dann jetzt auch sagen kann, das mit den Starren ist vielleicht ein bisschen unnötig oder wie auch immer. Ich fand dann, das hatte so voll Pathos. Das hat mich richtig gekriegt, dass dann Nori so meinte, ja, wir haben es halt nie gefunden und irgendwann sind wir einfach weitergelaufen. Und ich fand, das hatte so was Melancholisches. Ja. Und das ist eben der eine Punkt, wo ich finde, wo ich die Starren dann wieder cool fand. Okay. Eben, dass diese Hobbit-Lore noch so ein bisschen bereichert wird. Da wird ja auch, ne, dieser Pathos, es gibt ja auch diese sehnsüchtige Musik, die dann eingespielt wird. Und ich finde auch, dass Markella Kavanagh, die eben Nori spielt, das auch echt gut rüberbringt, dass sie halt ihr Zuhause vermisst. Und sie fühlt sich dann wahrscheinlich auch eben in diesem Moment wie dieser Rorima Burroughs, der seine Heimat verlassen hat. Und sie ist natürlich bestimmt auch noch traurig wegen Sadoks Tod, der quasi ja Nachfahre ist von diesem Rorima. Und ich habe geschrieben, das hat mein kaltes, haarfußhassendes Herz ein bisschen erwärmt. Da bin ich ja froh. Weil hätte ich jetzt auch hier nochmal meinen letzten, weißt du, mein letztes Argument gezogen, wenn du das jetzt auch noch scheiße gefunden hättest. Aber ich habe Predict für das Serienfinale: Nori findet für die Hobbits das Auenland. Echt? Ja. Okay. Das wäre schon. Also das Serienfinale. Ach so, das Serienfinale. Letzte Folge, letzte Einstellung. Nori macht die Türe zu. Nori gräbt die Türe, stimmt. Das wäre wieder so diese Rings of Power-Logik von diesen inhaltlichen Klammern. Stimmt. Würde ich gar nicht widersprechen, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, dadurch, dass ja auch die Hobbits in der Herr der Ringe, finde ich, der Inbegriff von zu Hause sind. Also ich finde, das Auenland-Motiv auf musikalischer Ebene und auch ja das Visuelle, das ist ja Hobbits krass. Hobbits sind personifizierte Heimat. Eben, das ist Hügge. Und Hügge, ja. wie die nördlichen Staaten die sagen Die Hobbits würden. Von Europa sagen. Die Hobbits von Europa. Und ich finde, Szene hat mich auch emotional sehr berührt. Dann kommt aber ja die Steampunk-Rocker. Bragg kommt in die Ecke. Er schlägt The Goon erstmal zu Boden. Hatte ich das gefreut? Nee, gar nicht, weil ich fand es so ein bisschen drüber. Ich meine, weil du die ja, es, ich, hast. Ja, ich konnte schon verstehen. So. Ich fand es so ein bisschen komisch, dass er dann plötzlich wieder aufhilft. So. Hilft er ihr wieder auf? Ja, er hilft ihr wieder auf. Okay, ja, das habe ich irgendwie übersehen. Er schlägt sie erst den Boden so, ey, komm hier wieder hoch, ich bin doch nicht so schlecht. Das ist psychologische Mindgames, Jonas. Ja, wahrscheinlich. Das verstehst du einfach nicht, weil du nicht gewalttätig bist. Ja, ich bin nicht Saruman. Und The Goon beweist aber Integrität und verrät Poppy und Nori nicht. Brank klingt aber auch voll traurig, dass er diese Maske tragen muss. Was? Der Name ist einfach so lächerlich. Ja, der ist sehr traurig. Ich muss bei Brank immer an, kennst du den österreichischen Produzenten Brank Sinatra? Nee. Ja, muss man mal anhören. Okay. Ich zeig dir mal ein Bild von ihm und dann vielleicht sieht Brank unter seiner Maske so aus wie Brank Sinatra. Okay. Hast du ein Bild von ihm im Kopf, wo ich so sage, und es ist ein Hip-Hop-Produzent? Ist das ja eine Anspielung auf Frank Sinatra, ne? Ja, aber das gibt's ja ganz oft so mit diesen Anspielungen. Aber wie stellst du ihn dir vor? Boah, jemand, der Frank Sinatra heißt. So ein bisschen wie Dieter Ötzi, nur so in, weil einfach Österreicher. Irgendwie so einen weißen Bart oder sowas. Nee, also er trägt auch gerne Grills, aber er sieht so aus. Und vielleicht sieht der Brank auch aus wie Brank Sinatra. Wow, ja, das wäre krass. Das sieht schon aus wie Hip-Hop, ne? Das ist definitiv Hip-Hop. Das würde Rings of Power ähnlich sehen, das in Mittelerde zu etablieren. Gott, wenn rappende Hobbits, dann würde ich aussteigen. Das ist so der Wanda-Song einfach, nochmal neu aufgelegt für Staffel 3. Ich bin ja auch Hamilton-Hasser. So, das ist raus. Da sage ich nichts mehr zu. Ja, genau. Aber Brank klingt voll traurig, dass er diese Maske tragen muss. So meine Theorie, vielleicht hat ihn der dunkle Zauberer ja auch verzaubert. Das wird doch auch erzählt, oder nicht? Also er sagt ja, das wurde doch in der Folge davor schon gesagt, dass der dunkle Zauberer diesen Fluch von ihrem Leib oder ihrer Haut nehmen soll. Vielleicht sind das ja auch ich muss ja immer an Königreich der Himmel denken, mit diesem König, der so Lepra hat. Ja. Mit dieser Lepra-Maske. Der von Edward Norton gespielt wird. Und vielleicht haben die ja einfach irgendwie so eine Art Pest oder so. Oder irgendwie Beulenpest. Vielleicht fallen denen alle Gliedmaßen ab. Es ist ja was Magisches, wurde dann ja schon erzählt. Ich meine, die Hobbits oder die Stoors werden ja jetzt merken, was die bösen Auswucherungen des dunklen Zauberers. Ja. Ich hoffe nicht, dass sie alle draufgehen. Du würdest dich wahrscheinlich darüber freuen. Ja, also ich würde ein Fest feiern. Ich würde eigentlich hier was organisieren. Aber er droht ihnen ja im Endeffekt. Ja, ihr seid selber schuld, ihr habt euch mit dem bösen Zauberer angelegt. Ja. Ich muss aber jetzt auch mal sagen, dass ich diese runischen Leute, diese Brank und seine Crew, das sind halt alles nur leere Drohungen. Also ich habe noch nicht so das Gefühl, dass die so diese große Gefahr sind. Klar, wir haben jetzt einmal gesehen, wie er eine starren Frau zu Boden wirft, aber ansonsten haben die ganze Zeit nur auf die Fresse bekommen. Also ich habe halt so überhaupt nicht so das Gefühl, dass hier so ein, ich meine, wir haben den Dark Wizard, wir haben die Mystics von ihm, aber er ist ja quasi noch so eine weitere Kraft, die gegen die Enorien, den Fremden wirkt. Aber die sind halt irgendwie noch nicht so wirklich etabliert, dass die gefährlich sind. Wenn die jetzt irgendwie das halbe Dorf da abgeschlachtet hätten, hätte ich jetzt nichts gesagt. Oder ich hätte mich gefreut. Aber ich meine, ja. es fehlt einfach noch was. Mhm. Die haben bisher einfach nur eine große Klappe gehabt und das war's. Also sie sind so unterentwickelte Bösewichte, weil ich finde auch, dass so, ich habe das am Anfang gelobt, dass es jetzt noch neue Players gibt, die ja auch eigene Interessen haben, und zwar diesen Fluch zu lösen und so weiter. Und die ja vielleicht auch nicht von Ur auf böse sind, sondern eher so Lakaien vom dunklen Zauberer. Ja, ich finde auch, das hätte man noch mal mehr, zeigt uns einfach, wie sie so ein Dorf abfackeln oder so. Ja, also einfach eine Szene. Ich meine, die wurden immer bisher nur gezeigt, sie beobachten die, dann wurden die von Gandalf, dem fremden Meteormann, wurden sie fertig gemacht und jetzt schubst der einmal The Goond zu Boden und das war's dann. Jetzt. Oder und bedroht einmal noch, der andere bedroht sie noch mit einem Schwert. Und das war's dann. Vor allem, weil ja Hobbits so krass einfach niedergestellt sind. Also sie haben ja nicht so viel Kraft, auch körperlich nicht. Also das heißt, es wäre ja so einfach für die einfach mehr einzuschüchtern. Aber gut, vielleicht kommt das ja noch. Wollen wir zu den Elben übergehen? Gehen wir zu den Elben über, ganz in den Westen. Galadriel und Elrond sind immer noch auf der Reise nach Eregion und sie nähern sich ganz langsam wieder gegenseitig an. Es gibt eine Szene, die fand ich echt toll, das ist einfach, also meiner Meinung nach wurde das so erzählt, die Elben betrauern ihren gefallenen Kameraden Daemor. Also sowas will ich öfter sehen, also dass der Tod auch von so kleineren Nebenfiguren was mit den anderen Figuren macht, dass der irgendwas auslöst in dieser Welt. Die haben ja so das Schwert in den Boden gesteckt und sitzen so drumherum. Genau. Und klar, so Daemor hat mich jetzt einfach, hat mich null gejuckt, weil er diese Folge quasi auch erst eingeführt wurde, ein paar Minuten vorher. Aber trotzdem macht es die Welt halt so ein bisschen realistischer, dass halt so der Tod auch so nichts Einfaches ist, was man so abwiegeln kann. Ja. Und stimme ich dir zu. Wir wissen ja auch nicht so wirklich aus der Lore, wie Elben ihre Toten begraben. Also wir haben ja auch gesehen, dass Finrod so eine Art Grabmal in Lindon hat, also wo ja Galadriel dann auch trauert oder immer wieder hingeht und eher so eine Art Denkmal hat. Das fände ich auch gut, wenn das vielleicht später nochmal aufgegriffen wird, dass Daemor dann auch eins bekommt in Lindon. Aber das ist halt, das fand ich gut, dass das auch so eine absolute Mini-Nebenfigur so einen kurzen Moment bekommt, so einen kurzen Moment der Trauer. Eben. Dass das halt auch mit uns was macht. Und Galadriel sagt zu Elrond, dass sie denkt, dass der Ring sie leitet. Sie sollte eigentlich wissen, dass das genau das Gegenteil ist, was Elrond hören will. Aber sie sagt halt, dass nur so sie über das Böse siegen können. Elrond meint aber, dass der Preis des Sieges irgendwann zu hoch sein könnte. Und sie sagt quasi zu ihm, trust me, bro. Ja, sie appelliert ja an ihre Freundschaft, die beiden ja doch irgendwann mal geteilt haben. Und Elrond teilt dann ja auch Galadriel mit, dass sein Vater, also Eärendil. Auch immer, wenn er über ihn redet, wie es kurz so, oh, geil. Ich habe die Szene auch geliebt, wo Círdan ja das zu ihm sagt, dass er seinen Vater stolz macht. Da haben wir auch gar nicht, glaube ich, drüber geredet. Oder Celebrimbor in der ersten Staffel hat er auch über seinen Vater geredet. Stimmt, ja. Also, das ist ja der Seefahrer, also ein großer Held des ersten Zeitalters, halb Mensch, halb Elb. Und er ist ja dann sozusagen auch der Vorfahre von dem Bruder von Elrond, Elros, der ja dann auch Númenor begründet hat. Also ganz, ganz spannende Geschichte. Und diese riesige Statue mitten in Númenor, in der Hauptstadt, das ist Eärendil. Ja, der ja dann irgendwann später zu einem Stern wurde. Ja. Das ganz normale so Herr der Ringe Sachen. Ganz normal, Tolkien, du, der hat da nichts geraucht, als er das geschrieben hat. Genau. Und dass sein Vater eben gesehen hat in einer Vision, dass er eines Tages über das Leben von Celebrimbor entscheiden muss, fand ich spannend. Und ich finde, das ist das Einzige, was ich aus dem Soundtrack von Rings of Power nicht so mag, ist dieses Elrond-Melancholie-Thema. Ich weiß gerade gar nicht, welches du sprichst. Ich mag auch nicht alles, was ich da höre. Aber wird so gedudelt. Da wird so gedudelt, okay. Ja. Naja, an sich macht das ja auch was dann wieder mit Elrond, dass er diese Vorhersehung hat. Ja. auch wieder so eine, ich finde, Rings of Power etabliert so voll viele kleine Untertürchen in den Figuren, die die Figuren beschäftigen. Und das meine ich ja auch damit, dass sich jetzt die zweite Staffel viel spannender anfühlt und mehr Zugkraft hat noch als die erste, weil man halt gespannt ist, wie sich das alles entfaltet. Ja, was am Ende des Tages rauskommt. Ja. Galadriel stellt in Aussicht, dass es weitere Opfer geben wird. Und dann hat sie weitere Visionen. Wir sehen in relativ kurzer Abfolge die Krone Saurons mit einem gekrümmten Finger, mit einer gekrümmten Figur im Hintergrund und einer Hand, die nach ihr greift. Der gekrümmte Finger, der abgeschnitten wird. Also eine Hand greift nach der Krone und das ist so eine Armschiene mit Schlangenverzierungen. Wer die Trailer angeguckt hat, weiß, das ist auf jeden Fall Sauron. Der hat einmal diese nice Rüstung an. Dann sehen wir, wie Elrond eine Klinge an den Hals gehalten wird. Das wird wahrscheinlich bei der Belagerung von Eregion sein, die jetzt dann bald anfangen müsste eigentlich, weil wir haben ja die Hälfte schon vorbei. Wir sehen, wie eine Statue in Eregion abgerissen wird. Wir sehen, wie Celebrimbor zu Boden geworfen wird. Und wir sehen Sauron, wie er plötzlich wieder aussieht, wie Halbrand oder aus der ersten Staffel. Also es ist nicht mehr diese Anatar-Form von ihm, dieser engelsgleiche Schönling, genau, sondern der hat auch diese Rüstung von Halbrand an, die er in der ersten Staffel getragen hat, diese König der Südlande-Rüstung. Rings of Power will einfach, dass es wieder so Thirst Traps gibt über Halbrand. Ja. Das ist in der Anatar-Figur, glaube ich, nicht so gut, weil er braucht so einen Bart, er muss so Aragorn-mäßig aussehen. Das stimmt, das stimmt. Genau, das sind die Visionen. Mhm. Und dann sagt Galadriel einen Satz und den fand ich, da musste ich ziemlich lachen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja. Promise me, Elrond. Und das ist das zweite Mal, dass zu Robert Aramayo, dem Schauspieler von Elrond, in einem großen Fantasy-Franchise jemand gesagt hat, promise me. Oh, stimmt. Promise me, Ned. Stimmt, wie Lyanna Stark. In Game of Thrones. Stimmt, im Turm der Freude. Wo er Eddard Stark gespielt hat. Das stimmt. Da sagt sie auch, promise me. Ja, tatsächlich. Boah, krass. Ja, ich habe auch an die Szene gedacht. Und dass es Robert Aramayo ist, das habe ich irgendwie kurz vergessen. Dass er auch nämlich den jungen Ned Stark spielt. Ja. Und er soll sich immer Sauron entgegenstellen. Auch genau das ist eben dieses Versprechen. Auch wenn es um Galadriels Leben geht. Das ist ja auch schon ein bisschen Foreshadowing für Galadriel. Im Trailer hat man sie ja auch schon in einem Käfig gesehen. Wird wahrscheinlich im Laufe der Staffel auch irgendwann passieren. Auch wieder dieses Prequel-Problem. Wir werden ja nicht wirklich um Galadriel bangen. Genauso wie wir um Isildur bangen. Natürlich wird er jetzt nicht von diesem Schlammmonster verschluckt, Leute. Deshalb sind eigentlich Nebenfiguren so wichtig in so Serien, so Prequel-Serien, weil du darüber halt so viel Spannung erzeugen kannst, wenn unsere Figuren, wo wir wissen, dass die nicht sterben, dass die an denen hängen. Voll. Und das Better Call Saul hat das so gut geschafft. Rings of Power, bisher ne, noch nicht. Eher nicht so. Und deswegen bringt uns wegen Kamnir zum Weinen. Ja. Und Elrond hält aber kein Versprechen, das aus dem Elbenring entsprungen ist. Aber er verspricht ihr zumindest, dass der Sieg über Sauron an allererster Stelle kommt. Und es geht weiter. Die Elben haben Trommeln gehört. Und da habe ich mir gedacht, so Drums. Das ist wie Moria aus Die Gefährten. Ja. Ich weiß nicht, ob wir einfach wirklich zu viel reinlesen oder ob das gewollt ist. Nee. Ich finde das mit den Trommeln, das habe ich mir auch rausgeschrieben, das ist ja schon dann, das sind ja fast mitunter dieselben Zitate oder dieselben Drehbuchdialoge, die da kopiert werden. Ich finde auch, sie übertreiben es ein bisschen. Also das ist auch so, hier und da freue ich mich darüber, aber ne, keine Ahnung, wir haben ja auch die Orks im zweiten Zeitalter nicht Trommeln, sondern Flöten. Kazus. Ja, genau. Kazus. Dann nehmen wir noch. Ding, ding. Ding, ding. Nampat. Ja, sehr accurate. Danke, Jonas. Bitteschön. Oder so ein Troll da mit so einer Riesen-Kazoo. Du meinst, wie heißt der nochmal? Damrod. Habt ihr das nächste Kapitel genannt? Die Ents, sie kommen. Die Ents, sie kommen. Hast du in allen Kapiteln auch Namen gegeben? Hab ich. Und das war eine Anspielung an Madagaskar, wegen die Fossas. Warum erfahre ich das jetzt? Weil die anderen davor langweilig waren. Arondir hinterlässt in den Wäldern nördlich von Pelagir Isildur den Schlüssel für die Ketten von Estrid. Ich habe mich auch kurz gefragt, wo sie eigentlich sind. Für die Ketten von Estrid, das klingt irgendwie so awesome, krass. Und es, also, wenn Estrid jetzt nicht eine Frau wäre, sondern so, so. Die Schlüssel von Orthanc. Ah, okay. Ja, stimmt, du hast recht. Ich habe mich gefragt, wo sie sich da befinden, weil der Fangornwald ist ja sehr weit weg und da wissen wir ja, dass in der Herr der Ringe die Ents gechillt haben. Ja, ich meine, das ist aber auch noch eine, es kommt ja nachher noch eine Entfrau und irgendwann mussten sie sich ja aufgetrennt haben. Genau. Und wahrscheinlich wird das in der Serie so damit erzählt oder vielleicht wird es noch so genauer erzählt werden. Stimmt, das wissen wir von Baumbart, dass es ja diese Endfrauen gab. Da kommen wir später noch zu. Ja, da kommen wir später noch zu. Erstmal befreit er sie, also Isildur Estrid, und sie nimmt dann aber direkt sein Schwert und droht ihn, weil sie sagt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Leute mich wieder ausschließen werden, wo sie recht hat, weil die anderen Südländer sind ja richtig krass diskriminierend gegenüber den wilden Menschen. Aber könnten Arondir und Isildur sich nicht einfach darauf einigen, so, wir verraten sie nicht und dann weiß das niemand? Guter Punkt. Da waren die Drehbuchschreiber nicht so schlau. Aber ich meine, wenn man so der Figur ist wie Estrid, dann glaubt man vielleicht auch nicht, dass sowas passiert, sondern sieht man eher so den Worst Case. Sie hat alle Berechtigung, misstrauisch zu sein. Ja. Arondir ist ja auch direkt zur Stelle, um Isildur zu beschützen. Das war ja auch wie so eine Probe, um ein bisschen zu sehen, ob Estrid keine Gefahr mehr für die beiden darstellt. Dann werden sie aber aus dem Nichts von Ents angegriffen. Was waren nochmal Ents, Jonas? Ents sind ja Hirten, die von der Vala Yavanna geschaffen wurden, um die Bäume und Pflanzen von Mittelerde zu beschützen. Und das war ja die Vala des Erdreichs, also so ein bisschen wie Demeter in der griechischen Mythologie. Und daneben, neben diesem Ent, den kennen wir ja auch zum Beispiel Baumbart aus der Herr-der-Ringe-Trilogie, gibt es etwas, was aussieht wie eine Entfrau, weil sie hat ja so Blüten in ihren Zweigen. Winterblüte heißt sie, Winterblumen. Winterblumen ist ihr Name. Und Entfrauen sind ja auch nochmal was ganz Besonderes in der Lore. Entfrauen werden als gebückte Gestalten beschrieben im Legendarium. Also sie liebten eher kleine Bäume, Gräser oder Blumen und Nutzpflanzen. Gemüse, Gras habe ich auch noch. Ah, Gemüse und Gras, ja. Und sie pflegten mit so sehr viel Hingabe diese kleinen Gewächse. Und von den Menschen wurden die Entfrauen auch übrigens sehr geschätzt, weil sie den Menschen nämlich auch die Kunst von des Anbaus, also von zum Beispiel Gemüse und Ackerbau, beigebracht haben. Und Baumbart berichtet ja in der Herr der Ringe, dass es vor langer Zeit, als die Welt noch jung war, die Ents zusammen mit den Entfrauen wanderten. Hier sehen wir das ja jetzt dann im zweiten Zeitalter. Sie gingen zusammen und lebten auch zusammen, sagt er. Und dann haben sich aber die Entfrauen irgendwann von den Ents entfernt, weil sie haben sich dann irgendwann... Ich fand es irgendwie ganz spannend, wie das Baumbart erzählt. Also die Männer, die Entmänner, haben sich dann irgendwann nur um große Bäume gekümmert. So Fangornwald oder so. So richtig geile, also dicke Stämme. Ja. Und Entfrauen zogen dann irgendwann einfach... Entfrauen mögen Blumen, Entmänner mögen Bäume. Ja, ist leider ein bisschen geschlechterstereotypisch. Naja, lange her, als Tolkien das geschrieben hat. Und dass sie irgendwann dorthin zogen, wo sie nicht mehr auffindbar waren. Das sagt zumindest Baumbart im dritten Zeitalter. Was genau mit den Entfrauen passiert ist, das wollen wir vielleicht hier jetzt noch nicht sagen, weil das ist ja auch teilweise ein Spoiler für Rings of Power. Ich hab da was leider sehr viele interessante Sachen so mitgebracht. Echt? Aber meinst du nicht, dass es dann zu viel vorweggreift, was vielleicht mit ihm passiert? Das die Tragik. Ents. Ich glaube, das ist das nicht so Ents, krass. Hallo, das sind meine Lieblingsfiguren. Aber wir wissen ja, dass die Entfrauen verloren gegangen sind. Ja, das stimmt. Ja. Wer Herr der Ringe gesehen hat. Ich habe nämlich wirklich, es gibt nämlich auch so verschiedene Versionen, deshalb kann man, es muss ja nicht so gewesen sein. In einem seiner Briefe schrieb nämlich Tolkien, dass er befürchtet, dass die Entfrauen von Sauron zerstört wurden. In einem anderen Brief hat er aber geschrieben, die Ents glauben, dass sie eines Tages ihre Frauen wiederfinden. Und außerdem hat er auch geschrieben, dass sie von Sauron ausgelöscht sein könnten. Manche hätten aber vielleicht den Weg in den Westen, also über den Westen entkommen können. Oder, das fand ich mega interessant, das habe ich auch zum ersten Mal gelesen, er nimmt an, dass vielleicht auch einige der Entfrauen als Sklaven für Sauron gearbeitet haben, um ihm bei seiner Landwirtschaft zu helfen, weil Orks müssen ja auch ernährt werden. Stimmt. Und das finde ich, diese Vorstellung, die finde ich so düster, dass Entfrauen von Sauren versklavt werden. Ja. Deshalb wollte ich das hier auf jeden Fall mit reinbringen. Und wenn das Rings of Power zeigt, okay. Generell weiß man ja auch, dass so das mit den Entfrauen wahrscheinlich nicht gut enden wird. Ich habe das mir schon im Trailer gedacht, das wird wahrscheinlich sehr brutal. Ja. Also, weil ich finde auch schon, dass das jetzt gut eingeführt wurde, dass man jetzt, dass sie so dieser Schmerz von den Ents, die dann ja, also diese Zerstörung von Menschen und Maschine, dass ja auch eine Art Motiv ist, ja auch schon in Herr der Ringe, dass das ja auch hier gut dargestellt wird. Hast thou ever touched axe to wooded life? sagt ja auch der End zu Arondir. Ja. Und er kann ja auch in dem Moment nicht lügen, weil er hat ja in der ersten Staffel einen, ich meine, der Baum, der war schon tot. Der war schon tot. Aber er kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. Er hat den gefällt. Das war auch eine gute Situation, wie die Serie das jetzt geschrieben hat, finde ich, weil wir haben, wurde schon etabliert, Arondir ist einfach eine ehrliche Haut. Ja. Und er hat das vorher mit großer, unter großer Schmerzaufwendung musste er diesen Baum fällen. Das war ja der Grund ja eigentlich auch, wie, also, dass er sich geweigert hat und dann gab es ja diese ganze Sache. Das sagt ja auch so, der war schon immer hier und alles ist um ihn herum, bla bla bla, und jetzt wollt ihr ihn fällen. Eben, und das war ja ein Opfer, das er erbringen musste und das war ja für ihn schmerzhaft und dass er jetzt dann nochmal im Nachhinein dafür von Enns ja verurteilt wird. Ja, das war ja auch, das finde ich dann nochmal mehr. Ja, das fand ich auch cool. Hat eine andere Ebene aufgemacht. Und genau, das fand ich auch spannend, weil diese Verbindung für, zwischen Elben und Ents, da kann man ja auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen, weil Arondir versucht ja dann auch die Ents so zu beschwichtigen. Also, ich wohne im großen grünen Wald übrigens, ja, genau. Daher komme ich her. Hier, meine Brustplatte ist aus Holz. Bäume kennt ihr vielleicht. Ja, genau. Und das passt ja eigentlich auch, weil die Elben waren es ja eins, dass die Bäume aufweckten. Also von Yavanna wurden sie ja geschaffen, aber sie haben ja ihnen das Sprechen gelehrt. Ja. Und deswegen kann ja auch, können sie wahrscheinlich auch Sindarin verstehen. Stehen, weil es wurde auch immer etabliert, dass ja Ents sehr sprachgewandt sind und sehr, sehr schnell zum Beispiel auch andere Sprachen adaptieren können. Auch wenn sie nicht sehr schnell sich verständigen. Das fand ich hier ein bisschen schade, weil sie sprechen nicht so langsam wie in der Herr-der-Ringe-Trilogie. Oh, Bart, ja. Das war mir ein bisschen zu schnell. Naja, die Ents beäugen dann auch das Schwert. Ich sag so voll oft, naja, ist mir gerade aufgefallen. Sorry, Leute. Sagst du? Ich sag voll oft, naja. Ich sag so nach jedem Satz so, naja. Sag so voll oft genau. Und Drinking Game. Isildur sagt, dieses Schwert ist nur dazu da, um Orks zu töten. Also eine marschierende Ork-Armee hat ja Teile des Waldes zerstört, kriegen wir mit. Das ist ja diese Schneise, die gezeigt wird. Und Winterblüte ist sehr traurig, weil sie diese Sprösslinge per Hand aufgezogen hat. Das ist auch, da gibt es diesen Moment, wo Arondir noch mal so nachfragt und der End sagt so, nee, bitte erinnere sie nicht dran, und sie im Hintergrund so, stellen sie so auf, dieser Schmerz. Ja, so ein bisschen lächerlich in dem Moment. Aber ich fand es, ich habe nicht gelacht, ich war auch wirklich ergriffen, weil Arondir entschuldigt sich ja dann auch bei denen und sie gibt ihm dann auch eine Blüte und sagt, Forgiveness takes an age. So long until trees grow. Oder sie sagt dann irgendwas mit Soil und spricht dann im Endeffekt ja auch davon, dass ja Ents, die Zeitrechnung von Ents auch symbolisiert in der Sprache Entisch, was ja sehr, sehr langsame Laute, die für so das menschliche Ohr oder das Elbenohr einfach auch ein ganz anderes Zeitgefühl widerspiegeln. Ja. Das ist ja darin auch nochmal erfasst. Das ist ein bisschen wie die Faultier-Szene aus Sumenia. Ganz genau. Und dann gibt es auch noch mal was ich nicht so geglückt fand im Drehbuchschreiben, weil Arondir dann ihnen verspricht, dass der Wald in der Zeit, wo das so lange das dauert, in Frieden gelassen wird. Das ist eines dieser Versprechen von Promises, ein folgereiches Versprechen wahrscheinlich. Ja, und weil wir wissen ja auch, das wurde ja auch dann später gesagt, dass diese Endfrauen in ein Gebiet vielleicht gezwungen sind, die Braunen Lande heißt. Ja. Und also damals waren das die Gärten der Endfrauen, aber später dann die Braunen Lande. Ja. Name ist Programm, Leute. Ja. Und dann sagt aber Isildur, bist du sicher, dass sie wissen, was Frieden heißt? Das fand ich sehr schlecht. Also das war wirklich das ist ja lore-technisch so, dass Ents sehr krass im Sprachgebrauch sind und dass sie jetzt nicht dumm sind oder sowas. Und sie sprechen doch die ganze Zeit schon vorher mit ihnen in der Gemeinsprache. Also das heißt, sie wissen ja auch, was Frieden bedeutet. Ja, es ist so eine Kleinigkeit, aber wahrscheinlich sind die Einzigen, die wissen, was Frieden bedeutet. Wahrscheinlich. Die fällen nämlich keine Bäume. Voll. Und, und nee, ich meine, ich fand auch dieses Versprechen, das Arondir gibt, das ist einfach so, hat er so eine Sekunde mal drüber nachgedacht? Der sagt, dass die Wälder niemals anfassen werden, aber Pelagia ist um die Ecke. Und wie sollen die Menschen ohne Feuerholz kochen? Und wie sollen sie Gebäude errichten ohne Holz? Ich weiß es nicht. Machen die einfach auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, Steine. Oder Heu oder sowas. Heu. Mit mit Schlamm, stimmt. Vielleicht gibt es da ja so eine, wie heißt das? Clay? Ton. Ton. Ja. Guter Punkt. Nicht wahr? Nicht wahr? Ja, tatsächlich aber fand ich das ein bisschen affig, dass sie dann darüber philosophieren, ob sie Frieden kennen, das Wort. Ja. Ist gut, aber dann der Dialog, der danach kommt, fand ich wieder sehr gelungen, weil dann sie über Frieden reden und einer der End sagt, es ist das, was kommt nach den Stürmen der Nacht, wenn der Morgen still ist und die Vögel erwachen und als das einzige Geräusch das Licht auf dem Moos war. Und das ist sehr, sehr schön. Aber der Weg, wie man da hinkommt, ist halt ein bisschen holprig. Genau. Und während dann dieser Monolog folgt von den Endfrauen, von der Endfrau und dem End, sehen wir dann auch, wie Theo und Arondir sich reuniten. Und das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Szene. Einfach weil die beiden ja auch so ein, weißt du, so ein Paar sind, was man nicht erwartet hat. Ja. Einfach weil Boromir jetzt weggefallen ist und Arondir ist jetzt wie so ein Ersatzvater, so ein bisschen für Theo. Und Theo hat ihn so krass geburnt in der dritten Folge. So mit, ja, wenn es von mir ausgeht, müssen wir nie wieder ein Wort miteinander reden. Und das war dann doch schön, dass sie reuniten. Ja. Und Isildur und Astrid sind dich fast am Abknutschen. Ja. Und dann kommt Hagen. Das ist wirklich, wenn Rings of Power einen dummen Namen-Counter hätte, ne, dann wäre das Hagen. Wirklich Kämen, Hagen und dieser Typ aus der ersten Staffel, dessen Namen wir vergessen haben. Ich find das jetzt raus. Ja. Das ist der das mit dem Topfschnitt aus Numenor. Ja. Ich kann währenddessen, während du nachguckst, nochmal sagen, dass wir dann nach dann diesen herzerwärmenden Dialog zwischen Arondir und Theo beobachten, bei denen es dann ja auch wieder um Versprechen geht. Da will Jonas bestimmt gleich nochmal was zu sagen, deswegen warte. Tamare. Tamar. Oh, das ist wenig. Aber ich glaube, Kämen ist. Nee, Moment. Brank, Glück, Kämen. Wir können, glaube ich, nach der Staffel können wir so ein Special machen, die 10 dümmsten Namen aus Rings of Power. Wirklich. Also einfach nur so 5 Sekunden lang das Video. Ja. Auch nicht erklären, warum. Einfach so sagen, Glück. Kämen. Ich finde, Hagen ist aber auch so gut, weil das ja auch so eine, ist das nicht so ein deutscher Stadt auch? Hagen? Ja, Hagen ist ja auch voll, also theoretisch passt es ja auch voll zu Tolkien, weil er ja auf so nordische Mythologie abfährt. Und Hagen von Tronje ist ja auch so eine wichtige Figur daraus. Aber trotzdem, ja, Hagen ist halt auch eine deutsche Stadt. Da noch mal zu Rings of Powers Schwäche, keine guten Nebenfiguren zu etablieren. Alter, ich bin auch so, dieser Hang juckt mich so null, ne? Ich bin auch wirklich so dieser, das sind ja auch einfach so 3 namenlose Gesichter, die da neben Theo sitzen. Und wenn man jetzt mehr wüsste über Hagen, wenn man jetzt vielleicht mehr investiert in diesem Liebesdreieck zwischen Isildur, Astrid und Hagen. Aber ich weiß einfach zu wenig darüber und auch über die Beziehung zwischen den beiden. Ich finde, er wird auch nicht so eingeführt als Figur, die wirklich Gewicht hat oder die irgendwie für uns interessant ist. Der wird halt als Bösewicht eingeführt, weil er einer der Wildmenschen ist. Ja. Ja. Und ich habe jetzt auch so ein Predict für die kommende Staffel. Aus Isildur wird ein Insel. Weil er dann einfach abgewiesen wird von Astrid. Yeah. Ich glaube schon, dass die beiden noch eine Zukunft haben. Ich glaube, die sägt Hagen in der nächsten Folge ab. Ich meine, wenn er mit Isildur zusammen sein kann, der will dann noch mit Hagen zusammen sein. Ja, allein schon im Namen. Isildur. Hagen. Isildur. Ja. Ein höheres Wesen quasi. Tatsächlich. Wobei, das wäre aber wieder so eine tragische Geschichte, weil Astrid ist ja in Anführungsstrichen niederer Mensch und Isildur ist ein Numenorer. Der wird ja viel älter als sie. Ja, das ist wie Das ist umgekehrt wie Arwen und Aragorn. Arwen und Aragorn. Ja. Wieder eine Parallele. Ja. Wo ich gerade drüber geredet habe, als du, ich habe seinen Namen wieder vergessen, aus Numenor. Tamar nachgeguckt hast, gibt es diesen Dialog zwischen Arondir und Theo, wo es wieder um Versprechen geht. Ja, noch mehr Versprechen. Und Arondir ja das Versprechen Bronwyn gegeben hat anscheinend, Theo zu beschützen, selbstredend. Aber Arondir muss sich auf die Suche machen, diese Ork-Armee zu verfolgen und Arda erneut gegenüberzutreten, um ein erneutes Versprechen, was er wahrscheinlich sich selbst gegeben hat, vor ihn zu treten. Und Theo hat auch eine andere Aufgabe. Er bleibt in Pelagie zurück, zeigt er ihm. Und Arondir verabschiedet sich mit Ma Glenno, Lord of Pelagie. Ich kann ja das einfach so entscheiden, dass ich musste so lachen über diese Szene. Ja, das ist wie, das ist das zweite Mal, dass einfach so entscheiden ist, wie mit Galadriel, die sich einfach den Ring genommen hat. Ja, das erzählt aber Xenia, doch mehr. Weißt du, wenn du was haben willst, dann musst du es dir halt einfach nehmen. Aber gibt's da nicht mal wenigstens eine Abstimmung, ob dann die Leute von Pelagie das jetzt wollen? Du, ich glaube, dieses Südlande-Volk, das ist so durch, die sind einfach so froh. Das ist wie früher Klassensprecher finden. So, diese eine Person war so Feuer und Flamme dafür und alle waren so froh, so, boah, zum Glück muss ich das nicht machen. Ja, klar. Ich frage mich auch, ob Theo, der ist ja immer noch ein pubertierender Teenie. Ja. Der hat ja auch vielleicht irgendwie keinen Bock, so viel Verantwortung zu übernehmen. Aber gut. Und er ist ja noch dann Heiler, theoretisch. Auch noch Heiler? Der hat auch einfach viel zu tun. Wie sieht denn seine Schedule aus? Das ist hier. Aragorn hatte heilende Hände. Theo ist der Heiler. Theo ist Aragorn. Weiß ich ja nicht, Jonas. Du und deine Verschwörungstheorien. Du bist fast schon so wie Galadriel. Aber Meglenno, um der Vollständigkeit halber, heißt so viel wie willkommen oder sei willkommen auf Sindarin. Also heißt es eigentlich, das ist noch viel schlimmer. Sei willkommen, Lord of Pelagie. Das ist auch. Das ist ein großes Minus von dieser Folge, diese Szene. Aber gehen wir weiter. Wir sehen nämlich, dass eine Reihe von Orks durch die Dunkelheit des Waldes stapfen und sie haben Fackeln dabei und sind für den Kampf gerüstet. Sie ziehen vermutlich von Mordor nach Eregion. Aber also wirklich mit der Schnellzugverbindung. Mit der so richtig, richtig schnell sind die unterwegs. Und ganz ehrlich, das hat mich richtig rausgeworfen. Ich weiß nicht, ob es dran liegt, weil ich jetzt gerade so viel auf den Karten von Mittelerde unterwegs war. Aber ich habe ein paar Entfernungen mitgebracht, Xenia. Ah ja. Wir sehen ja diese Karte eingeblendet, wie sich die Schneise zur Zerstörung der Ork-Armee durch ganz Mittelerde durchfräst. Und wir sehen ja dann auch, dass sie quasi ungefähr zum gleichen Zeitpunkt bei Eregion um die Ecke sind wie Galadriel und die anderen. Und Arda und seine Armee müssen, ich habe das mal mit meinen Fingern so nachgemacht, müssen etwa den dreifachen Weg zurücklegen im Vergleich zu Galadriel und ihren Freunden. So um die 2000 Kilometer. Und laut Wiki schaffen Infanterieeinheiten so eine Tagesleistung von 30 Kilometern. Das wären 66 Tage oder 2 Monate einfach nur durch Mittelerde durchreisen. Und die kommen jetzt zeitgleich mit Galadriel an. Und für mich kommt das überhaupt nicht so. Das haut nicht hin. Das passt einfach nicht zusammen. Und das ist ja auch so eine Sache, die uns irgendwann bei Game of Thrones genervt hat, dass man einfach so schnell hin und her reisen kann. Und bei Herr der Ringe merkt man ja auch, also bei der Trilogie merkt man ja auch, dass das riesige Entfernungen sind. Und im Endeffekt sind ja Sam und Frodo, glaube ich, auch ein ganzes Jahr unterwegs, bis sie bei Mordor ankommen. Und warum sich nicht da irgendwie zu inspiriert gefühlt, auch so zu übernehmen. Ich finde, das geht einfach zu schnell. So diese Aufstellung von der Ork-Armee und dass sie gleich loszieht. Und ich weiß auch noch nicht, wie viele das sein werden, aber wenn man den Trailern glaubt, dann wird das echt eine große Armee sein. Wo kommen die plötzlich her? Die wurden auch noch nie so wirklich gezeigt. Das passt für mich nicht zusammen alles. Und das wird nicht unterfüttert durch Szenen, wo man sieht, wie sie sich irgendwie aufmachen oder wie sie so aufrüsten. Also das hat man ja auch irgendwie in der Herr-der-Ringe-Trilogie gesehen, dass es dann auch Zeit braucht, um so eine Armee irgendwie auszustatten. Und ich finde, das ist jetzt alles plötzlich, weil ich meine, Arda hat doch gerade erst erfahren, also als er Sauron entlassen hat, dass ja sie womöglich gegen Edil marschieren müssen. Ne, und wenn man jetzt sagen kann, ja, aber vielleicht ist Galadriel, das spielt ein paar Wochen später oder sowas, das stimmt halt auch nicht, weil Galadriel und Sauron haben sich ja auch, also Galadriel und Halbrand haben sich ja auch getrennt und Halbrand ist dann erstmal nach Mordor, keine Ahnung, ob der auch so einen Fast-Travel-Modus hat oder nicht. Und Galadriel ist ja auch relativ schnell nach Lindon abgedampft und dann auch relativ schnell wieder zurück. Also ich finde, das passt auch einfach nicht zusammen. Und ein ganzes Essay könnte man füllen über so diese Zeitdarstellung in Herr der Ringe und wie sehr man ja auch gut so Strecken und Räumlichkeit erschaffen hat und von so Papier auf Leinwand übertragen hat. Und hier in Rings of Power ist schon ein großes Manko. Wobei es gibt eine Sache, die bei Herr der Ringe auch so, die null rüberkommt, die auch nicht so erzählt wird, ist der Moment, wo Gandalf den Ring von Bilbo bekommt. Gandalf, was habe ich gesagt, wie Frodo den Ring bekommt von Bilbo und Gandalf dann weggeht und dann alles recherchiert in Minas Tirith überall und dann wieder zurückkommt. Das fühlt sich an wie ein paar Wochen. Im Buch sind da 17 Jahre. Mhm. Ja, das wurde zusammengefasst. Ja, finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, weil das ist ja auch für die Handlung der Filme nicht so erheblich. Klar. Aber hier merkt man einfach, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, weil die Handlung, finde ich, auch ja an Rings of Power da jetzt krass dranhängt, ja. Weil es geht ja viel darum, dass dann irgendwie Leute aufeinandertreffen und genau zum selben Zeitpunkt am selben Ort sind. Ja. Und ich finde dann, wenn man das aufmacht, dann muss man das auch konsistent erzählen und das fehlt hier. Wenn das irgendwie so ein Trupp gewesen wäre, so Pioniere? So Waag-Pioniere, die einfach schon mal so vorreiten. Ja. Da kann man das noch eher verstehen, weil Waage sind schnell. Genau. Aber weiß ich jetzt nicht, wie schnell die sein können. Nee. Orks, vor allem, weil die ja auch gechillt laufen. Also man sieht ja auch dann noch mal so ein paar Nahaufnahmen von so ekligen Ork-Zähnen. Einer heißt Snagul und einer Borsak. Das sind typische Ork-Namen. Habe ich nichts zu meckern. Ja, gar nichts, ne? Finde ich gut. Sind nicht so dumm wie Brenk. Und Galadriel beweist nochmal ihre Ork-Abneigung und sagt, es ist ihr egal, Orks sind im Elbterritorium. Und Elrond sagt, dass, also ne, das habe ich jetzt vielleicht unerwähnt gelassen, wir sehen nämlich auch, dass diese Elben, das Elbengefolge diese Orks beobachtet. Und Elrond sagt dann auch noch, das Wort von diesen Orks zum Hochkönig, also Gegallert, gelangen muss, bevor dann diese Elbenarmee, die dann ja von den Grauen Anfurten, das haben wir ja auch in der ersten Szene gesehen in dieser Folge, gehen Mordor marschieren. Da wird aufgerüstet. Überall wird aufgerüstet, wie in der letzten Folge von House of the Dragon. Und eine Ork-Bande. In Europa. Ja, damals, hoffentlich. Lass uns hier Zinis Prophet sein. Diese Ork-Bande, da gibt es da so eine kleine Gang von Orks, die dann so einen Pfeil losschickt. Und sie schießen aber auf ein Pferd. Das war ja eine ganz krasse Szene. Da dachte ich erst, dass sie die Elben angreifen, aber dann ist da so ein random Pferd. Ja. Forelegs, wie die gerne auch sagen. Forelegs. Und einer aus dem Gefolge, und zwar Kamnir, wurde leider von dem Pfeil getroffen. Erneut eine Figur, von der wir so viel wissen. Das ist so traurig, dass Kamnir jetzt stirbt. Ja. Tränen habe ich gewarnt. Er hat die Karte so gut gelesen. Er hat sie gelesen wie kein anderer. Wie wollen die jetzt zurückkommen? Niemand kann sonst Karten lesen, außer er. Er ist über die Breiten gerade gewandert, wie ein Elb über Schnee. Zum Glück ist Galadriel da mit Nenya und kann ihn heilen. Eine krasse Szene. Eine Speedheilung. Speedheilung, also sie hält dann ja so die Hand da drauf und dann, das macht ja auch was mit Elrond, also die Szene ist ja jetzt einfach nicht nur da, um so krasse Ringpower zu zeigen. Das macht ja auch was mit ihr, weil sie sieht auch nicht so aus, als ob sie wusste, dass das geht. Genau, also man erforscht langsam aber sicher, was der Ring alles kann. Ja. Aber Elrond merkt ja auch mittlerweile, dass der Ring vielleicht ist es doch nicht so scheiße. Ein Werkzeug ist in diesem Sinne für ihr Vorhaben. Und ja, Galadriel verspricht dann auch, die Orks aufzuhalten und übergibt Elrond den Ring. Und das fand ich sehr smart, weil das ja dadurch auch etabliert wird oder erzählt wird, dass Galadriel über ihren Schatten springt für Elrond und ihm nochmal zeigt, der Ring ist mir nicht so wichtig, beziehungsweise ich will, dass er zwar gerettet wird, aber es ist nicht so wichtig, dass ich ihn trage. Das heißt, sie ist jetzt nicht gierig nach dieser Macht, sondern zeigt ja Elrond nochmal, dass sie sich ja schon auch so ein bisschen aufopfert für das große Ganze. Ah, okay, weil ich habe so im ersten Mal gedacht, sind die eigentlich dumm, weil die können viel schneller rennen als die Orks. Ach so, ja, fair. Aber ich verstehe, dass die Situation ja, okay, ja, klar. Ja, aber es ist auch immer die Frage, ob sie es dann geschafft hätten und so opfert sie sich. Ich wollte sie auch einfach, hatte sie keinen Bock mehr. Aber so wie du es gemeint hast, eben so, dass sie quasi Elrond damit zeigt, so, ey, guck mal, ich brauche den Ring nicht. Ist alles gut? Ja, ja, das, ich habe das schon als, gute Erklärung. Genau, eine Art von einfach auch ich muss da auch ein bisschen sagen, also Galadriel heilt ja den Elb und ein Elb sagt so auf Elbisch amazing. Ja. Amazing! Voll. Ja, das war auch irgendwie wie real, fand ich, die Szene. Wirkte so sehr authentisch. Ja, und Galadriel stellt sich ja den Orks dann in den Weg und ich das mochte ich sehr gern, wie die Orks die Trash-talken. Cut off her right thumb, tell us where the others are, I'll let you keep the left. Ja, das war auch wieder so typische Ork-Brutalität. Ja. Können wir noch mal kurz drüber reden, über diese Fähigkeit, die Heilungsfähigkeit? Ja, also wir haben mal ein Special gemacht über die Ringe der Macht. Könnt ihr auf jeden Fall auch anschauen, das ist auch sehr interessant. Aber Ja, ich finde, da wird ja, also in den Büchern wird ja nicht wirklich konkret gesagt, welche, also was für Macht konkret jeder einzelne Ring hat. Aber es ist auf jeden Fall nicht weit hergeholt, dass der Ring auch sozusagen Wunden heilen kann, beziehungsweise ja auch, Nenya ist ja auch der Ring des Wassers, also der Galadriel übergeben wurde. Und das ist ja auch, finde ich, so eine sehr archetypische Zeichnung von Wasserheilung zum Beispiel. Ja. Genau, und dass die Ringe an sich sehr mächtig sind und zum Beispiel ja auch sowas wie die Elemente beeinflussen können. Das haben wir ja auch schon vorher gesehen. Ja, also hier sehen wir auch viel mehr, wie die Elbenringe überhaupt so wirken, weil in Peter Jacksons Trilogie spielen die überhaupt gar keine Rolle eigentlich. Genau. Man sieht dann auch mal am Ende, so dass Gandalf zum Beispiel einträgt. Bei Galadriel sieht man auch, dass sie einträgt, aber das ist jetzt nicht so. Man hat eher das Gefühl, dass so, wenn sie so ihre Macht zeigen, dass das eher so aus ihnen herauskommt. Weil die Ringe, weil die nicht sagen so, hey, guck mal, das ist der Ring, wegen dem kann ich jetzt voll krass hier die Nazgul kaputt machen. Es wirkt ja so, als würden sie verändert werden dadurch, ja, einfach mächtiger werden. Und da will ich auch nochmal kurz ein Lob aussprechen gegenüber Rings of Power, weil wir haben ja sehr, sehr viel Galadriels Figur auch kritisiert in der ersten Staffel. Und ich finde, so in der Dynamik mit Elrond, aber auch durch den Ring und diese neue Rolle von ihr als Ringträgerin macht, also das führt dazu, dass sie doch irgendwie mehr Schwere hat und irgendwie mehr einen an die Galadriel aus den Herr der Ringe-Filmen erinnert, für mich persönlich. Ja, das macht sie viel interessanter. Weil sie jetzt nicht mehr so dieses Kind ist, was irgendwie so Göre, die dann irgendwie in Numenor gefangen genommen wird und sich so richtig dumm verhält und nicht so diplomatisch agiert. Ja. Gehen wir aber weiter. Ja. Es sieht dann ja auch so aus, Galadriel bleibt zurück und genau, sie will ja dann kämpfen mit den Orks und es sieht auch dann so aus, als ob Galadriel die Orks überwältigen kann. Es gibt ja dann so eine coole Action-Szene. Muss ich auch sagen, ich fand es gar nicht so scheiße. Also es ist halt so übertrieben, so wie, aber ich meine, so kämpfen Elben halt, die ist krass. Ich fand es besser als die Schwertkampfszene aus der ersten Staffel in Numenor mit ihr. Also da haben wir ja auch Galadriel. Aber fast alle Szenen in Numenor sind auch kacke in der ersten Staffel. Sorry. Auch wieder wahr. Und genau, und sie hat halt, sie hat noch so diesen Boss-Move-Satz. These are Elven Lands, go back to the Shadow. Und go back to the Shadow, sagt auch Gandalf zum Balrog. Das ist auch nochmal, wollte ich gerade sagen, das ist so eine Art Wink nochmal an diesen Satz von Gandalf gegenüber dem Balrog in Moria. Und es sieht ja dann auch so aus, als könnte sie überwältigen. Doch dann kriegt sie so eine eiserne Kette. Oh, da ist gehupt. Ja. Eine eiserne Kette von links und wird vom Pferd geworfen. Vorher sehen wir aber auch noch die Elben, wo dann Kamir gesagt, dass Galadriel sich für sie geopfert hat und Elrond ihn korrigiert. Nein, sie wollte nur den Ring retten, wo ich auch dachte, Elrond, jetzt reicht's aber jetzt mal, ey. Wirklich. Also so, du wurdest halt von den Grabunholden schon vorher gewarnt vom Ring. Der Ring hat halt gerade literally Kamir so geheilt und jetzt bist du so. Und sie hat ihn abgegeben. Sie hat ihn abgegeben, was muss sie denn noch tun? Ja. Da ist er gleich ein bisschen sturköpfig, aber das wird, da wird er noch drüber hinwegkommen. Das ist meine Prediction. Vorhersehen. Auf jeden Fall. Das kann ja nicht ewig so dauern. Wir haben ja alle Herr der Ringe gelesen. Ne? Ja. Und dann passiert was ganz Cooles. Ich mochte das Ende tatsächlich von der Folge. Denn Galadriel trifft auf Arda und er sagt auf Quenya. Auf Quenya, Star shines on the hour of our meeting, Lady Galadriel. Und da habe ich so kurz so getanzt wie so ein kleines Fanboy-Kind. Weil, ja, das heißt ja auf Deutsch, ein Stern scheint auf die Stunde unseres Treffens, Lady Galadriel. Und das heißt ja auf Quenya, Ellen Sila Lumnen Omentielvo. Das ist ein Quenya-Gruß. Und den Frodo bei der ersten Begegnung mit einem Elb aus Herr der Ringe, der es leider nicht in die Filme geschafft hat. Der heißt Gildor in Glorion. Und das ist halt eben auf dem Weg nach Bruchtal. Und genau, das ist eben einfach ein Elbengruß. Ja. Und kleiner Fun-Fact: Tolkien hat mal an seinen Sohn Christopher geschrieben in einem Brief, dass ihn jemand gefragt hat, ob Herr der Ringe irgendwie eine Allegorie ist und was das dann alles bedeutet. Und er hat eigentlich geantwortet, sehr gewitzt, wie ich finde, dass eigentlich er nur eine Geschichte schreiben wollte, in der diese Grußformel einfach so eine Grußformel ist. Also weil er das Wort und die Sätze so cool fand. Das ist wirklich, Tolkien ist so der Ur-Nerd. Also, ich habe eine Sprache, lass mal doch eine Geschichte drum spinnen. Und das finde ich so einen coolen Fun-Fact über diese Grußformel. Und allein, dass die es jetzt wieder in Rings of Power geschafft hat, ne, ich weiß, es sehen viele anders und viele sagen, es ist nur ein Abklatsch und es ist alles so verkauft und bla bla bla. Oder sie schreiben, Moment, ich guck nochmal. Sekunde, scheiße, jetzt ist es meist kaputt. Sorry, weiterhin nicht gut, Drehbuch und Charaktere lahm. Fair, aber ich finde, dass das nochmal zeigt, dass da sich doch mit dem Material beschäftigt wird und dass man auch weiß, so, dass man in einer langen Tradition steht und dass man sich irgendwie mit Tolkien beschäftigt hat. Und klar ist das vielleicht auch Fanservice, aber ich muss sagen, das macht ja auch Sinn. Dass sind ja auch Fans. Wir sind Fans und ich fühle mich geserviced. Und Arda ist ja auch ein verdunkelter Elb, also ein verdorbener Elb. Und ich finde das so cool, dass er das dann so Galadriel sagt, um ihr nochmal zu zeigen, dass er ja doch auch nicht so unehelich zu ihr ist. Ja. Und dass er auch noch Quenya spricht. Ist quasi so, ne? Ich meine, Galadriel, die hatte immer so diese Momente mit der Dunkelheit. Und ich meine, Arda ist so, wenn ihr Leben vielleicht ein bisschen anders verlaufen wäre, wäre sie auch Arda, hätte sie auch Arda werden können. Und ich freue mich auch darauf, jetzt zu sehen, wie es weitergeht, um ehrlich zu sein. Ich finde, das ist ein guter Punkt, wo die Folge aufhört, weil ich frage mich jetzt, okay, Galadriel wird jetzt gefangen genommen von Arda. Was bedeutet das jetzt? Wie wird ihre Handlung weitergehen, ihr Handlungsstrang? Wobei, die Folge ist eigentlich noch nicht vorbei, weil in den Credits kommt dann dieser Ultra-Banger von Tom Bombadil in seiner vollen Länge. Und wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das jetzt definitiv mal tun. Ja, genau. Wie fandest du die Folge, Xenia? Wie fand ich die Folge? Wir haben jetzt schon so viel gequatscht. Ja. Ich bin wieder über ein, zwei Dinge gestolpert. Es gab aber auch wieder einige Highlights. Allen voran die Ents. Ich fand, die Szene hatte für mich genügend Pathos. Und ich fand auch dieses Motiv mit der Zerstörung der Natur und diesem Pazifismus, der kontrastiert wird, einfach auch mit dieser Brutalität der Orks. Und auch wie Elben zum Beispiel auch immer mehr, finde ich, in Rings of Power abgegrenzt werden von Menschen, was auch eine kleine Kritik von mir war in der ersten Staffel, dass man sie nicht wirklich voneinander unterscheiden konnte. Und hier zeigen, werden Elben in ihrem Element gezeigt, also die Szene mit Arondir, dass es dann irgendwie eine Tragweite für ihn hatte, dass er diesen Baum gefällt hat. Das finde ich, da merkt man diese Höhepunkte des Drehbuchschreibens in Rings of Power. Dann gibt es aber wieder Momente, wo ich mir den Kopf gefasst habe, ähnlich wie schon in den ersten drei Folgen. Also egal, ob es jetzt dieser Wurm war in dem Schlamm oder irgendwie das mit dieser, wie die Strecken erzählt werden oder das mit den Wildmenschen, das finde ich dann, da merkt man eben die Schwächen und ich finde, das ist mir teilweise zu hastig erzählt und auch zu konstruiert und ich wünsche mir noch für die nächsten paar Folgen, dass ich einfach involvierter bin in die Figuren und auch die Figurendynamiken, vor allem zwischen Estrid und Isildur. Mhm. Also es gibt einfach so arschviele Figuren, dass das auch nicht bei jeder Figur und bei jeder Gruppe so sein muss für mich, aber jetzt mangelt es gerade bei mir noch an Unterfütterung einfach von so Charakterisierung. Ja, das mit den Stores fand ich nicht so schlimm und dann hat es für mich rausgehauen, dass es diese übergreifende Erzählung gab. Einfach, dass es zusammenhängt mit der Herr der Ringe und dass da eine ganz spannende Brücke geschlagen wird. Und die Orks sahen wie immer toll aus. Ich mochte auch die Grabunholde von dem Look her. Und dann wiederum auf der anderen Seite gab es wie dumme Dialoge mit diesem wilde Menschen besitzen Äxte und das ist besser für sie als Gold. Das ist jetzt nicht gut zusammengefasst, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oder kennen überhaupt Ents Frieden? Ich fand, all in all, war diese Folge gut bis mittelmäßig. Also ich fand sie nicht so stark wie den Anfang der Staffel, aber immer noch gut genug, dass ich jetzt nicht am Haten bin und die enttäuscht finde. Deswegen, ich würde wahrscheinlich sowas wie 7 Punkte geben. Okay. Und du? Ja, ich kann mich vielem, was du gesagt hast, anschließen. So all in all habe ich auch das Gefühl, nach diesem richtig krassen Start mit den ersten zwei Folgen, die mir echt richtig gut gefallen haben, nimmt das so erste Brüche. Ich meine, zwischendurch gibt es halt immer noch diese Highlight-Momente, aber so der Weg, wie es da hinkommt, ist dann immer manchmal nicht so konstruiert oder nicht so gut geschrieben. Andererseits fand ich inszenatorisch die Grabunholde ziemlich gut, auch die Ents fand ich ziemlich gut. Da gab es schon in der ersten Staffel schon Sachen, die, also es fühlt sich so alles ein bisschen runder an. Ich finde, dass ich bin kein Fan von Tom Bombadil an sich, jetzt unbedingt in der Serie, aber wie sie es geschafft haben, den einzuführen und wie er gespielt wird von Rory Kinnear, fand ich ziemlich gut. Ich habe nicht, das mit den Starren, das brauche ich nicht, aber dass es jetzt so eine Hintergrundgeschichte der Hobbits gibt, brauche ich auch nicht unbedingt, aber es ist dann doch irgendwie, es hat mich dann schon bewegt. Also stellenweise jetzt die Folge schafft, mich zu bewegen. Aber es gab halt so viele Sachen, die mir dann so aufgefallen sind. Und allen voran so dieses Zeitgefühl oder dass Sachen so untererklärt sind wie mit den Wildmenschen oder dass halt eben das mit der, dass die Ork-Armee jetzt einfach so da hochrusht. Das fühlt sich für andere Leute vielleicht so klein an, aber mich. Das stört so diese ganze innere Logik von dieser Welt. Und das reißt mich dann raus. Mhm. Und wenn mich das rausreißt, ist es halt bei sowas wie Rings of Power, ist es halt richtig fatal. Ja, ich weiß, was du meinst. Mir schwant auch, dass das alles leider wie in der ersten Staffel, ich weiß, das ist jetzt so, ich habe ja auch noch nicht alles gesehen, aber dass das dann doch wieder so hinkt am Ende, wenn es dann alles so einen Abschluss finden muss, ja. Wenn jetzt schon so Brüche entstehen, da stimme ich dir zu. Ja, also ne, das ist halt immer das Fundament und man muss halt auch bewusst sein, das Fundament ist halt immer noch die erste Staffel, von der wir auch nicht so überzeugt waren. Aber na, es gibt halt immer wieder diese Momente, die einen mitnehmen. Und wo man halt so diese Momente, wo halt so Tolkien so durchscheint. Ja, und ich finde, die Dialoge sind wirklich besser. Also abgesehen von ein, zwei Ausreißern. Aber ich finde, außer einem bestätigen Regel, ich finde die Dialoge in Staffel 2, hands down, finde ich wirklich gut. Ja, also ich glaube, ich bin echt doch gespannt, wie es mit der Belagerung von Eregion aussehen wird. Echt, da freue ich mich drauf. Aber der Folge würde ich jetzt, ich bin ein kleines bisschen negativer, wie du wahrscheinlich auch wegen den Starren an sich. Ich würde der 6 von 10 Punkte geben. Okay, aber da können wir uns ja dann noch gut die Hand geben. Genau. Ihr solltet jetzt auch eure Hand nehmen und auf einen weiteren Podcast draufklicken. Das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr bei Spotify gerade unterwegs seid, dann könnt ihr uns gerne auch noch eine gute Bewertung geben. Das hilft uns sehr. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wahrscheinlich wieder. Es wird jetzt immer so ein bisschen unregelmäßig vielleicht sein, wann die Folgen kommen, aber es wird kommen. Es wird kommen und es wird gut, bestimmt. Ja, es wird groß. Daumen sind ganz gedrückt. Groß. Cool. Ja, und bis dann. Tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge: Xenia Popescu, Jonas Ressel. Redaktion: Xenia Popescu, Jonas Ressel. Aufnahme und Schnitt: Patrick Hochnadel. Das war ein Podcast von Funk.